Selbst das alte New York war einst New Amsterdam. Warum sie es geändert haben, kann ich nicht sagen. Es hat den Leuten einfach besser gefallen. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. In der Tat, hallo. Hallo, hallo. Auf einen müssen wir noch warten, aber der kommt sicher auch gleich. Ich weiß sogar, welcher Tag heute ist. Oh. Wie kommt's? Ach so, sowieso. Heute Feiertag ist der Tag sozusagen. der Menschenrechte. Der Und normalen islamischen. naja, nicht, wollte ich gerade sagen, wenn da Oh nochmal je. den Gegenentwurf quasi die Margarine unter den Menschenrechten sehen wollt, dann müsst ihr euch Darf ich von da letzter sagen? Woche nochmal die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam anschauen, die ich da vorgestellt habe. Heißt das jetzt, dass unsere Menschenrechte für die keine sind? Naja, viele von den Worten sind ja vorhanden in dem Kairoer Ja, Erklärung, sowas wie Würde und so. Und bei uns würde Familie es vorhanden und keine sein. Ausbeutung und so steht da ja alles drin. Aber am Ende vom Satz steht da dann immer in Klammern, wenn es die Scharia erlaubt. Ist ja der Trick. Ist Oder halt in Klammern dadurch, dass ihr alle dem Islam angehört. Ja. allerdings. Ja, aber Das Tag wird der man auch Menschenrechte ist quasi die nachdenken. Ausrufung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, war irgendwie am 10. Dezember des Jahres 1949 oder so. Also irgendwann in den 40er Jahren. Auch Frauen extra erwähnt, oder wie ist das? Wie ist es denn mit den Rechten von Krampen? Oder Krampussen? Krampi? Wer ist das überhaupt? Krampeten? Ist das überhaupt? Wir hatten mal den Titel vom Weihnachtsstream Shampoos für Krampus. Ach Krampus ja. ist der Knecht Ruprecht von Österreich. Schon wieder Schwarte Piet in Holland. Schluckenklopper. Jetzt sind wir da, aber ich höre noch nicht. Schönen guten Abend, hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Wir können dich wunderbar Sehr hören. gut. Der Artikel, der ist eine Einsendung aus dem Weltraumaffen-Netzwerk, was sich geheim auf Telegram über die Moskau-Achse organisiert. Und es geht dabei um Ausschreitungen bei einem Campusumzug, 30 Jugendliche stürmen Veranstaltungen. Und ich muss dazu sagen, ja, bei einem Campusumzug gehört sowas auch einfach mit dabei, dass mal die Regeln ein bisschen anders gespielt werden. Und da darf man dann ruhig auch mal eine Veranstaltung stürmen. Und Eisblock-Attacken finde ich ein bisschen übertrieben. Beschimpfungen dürfen aber auch bei einem Campusumzug ruhig mal sein. Es geht ja darum, dass einem auch mal Angst gemacht wird. Also, das ist der Sinn der Veranstaltung. Und die Jugendliche, die die Veranstaltung gestürmt hat, die habe ich in mein Herz geschlossen. Also haben die das aus dieser Krampus-Motivation gestürmt? Oder warst du nach dem Motto Unruhestifter und Dingsbums? Oder? Ja, genau, so ein kontrolliertes, ziviles Ungehorsam rausleben mit einer alten Tradition und nicht so ein Ja, aber stümperhaftes wie bei den Grünen. Eisblock-Attacken. Na, Eisblock-Attacken, das ist zu viel. Also klar, nicht, dass nachher noch einer verletzt wird, das wäre blöd. Aber ein bisschen wild sein, das finde ich schon gut. Also, ich meine, den Öko-Heinis lässt man es doch auch durchgehen, dass sie sich auf der Straße fest binden, zerren, kleben, weiß ich nicht. Und dann ist bei einer Krampus-Ausschreitung, das ist eigentlich eine gute Schlagzeile in meinen Augen. Chrissy Also. findet das Harampus. Also ich finde es nicht haram. Die 30 Jugendliche, das sind meine persönlichen Helden. Harampus. Fidibus. Ja, weiß ich nicht. Ja. Wenn das dazugehört irgendwie. Wenn das die wussten denn die Teilnehmer, dass das passieren kann. Also das kommt so ein bisschen drauf an. Sollte man von ausgehen. Also man sollte die lokalen Gebräuche, Traditionen und Sitten kennen, wo man lebt, und so richtig überrascht sein kann man davon eigentlich nicht sein. Ich kenne Also. das nur so, die Burschenschaften in den Dörfern im Westerwald, die hatten immer irgendwie ein Viech, glaube ich, ne? So ein Schaf oder ein Schwein. Ja, die kommen Das da auch konnten mit einer dann die Schweinepase. anderen Dörfer konnten das irgendwie stehlen Ja, und genau die. dann irgendwie Lösegeld in Bierbons irgendwie ja, Genau, und das wirst du auch fordern mit einer oder so alles. Schweineblase geschlagen und sowas, was ganz normal ist. Also, das gehört zu dem Umzug, also die gute Stimmung. Also, das ist die gute Sitte bei der Veranstaltung. Also, wenn das Jugendliche mal über die Stränge hinausschlagen, ist ja vollkommen normal. Das sind So eine Art Jugendliche. Purge nur für Österreicher. Purge. Ja, genau. Also, wir brauchen mehr so Purge-Jugendliche. Survival of the fittest. Ich fand es auf jeden Fall gut. Ja, auf jeden Fall gut finde ich auch diese Schlagzeile, um eine billige Überleitung zu machen. Ja. Hunderten Demokratieprojekten droht das Aus zum 1. Januar. Tausende Entlassungen sind zu befürchten. Oder wie die Weltraumaffen sagen, lass die Korken knallen. Flontcode. Frühe Bescherung in Sachen Weihnachten. Ich Danke, meine, AA mir Stiftung, tut dass es ihr das echt leid um denkbar. diese. Mir gar nicht. Gar Ja, nicht. naja, das Nein, kein individuelle bisschen. Schicksal, diese Leute haben Familie, die haben Kinder vielleicht Haben oder die so. nicht. Nein, haben die nicht. Ich glaube, Das wenn sind du, alles aber Inzels. vielleicht einige davon. wenn du in so Aber einem natürlich hätte man Demokratieprojekt auch einen arbeitest. vernünftigen Beruf ergreifen können. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Man muss Wir haben nämlich. doch schon eine Demokratie. Warum braucht man da jetzt extra Projekte? Das führt nachher nur zu Verwirrung. Ich finde es Sonst gut, geht die dass die entlassen Demokratie werden. weg. Nein, die bleibt da. Nein, die Das stirbt. Ganze Das hängt Bürgergeld dann auch den Lohn natürlich. davon ersetzen. Ne? Dass, wenn das Bürgergeld den Lohn voll ersetzen kann, dann ist es doch auch eher weniger schädlich, wenn die nichts machen. Ja, Mammon weil spricht die großen Wahrheiten bei aus, ey. diesen Leuten ist das wahrscheinlich so, ja. Ja, aber das hängt natürlich an der Geschichte mit den 60 Milliarden, mit dem ja, verfassungswidrigen Haushalt Haushaltsschärfe. und mit dem vielleicht auch verfassungswidrigen Nachtragshaushalt. Wir schauen mal. Welcher Shitlord hat eigentlich dieses Bild hier rausgesucht? Ja, voll Siehst du? geil. Das habe ich da jetzt nicht reinmontiert, das haben die selber in ihren Beitrag gepackt. Ja, Tja. weil sie doch wissen, was sie tun. So sieht's aus jetzt für die Amadeo-Antonio-Stiftung und vor allem die Anhängsel wahrscheinlich. Ich denke mal, wie schrieb das Blatt damals, die große Spinne im Netz dieser NGOs, die wird weiterhin genug Geld haben, aber Leute, die an den Verästelungen dieses Netzwerks setzen, was weiß ich, die mobile Beratungsstelle gegen rechte Gewalt im Internet in Zwickau, die muss dann halt irgendwie die Tja, ja, ich brauche und gleichzeitig Enrico kommt von und Soros Friedrich kommt auch nichts mehr. umbringen. Also Ja, aber das mit Soros war ja mehr Mit eine dem Nebelkerze. Soros habe ich eine E-Mail geschrieben, er soll damit aufhören. Ich weiß aber nicht, ob er sie gelesen hat und deswegen mir war. Aber dem habe ich eine E-Mail geschrieben. Schreib Ja, dem aufhören nicht, ist da auch kommst du auf eine gut. Liste. Er hat ja nicht Bin wieder ich doch aufgehört. eh schon. Ja, traurig, traurig, traurig. Was soll man machen? Ja, Aber sie was können hoffen wir noch auf das tun? Weihnachtswunder, Nee, die haben ja jetzt hier ne? einen ganzen Arsch voll Leute versammelt unter diesem Artikel. Verschiedene NGOs, alles Leute, die am Tropf die üblichen Geschichten, Anne Frank, Zentrum, Amadeo Antonio Stiftung, Aktion Sühnezeichen, Anne Frank WDKJ ist cool. im Bistum Mainz, Projekte der Each One Teach One. Deradikalisierung, das ist überhaupt das Schönste. Als ob Nein, diese ich. Leute zum Deradikalisieren taugen würden. Ja, die Nee. AA-Stiftung radikalisiert doch in der Regel eher Ja. Leute. Und diese Also. anderen Leute auch, Each One, Teach One und diese ganzen Ja, Identitären da. Each One Teach One ist auch ein Freimaurer-Logen-Hint. Also. Okay. To be one, ask one. Wie Are war es you on the nochmal? square? Are you on the level? Das fällt mir jetzt erst gerade auf. Eigentlich ist es doch der Plot von It's a Wonderful Life. Die Amadeo-Antonio-Stiftung meint, ohne sie wäre die Welt besser dran oder so. Und dann kommt der Engel und zeigt ihr, wie die Welt wirklich wäre ohne sie. Erlösung. Nur, dass es halt eben umgekehrt ist. Also die Ebenezer Amadeo-Antonio-Stiftung, Kahane und der Geist der zukünftigen Demokratie. Ja, weil die Atomschwung hält sich für unersetzbar. Und dann kommt der Geist und zeigt ihr, wie die Welt ohne sie wäre. Und dann kommt das Happy End, die Amadeo-Stiftung sieht ein, dass es besser gewesen wäre, wenn sie nie existiert hätte. Ja, genau, Ja, aber sehr da guter finde ich den Punkt. besseren Vergleich die Dallas-Folge, wo JR gezeigt bekommt, wie schöne Leben die alle geführt hätten. Ohne ihn. Ja, aber jetzt müssen wir aber auch aufpassen, wenn sich die AA-Stiftung komplett auflösen sollte, was machen wir dann? Dann brauchen wir einen neuen Feind. Da Genau. sind wir auch ein Nee, brauchen bisschen wir im nicht. Da haben Abhängigkeitsverhältnis wir noch genug gegenüber dem andere Leute. Das Horrorclown. stimmt doch gar Ja. nicht, Abel. Also, die Du hast Unterzeichner es leider. fordern 4 Punkte. Die sehr zügige politische Einigung auf einen Haushalt 2024 ohne Kürzungen im Bereich Demokratieförderung, deutlich vor Weihnachten. Und wartet, da oben steht auch noch Spenden 10 €. Schickt die nicht an die AA-Stiftung. Nee. Kauft euch davon lieber, weiß ich nicht, einen Zehner. Die Bewilligung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns für die Träger in den Bundesprogrammen noch vor Weihnachten, damit die Arbeit in einem ersten Schritt überhaupt fortgeführt werden kann. Träger können dann mit Krediten oder über Kofinanzierungsmittel der Länder in Vorleistung gehen, deren Rückerstattung dann rechtlich möglich wäre. Eine zügige Freigabe der Mittel im Januar 2024 für das letzte Jahr der aktuellen Förderperiode von Demokratie leben, damit der Erhalt der Arbeit nicht in der Verantwortung der Träger und ihrer Mitarbeitenden liegt. Wie geil, oder? Ich möchte gern Geld, damit der Erhalt meiner Firma nicht in meiner Hand oder in der meiner Mitarbeiter liegt. Hierzu müssen Ministerinnen beim Finanzminister eine Ausnahme gelten. Müssen. Die müssen da eine Ausnahme geltend machen. Die Einlösung des Versprechens durch das Demokratiefördergesetz, eine nachhaltige Absicherung der Maßnahmen zu Dass es noch gewähren. nicht gibt. Das Gesetz muss endlich durch die Ampel im Bundestag verabschiedet werden. Verabschiedet ihr euch davon? Ich erinnere Also. in dem Zusammenhang an Helmut Schmidt, der damals gesagt hat, mit Terroristen verhandelt man nicht. Und genauso würde ich mit diesen Leuten nicht verhandeln, die einfach allein diese unverschämten Formulierungen, sehr zügige politische Einigung, vorzeitig müssen die Ministerinnen, ist Müssen zu tun die gar nicht. gewährleisten. Ich Also glaube noch. zügige Einigung in der Politik, das ist ja mal was ganz, ganz, ganz, ganz Verkehrtes, was man hier fordert. Also nur weil die selber nicht planen können, heißt es ja jetzt nicht, dass ein Notfall bei den Politikern anstehen, dass sie die AA-Stiftung finanzieren müssen. Also nur weil die nicht richtig planen können. Also sorry. Timo Rheinfrank, Geschäftsführer der Amadeo-Antonio-Stiftung, warnt vor einem irreparablen Schaden für die demokratische Projektlandschaft. Beratungsstellen verzeichnen Rekordanfragen von Betroffenen, rechter Gewalt und Bedrohung. Rechtsextreme wähnen sich vor dem Superwahljahr 2024 im Höhenflug. Und zur gleichen Zeit droht der größte Kahlschlag in den Projekten, die Betroffene unterstützen und für demokratische Werte streiten, weil sie ab Januar ohne Geld dastehen. Wenn jetzt nicht in kürzester Zeit eine Zusage der Finanzierung bei den Trägern eintrifft, macht die Koalition den Rechtsextremen das größte Weihnachtsgeschenk, das sie sich vorstellen können. Sehr schön vorgelesen. Ja, das stimmt ein bisschen, ne? Ich freue mich auch drüber. Ich gehe Ja, auch nur, nicht dass davon wir nicht aus. rechtsextrem sind. Ja, Ja, das ist. das Lustige ist ja auch, seit Jahren steigen deren Töpfe und die Rechtsextremen nehmen Ja. zu, gleichzeitig. Aber trotzdem ist die Lösung des Problems immer noch mehr von dem Kram, den die meinen. Ja, vor allem mit ihren hunderten Demokratieprojekten, die haben doch auch immer mal wieder Salafisten und radikale Dschihadis finanziert, mitfinanziert aus ihren Töpfen. Diese radikalen Probleme, die sie da irgendwie Ja, bekommen. da wäre ich jetzt Also, vorsichtig. Also wenn wir da jetzt keine konkreten Beispiele für haben, will ich das lieber nicht so stehen lassen. hatten wir in der Vergangenheit schon in der Sendung. Also, Kann ich mich weil nicht das bei dran so erinnern. Projekten immer wieder auftaucht. Also wenn dann über drei Ecken und Ja, über irgendwie, die Dreiecken. sind im gleichen Haus oder so, diese Ja, Geschichten also da damals mit dem direkt. Datteltäter-Typen, aber dass man direkt irgendwie sagen kann, so eindeutig hat mir, weil dann würde es die jetzt auch nicht mehr geben. Also. Also im Prinzip ist das doch Geld, das ja jetzt mit dieser Dachbegründung Demokratie leben lassen, so ausgeschüttet wird, ja, wie früher sozusagen das ausgeschüttet wurde an die Sozialprojekte vor Ort oder so. Nur, dass sie eben heute in private Hand gegeben sind. Privatvereinsmäßige Hände in der Regel. Und deswegen sind da einfach hauptsächlich ganz viele Löhne von abhängig, ne? Von der Kohle. Deswegen haben die auch irgendwie den Arsch auf Grundeis am Gehen. Meine Ich Vermutung feiere die allein. News auf jeden Ja, Fall. halt Forschung, immer schöne Forschung, wo die Ergebnisse schon vorher feststehen. Ne? Aber genau, das sehen wir auch Also so ein diese Leute bisschen. kommen ja nicht irgendwie raus mit, Geht ja, so. das Problem des Rechtsextremismus wird irgendwo überschätzt oder so. Oder Und wir wir können sehen. eventuell mit mehr Einschränkungen der Rede oder so nichts erreichen oder irgendwas. Aber Oder unser Rechtsextremismus Wokeness-Kram wird geht zu überschätzt. weit oder irgendwelche Dinge und führt nur zu mehr Radikalisierung oder so. Und es Wokeness vergeht Kram ja tut ja direkt keine. die Rechten radikalisieren. Also. Es vergeht ja auch kein Monat oder so, in dem nicht ein neues Projekt vorgestellt wird in der Richtung. Wir hatten gerade letzte Woche wieder irgendein neues Meldeportal in Berlin. Die Meldestelle für Antifeminismus, die ganzen anderen Hate-Aid-Scheiße. Es wächst eins nach dem anderen aus dem Boden. Also ich glaube nicht, dass das einfach nur die Fortführung der Sozialarbeit mit stiftungstechnischen oder vereinstechnischen Mitteln ist, sondern das ist ein seit Jahren völlig ungeregelter Wildwuchs an Initiativen. Jeder, der sonst nichts drauf hat, sieht irgendwo Rassismus und gründet einen Verein und lässt sich bezahlen. Schön gesprochen. Ja, das sieht auch ein bisschen danach aus, als wenn die sich da gegenseitig die Posten zuschießen. Wie wir nochmal da die Besetzung von der Antifeminismusstelle, oder glaube ich auch so eine Bekannte, die man irgendwie nichts zu tun hatte vorher und so weiter. Ne? Das läuft ja bei denen auch so. Naja. Ja, und dann laden die sich gegenseitig ein, verleihen sich gegenseitig Preise. Das ist die gleiche Scheiße, die wir schon seit 2014 in immer neuen Farben sehen. Es Ja, wird genau. ein ganzer Bereich wird übernommen, unterwandert. Und dann wird das in, ich erinnere mich immer an dieses Ding, wo sie drüber gemeckert haben in diesem Game Studies Papier, wo sie gemeckert haben über das Peer Review Programm, dass das so gemein ist. Und dass das halt irgendwie Meritokratie ist und dass sie das nicht wollen und Ja. überhaupt. Und genau das haben wir ja jetzt inzwischen, dass selbst diese Institution unterspült wird von dem ganzen Unsinn. Und hier haben wir das halt auch. Hier haben wir den gesamten Sozialhilfe, oder nee, nicht Sozialhilfe, Sozialarbeitsbereich sozusagen, den haben inzwischen die Wokis übernommen. Und seitdem bläht er sich auf wie nichts Gutes. Ja, und das ist eben einige eher so zum Großteil privatisiert worden. Ne? Das ist ja auch, hat dann auch seine Auswirkungen, dass das eben ja sozusagen sich so selbst entwickelt scheinbar. Ne? Dann hat, verliert der Staat da auch seinen Einfluss, wenn er einfach nur Sachen in Auftrag gibt. Gegen rechts, dann kann er nicht kontrollieren, wie weit das nach links geht zum Beispiel. Ja, Ja. das ist ja dieser Witz. Die werden ja immer NGOs genannt, aber im Endeffekt sind es ja genau das GOs. Es sind Governmental Organizations, weil der Großteil von denen existiert nur, weil das Geld vom Staat kommt. Und das sehen wir ja gerade hier. Das Weini, Weini ist groß. Sobald, ich meine, warum stehen diese, wenn ich einen Verein aufmache? Ich war jahrelang in einem Verein, der hieß irgendwie Jazzkeller Hofheim e.V. Und da habe ich Musik aufgelegt und Theke sauber gemacht und Bier verkauft und Backstage und keine Ahnung, allen möglichen Scheißdreck. Und das haben wir alles finanziert. Wir hatten ein bisschen Zuschuss von der Stadt. Das war meistens für das Jazzfest. Das war nicht so meine Sache, aber gut. Ja, bringt halt Geld ein. Wir haben das Ding halt auch irgendwie bespielt und haben Geld reingeholt und so. Also wir hätten nicht nur von einem Staatszuschuss existieren können. Und das passt ja wunderbar in diese Selbstbedienungs- oder Bedienungsmentalität, die viele Leute heute haben, irgendwie so, nee, warum? Ich muss doch Geld kriegen vom Staat und das muss dafür reichen und dafür das. Oder diese ganzen Videos von den Gen Z-Leuten, die dann sagen, was, sie wollten mir nur irgendwie 35.000 Euro zahlen und nur 30 Tage Urlaub und oh mein Gott, Auch die Art. ja. Ja. Zivilgesellschaft. Ja. NGO, Wie lange no dauert good denn Urlaub? organization. Und der kleine Junge rief, die Zivilgesellschaft ist nackt. Die Reichsbürger. Wie sieht's so in Asiatische Gefahr in Deutschland. Ja. Waren das die Reichsbürger, die alle alt waren und einen Putsch haben wollten, was sie Genau. dann an 27. Weihnachten Großrassier als. am 7. Dezember 2022. Ja, Genau, das die Wut. muss ja die ganz große Glocke hängen, weil sonst natürlich nichts in die Richtung passiert und man dann eine große Glocke draus machen muss. Wir müssen nochmal irgendwann eine Anklage formulieren und das tun sie offensichtlich nicht, weil sie nichts in Hand haben. Und dafür lassen sie dann ein Jahr die Leute dann in Haft sitzen und noch länger jetzt offensichtlich. Ich meine, bei diesem komischen Ballweg war das ja so ähnlich. Da lag ja auch offensichtlich nichts vor, was man da hätte zur Anklage bringen können. Wie ist das in Deutschland? Gibt es eine Entschädigung für oder sowas, ne? Von 10 Mark am Tag oder so, ne? Glaube ich, wenn du da im Knast sitzt und nichts, dann kommt nichts oder so. Aber ich finde, das ist doch eine Art und Weise, die Ja, tief blicken lässt, sagen wir guck mal mal, so. guck mal, da kommt dann irgendwann ein Polizist und sagt, tut mir leid, ich habe deine Rechte verletzt, hier hast du Geld von deinem Nachbarn als Ja, Entschädigung. genau. Das ist auch nicht schön, unbedingt. Also, das reicht ja nicht im Prinzip. Das ist ja eine Scheißart hier. Das doch, ja, ich will es gar nicht vertiefen. Aber ich finde es schön, dass bei der Großrazzia direkt 27 Verdächtige festgenommen wurden, weil 27 ist eine schöne Zahl. Also. Ja, was ich auch noch interessant fand im Artikel war, dass er halt im Endeffekt gesagt hat, durch das ganze Medienbruchei, was darüber schon gemacht wurde, ist es jetzt quasi ja so gut wie ausgeschlossen, dass da nichts weiter jetzt passiert eigentlich, weil du kannst ja nicht irgendwie sagen, hier, das Land steht am Abgrund und dann irgendwie ein Jahr später oder zwei bleibt davon übrig gar nichts. Na, also. Vor Ja, mit allem so einem Einzeltypen wie dem Ballwerk kannst du das machen, aber nicht mit 30 Leuten so, ne? Finde ich auch. es ist aber auch, wenn du den Anführer einer Terrorbande also halt verhaftest, dann hilft es am ehesten, die Terrorzelle auszunehmen. Und die haben ja keine Terroranschläge verübt, sondern einfach nur versucht, einen Putsch zu machen. Ja, und dem Ballweg Also haben sie dem nicht irgendwie Untreue vorgeworfen oder irgendwie sowas. Die haben den noch Anklage nicht. wurde nicht erhoben. Ja, aber die haben den doch jetzt nicht irgendwie vorgeworfen, hier irgendwie so einen Putsch zu starten oder so. Ja, aber Vielleicht. in, also natürlich vergleicht man da Ja, Äpfel mit Bananen, aber nein. man kann ja auch nicht umhin kommen zu sehen, wie andere Verbrechen beurteilt werden in der Gesellschaft. Wir hatten gerade diesen großen Aufruhr wegen des Prozesses um diese Gruppenvergewaltigung in Hamburg, wo am Ende nur einer von den Tätern in den Knast gegangen ist, ohne Bewährung. Die anderen sind alle Ja, auf da habe ich auch Bewährung gleich noch so ein rausgekommen. schönes Kommentarvideo, Wir also haben später. Leute, die für nicht gezahlte GEZ-Gebühren im Knast gesessen haben. Wir haben Leute, die für wiederholtes Schwarzfahren im Knast sitzen. Wo ist da Ja, genau? ich Warum kann man, irgendwas passt nicht aufeinander, wenn Menschen für irgendwelche Gewalttätigkeiten liest man immer wieder, der Täter wurde wieder auf freien Fuß gesetzt nach Feststellung der Personalien und so Unsinn. Die Leute haben jetzt unter anderem gesagt, Man kann den Leuten dass irgendwann die Verhältnismäßigkeit, glaube ich, nicht mehr näher bringen und dann zerbricht ein Glaube an die Justiz, der nur schwer wiederherzustellen ist. die Leute haben doch nur Ideen gesammelt, praktisch um eine neue Verfassung sozusagen zu schmieden. Ja? Was sie dann irgendwie praktisch gemacht hätten, weiß ich auch nicht genau. Das hat eben der Ballweg auch gemacht. Die hat mir auch irgendwie sich was einfallen lassen. Aber was ist denn dann das Problem, dass irgendwelche Leute sich eine neue Verfassung Naja, zusammenspinnen? es war, glaube ich, schon ein bisschen anders. Und Also. ich meine, ich habe mich als Jugendlicher, man ist da dumm und glaubt irgendwelchen Unsinn und ich habe mich des Öfteren an offene Fenster in oberen Stockwerken gestellt und von dort aus die Räterepublik ausgerufen. Aus Ja, also die Spaß. sollen ja Bin ich halt schon dann irgendwelche Pläne halt dann auch gehabt halt. haben, was sie dann später dann machen, wenn sie an der Macht sind oder so. Ja, wenn das aber Und diese was ist auch Sachen sind, keine. die von der Presse schon kolportiert worden, wie Ja. Lauterbach entführen und mit 10 Mann den Nee, Bundestag Lauterbach in entführen war Schach auch, glaube ich, noch halten. irgendwer anders, oder? Das war, glaube ich, Ich weiß nochmal es irgendwer nicht, anders. aber Ja, mit man 10 Mann verliert auch in einen den Bundestag Überblick, aber. und da dann irgendwelche Geiseln Ja, dass nehmen. das nicht wirklich realistisch war, ist ja auch alles klar. Ne? Also, das ist halt das Ding. Und das glaubt die Frau Gaschke ja hier in dem Artikel ja quasi auch, dass es halt im Endeffekt halt auch einen politischen Hintergrund hat, diese ganze Nummer, um halt eben, ja, dieses Problem und Druck auf die AfD halt auszuüben, weil da gibt es ja die Verbindung über diese ehemalige Abgeordnete, von denen, die auch eine Richterin war, also die eigentlich auf die Verfassung irgendwann mal vereidigt wurde. Und ja, auch das Gesetz eigentlich kennen müsste. Und ja, dass man halt im Endeffekt dieses Klima halt aufrecht erhält und halt eben sagt, so, ja, hier, die sind ja Teil quasi, also die AfD ist ja Teil von diesem Netzwerk auf irgendeine Art und Weise und die wollen ja jetzt das Vierte Reich errichten, ne, mit Rollator und. Der Zivis hat einen schönen Einwand. Wie kann das eigentlich sein, dass diese Leute im Knast sitzen, während immer noch Plätze nach Rosa Luxemburg oder sogar politische Stiftungen nach Rosa Luxemburg benannt sind, die auch nichts weiter wollte als einen Umsturz und ein anderes System? Dem einen Ja, aber die sein war wirklich Freiheitskämpfer ist, dem anderen sein Reichsbürger Also oder laut so. Marcuse ist das alles sinnvoll. Also. Das kann man mit zweierlei Habermas messen, meinst du? Ja, Marcuse und mal. Habermas sind aber beide blöd. Die haben doofe Ohren. Aber es ist alles einfach so, dass sie, ich finde, dass sie dann nach einem Jahr muss irgendwas, dann muss irgendwas passiert sein. Denn sonst ist das irgendwie, wenn dann nichts passiert ist, wie soll man das denn sonst deuten als politische Gefangenschaft? Ne? Die kommen nicht zu Wort, die kommen nicht zu, ja, keine Ahnung, kommen nicht zu Freiheit, kommen nicht zu ihrem Recht sozusagen offensichtlich. Was soll das? Warum? Ne? Verstehe ich nicht. So ganz. Dann sollen sie anklagen und dann irgendwie halt verknacken oder so. In dem Ja, Zusammenhang sollte man auf da jeden kann Fall auch man. nochmal den Namen Julian Assange fallen lassen. Ich meine, Apropos zu, ja. ist ja nicht der einzige, es sind ja nicht die einzigen, die irgendwie im Unklaren über ihre Zukunft gelassen werden vom Staat. Da hieß es immer, bei uns wäre ja ein sicherer Hafen, ne, auch für so einen Assange oder so vielleicht gewesen. Aber sieht man ja, wie sicher der ist, beziehungsweise geworden ist mittlerweile. Study: Left-wing authoritarians share key psychological traits with far right. Ich finde es wunderschön, dass die Emory University am 10. September 2021 diesen wunderschönen Artikel geschrieben hat, in dem einmal das vorkommt, dass man hier, wie soll man sagen, eine klare Ansage macht, dass das psychologische Make-up von den Menschen bei den Links wie bei den Rechtsextremen dasselbe ist. Es ist dann halt vielleicht mit einer anderen Farbe, mit einem anderen lustigen Symbol, aber so das Grundgerüst vom Zwang und des Aufzwängens von Staatsgewalt über die Menschen oder das Bedürfnis, die Staatsgewalt zu nehmen und alle Menschen gleich zu formen, dass das eben in den Extremen jeweils vorkommt. Und ja, ich weiß nicht, ich habe halt viel über die Autoritarismusstudien von den Linken gelesen, unter anderem auch Adorno und andere Konsorten. Und da ist es einfach mal ja aufhellend schön, wenn man da einen Artikel hat, der das dann einfach mal festhält, dass auch die ja, dass man eben beide Flügel hat und nicht nur einen. Ja, Was so. wird das heute? Eine Sendung mit guten Nachrichten? Ja. Ich meine, mein einziger Kommentar zu dieser Schlagzeile ist im Endeffekt nein, doch, oh, weil ja, ist ja Ja. das, was auch Weltraumaffen seit Jahren predigen. Das Problem sind Extremisten. Und zwar auf beiden Seiten, weil die einfach einen Arsch offen haben. Autoritarier. Sind nicht rechts und nicht links. Felix und Marx. Digitaler Digitaler Faschismus. Faschismus, oh mein Gott. Ja, Das will das. ich gar nicht lesen. Ich lese Das lieber Frankfurter Schule. Ich, keine vom Ahnung. Dude Verlag. Das hat man aber, glaube ich, als es rausgekommen ist vor 3, 4 Jahren oder so. Also, es hat, glaube ich, keiner von uns gelesen, aber wir haben, glaube ich, kurz drüber gesprochen, weil ja hier auch solche Artikel wie dieser hier vom Deutschlandfunk erschienen sind. Und wie ich da jetzt drauf gekommen bin, auf diese Geschichte ist, dass einer von diesen beiden Autoren, der war jetzt neulich in Frankfurt bei dieser Veranstaltung hier mit dem Sinan und vorpolitisch und so, weil da haben sie jetzt 2 von 3 Teilen von online gestellt, habe ich mir jetzt am Wochenende angeschaut. Cool. Und irgendwie hat der Typ, also ich weiß nicht so ganz, also was er da bei dieser Veranstaltung gesagt hat, war relativ vernünftig, aber dann frage ich mich halt, warum ich so ein Buch hier schreibe, weil irgendwie passt das nicht so richtig zusammen. Also, ich weiß es halt nicht zu 100%, aber also ich habe mehrfach gegoogelt und wollte natürlich herausfinden, ob ein Buch mit dem Titel Digitaler Faschismus, na, was wollte ich da wohl herausfinden, was da wohl drin erwähnt wird? Gamergate? Korrekt. Und das Einzige, was ich gefunden hatte, war irgendeine Rezension, wo davon geredet wurde, dass die Rechten laut diesem Buch alle möglichen Gates irgendwie vom Zaun brechen würden. Und ich denke mal, das ist dann wohl ein positiver Gamergate. Und Warte, warte, Gamergate wird gememoryholed. Wow, also auch mal schön. nee, ist wahrscheinlich erwähnt da drin. Gehe ich mal von aus. Also. Ja, ich überprüfe das gleich. Okay. Ja, also, weil wir halt meinten, dass, ja, und was außerdem, wo sich darauf bezogen wird, hier in diesem Artikel auch, dass eine von den Sachen, die sie denen vorwerfen, das ist auch eine Unterüberschrift von einem Kapitel, ist, also die Rechten betreiben Gaslighting. Und wenn ich sowas schon wieder höre, Dann denke ich mir, ja, geil, genau, weil ja dieser ganze Schwachsinn, den die Linken veranstalten, den bilden wir uns ja nur ein, ne? Also wir sind ja noch nicht mal die Rechten, aber jetzt, wenn man GEMA geht halt dazu zählt, dann sind wir ja auch die Gaslighter quasi. Und das fand ich schon relativ, ja, rich, weil diese Sache, das ist eher so ein bisschen Projektion. Und der Typ ist halt auch irgendwie so ein Chefredakteur von der Jungle World mal irgendwie gewesen oder so. Und generell über diese Oh, ganze ziemlich Veranstaltung. unseriös. Jungle World, ekelhaft. Ja, ob ich das richtig verstanden habe. Und dann war, ja, also bei dieser ganzen Veranstaltung war auch von irgend so einem konstruktiven Sozialismus-Typen irgendwie veranstaltet. Also jetzt hier mit Sinan und so. Und dann, ja. Konstruktivisten sind keine guten Menschen. Ja, konstruktiv. Wahrscheinlich anders gemeint als Konstruktivismus, aber ja. Ja, und da kratze ich mir halt einfach im Kopf und denke mir, entweder dieser Mann hat in den letzten Jahren enorm was dazugelernt oder er ist einfach nur full of shit und erzählt da den Leuten das, was sie hören wollen oder so. Gamergate wird erwähnt, haben ihren Ursprung hier spätestens mit der sogenannten Gamergate-Affäre von 2014, während der feministische PC-Spielerinnen und Journalistinnen in den Punkt, Punkt, Punkt. Wird einmal erwähnt, das ist die Ehrenerwähnung, aber sie haben sich nicht wieder am toten Pferd abgearbeitet, was auch schon mal wieder gut ist. Ja, aber was ist denn da? Was ist denn der Zusammenhang? Warte, ich springe da kurz hin. Ich lese mal kurz mehr davon vor. Entsprechend waren die Foren kaum moderiert, was sie wiederum attraktiv für Rechtsextreme und Neonazis Ja, machte. also mit anderen Worten, Buch ist für'n Oh. Arsch. Kannst du den Popo mit abwischen. Also. Diese passten sich an die spielerischen Symbole und Codes der Trollgemeinschaft an und brachten so schon bald ihre anderswo anstößigen Inhalte unter die weitgehend schmerzensfreien Nutzer des Imageboards. Viele rechtsextreme Memes, die sich heute über die Mainstream-Plattform verbreiten, haben ihren Ursprung hier. Spätestens mit der sogenannten Gamergate-Affäre von 2014, während der feministische PC-Spielerinnen und Journalistinnen in den USA mit einer massiven Hasskampagne überzogen wurden, verstand die extreme Rechte die Sprengkraft, die 4chan und andere Imageboards besaßen. Die zunehmende Anpassung der rechtsextremen Inhalte an die Gepflogenheiten der Imageboards hatte sich tatsächlich so weit ausgezahlt, dass dort rassistische und frauenfeindliche Beiträge geradezu heimisch wurden. Vor allem das 4chan-Unterboard Politically Incorrect, bekannt auch als POL oder People of Light, und nicht zu verwechseln mit der deutschen Jauchegrube namens PI News, hat sich zu einem Umschlagsplatz für rechtsextreme Hassbotschaften entwickelt. Hier stehen Pornobildchen und Manga-Zeichnungen neben neonazistischen Wortgebilden, in denen Feministinnen, Liberale, not all liberals, Schwarze und Muslime aufs Derbste entmenschlicht werden, einschließlich Aufrufen zur Gewalt. Es ist eine abstruse, toxische Mischung aus Inhalten, die die Aufmerksamkeit der Leserschaft meist nur für wenige Momente fesselt, in ihrer schieren Masse aber eine abstumpfende Wirkung entfaltet. Das könnte man aber auch über die Mainstream-Presse sagen, eins zu Ja, eins. da Ja. sind halt ein paar, ja, ein Kern Wahrheit ist da ja drin, aber das hat halt mit GEMA geht nichts zu tun. Das ist Ich ja wieder erinnere mich dieses gerade ein Ding. bisschen an unser Video Habe nun acht, Chan, Ja. mit Ingrid Ja. Grotnick. Das ist auch so eine oberflächliche Sichtweise des Ganzen. Ja, und ich habe halt eben auch mal, also es gibt auch irgendwelche wissenschaftlichen, in Anführungsstrichen, also irgendwelche Meinungsartikel aus dem Sozialwesen, die das auch zitieren. Und lustigerweise habe ich es irgendwie zwei, dreimal in Verbindung mit unserem alten Freund, dem ja, rechte Gefühle, Herr Strick, gefunden. Was ist da eigentlich draus geworden? Der wollte sich doch mal mit mir duellieren. Lange nichts mehr gehört, Simon. Du hörst Tja. uns doch ab und zu. Hate listening praktisch. Ja, also Interessiert der mich Typ ist auch. auf jeden Fall extrem suspekt. Also entweder hat er in den letzten Jahren dann ein bisschen Entwicklungen durchgemacht, aber dann erwarte ich hier nochmal einen zweiten Teil mit Richtigstellung oder so. Ja, würde ich auch erwarten. Also. Oder der erzählt halt einfach von. Aber guck dir schon mal Ist er den ein Namen an. Parteimitglied? Marx, Holger Marx. Ja, Ja, der versteht war das ihr? auch von den Ich meine, Marx. von dem Ja. Teil, was ich jetzt vorgelesen habe, kann ich das komplette Buch in meinem Kopf simulieren, ohne es gelesen zu haben. Also, wenn das der Ton ist im Buch selber, ich keine Ahnung. Aber vielleicht lese ich's, also. Ja. Das war von Rechts Ebel extremismus. eigentlich. Das war Feser. von. Nein, das war nicht von mir. Doch, du hast es eingereicht. Oh Gott, ja, das war von mir, aber ich konnte den Artikel noch nicht lesen. Schieb den mal Achso. bitte nach hinten. Ich lese ihn Naja, noch. gut, ich meine, wir wissen ja, Es ist was sie eine gemacht hat. Müllermilchgeschichte, ne? Genau, sie hat nach dem Bekanntwerden der Kontakte zwischen Alice Weidel und dem Theo Müller von Müllermilch, Weinstephan und wie sie alle heißen, halt gesagt, dass die deutsche Wirtschaft eine Verantwortung hat und dass die streng an der Seite der Blockparteien zu stehen hat und dem Staatsrat und dem Staatsratsvorsitzenden, dass es Also sicher bald eine fordert sie Feierstunde im Kommunismus. Palast der Republik gibt. Hat die Wirtschaft aufgefordert, stärker Position gegen die AfD zu beziehen? Was? Das Also. ist so, Also dann das ist wollen die jetzt richtig wieder skurril, eine was da steht. Hetzkampagne gegen AfDler, sodass dann wieder irgendwie ein Parlamentarier halber abgestochen wird und man das in der Presse totschweigen muss und solche Sachen. Also finde ich komisch. Ja, das Persönliche ist politisch, ne? Ja, genau. Ja, aber ist das denn noch in irgendeiner Form Demokratie, wenn ich als Regierungsmitglied, als Ministerin hingehe und die Wirtschaft in der Form beeinflusse, dass ich sage, ihr müsst zu meiner politischen Konkurrenz Stellung beziehen? Wenn du eine Ist das noch Sozialistin bist, Demokratie oder? dann bist du ja per Definition eine Demokratin, weil du ja den Volkswillen ausübst. Und ja, insofern, da ja im Sozialismus auch alles Teil des Staates ist, ist ja die Wirtschaft auch Teil des Staates. Von daher macht das ja Sinn. Also in der sozialistischen Welt ist das ja stringent. Also. Leider. Ja. Parteien ist ja nicht verboten, sich an was anderes als Demokratie auf die Fahnen zu schreiben, was ich weiß, ne? Doch, in Deutschland Aber schon. wisst ihr noch, als Möllemann damals diesen Einkaufswagen-Chip von seinem Bruder beworben hat mit dem Briefkopf des, was war der damals, Wirtschaftsminister NRW, glaube ich? Der musste deswegen Möllemann auf der Lippe. zurücktreten, weil er seine, also weil er seine Position missbraucht hat. Und ich halte das, was die Faeser da tut, auch für einen Missbrauch der Position. Also sie kann das wegen mir in einem Interview sagen oder so. Aber in ihrer Funktion als Ministerin hat sie sowas nicht zu machen. Hat sie auch nicht. Also gar nicht. Also kann sie Ja. komplett streichen. Ich Also. finde es auch beklagenswert, sie übermütig den dauernden Rechtsbruch zu beklagen, oder? Also ich meine, ist ja nur wirklich, hat sich so ein bisschen so eingebürgert, dass man dann mal eben macht, was man will und sich die Gesetze hinterher zurechtbiegt. Komm mal ein bisschen näher ran, Mammon. Ja, man hört dich kaum. Ja, Mammon hat heute technisches Missgeschick, deswegen In der Tat. ist das alles nicht so einfach. Ja, Ja, nee. Nancy, noch ein Grund zum Rücktritt, meiner Meinung nach. Meiner persönlichen, einfachen, nicht fachbezogenen Meinung nach. Ich habe das ja hin und wieder mal in der Sendung beschwört oder wie soll man sagen, hergeredet, dass wir so ein bisschen Weimarer Verhältnisse haben. Und hier habt ihr einen Wikipedia-Artikel, der ist auch noch nicht in allzu viele Sprachen übersetzt. Das heißt, da seid ihr jetzt vorm Trend dran, den zu lesen. Wenn da mehr Sprachen dran stehen, dann ist es langsam bekannter. Weltweit hat es natürlich nicht so viel ja, Bekanntschaft erreicht, wie in Deutschland das aussah, eben ja in der Zwischenkriegszeit zwischen den beiden Weltkriegen, was so eine ungeheure politische, ja, weiß ich nicht, Spannung da im Raum lag. Und die Femme-Murders, waren eine Serie von politisch motivierten, also Morden in der Weimarer Republik von 1919 bis 1923. Und die wurden ja von Leuten aus der ja, hart rechten Ecke gegen ihre politischen Gegner ausgeführt, die sie als Volksverräter bezeichnet hatten. Und ja, das ist dann 1925 ans Licht gekommen und man hat dann zum Teil die Leute verfolgt, aber auch nicht so ganz richtig verfolgt, Das ja, das muss man dann eigenständig nachlesen, wenn man das genau wissen möchte. Und da gibt es auch einen schönen Film dazu, der das einfängt. Der heißt Aus einem deutschen Leben. Es gibt es auf Amazon, müsst ihr aber kaufen. 10 € kostet der. Der ist von 1977. Dürfte natürlich auch als Piraten organisieren, aber ich will ja nicht zu Straftaten aufrufen. Ja, Film geht 2 Stunden, 19 Minuten. Ich habe ihn mir noch nicht ganz angeguckt, aber ich habe 83 Minuten, muss ich noch angucken. Ist ein sehr schöner Film und daher auch der Wikipedia-Artikel. Also lest Wikipedia, macht euch klug oder schaut euch den Film an. Ist eine interessante Zeit und tatsächlich ist die Sache mit dem Zweiten Weltkrieg, also so Krieg und große Explosionen und Piu Piu, das ist immer mega interessant. Und wir haben ja auch in geopolitischen Geschichten immer die Hotspots, wo was passiert. Und in dem Film kommt halt mal der Teil vor, der eben vor den großen Explosionen passiert, also der kulturelle Teil, wo du dann näher an dem Subjekt selber dran bist. Und deswegen ist Aus einem deutschen Leben ein sehr guter Film, den ich euch empfehlen würde, anzuschauen. The manosphere is not the start of the inter-radicalization process, but I know what is. First off, if you're following Lamarcus Small Incels Co., here are some things you should be aware of. Lamarcus Small owns the Incel Forum. He also owns a website that profits off encouraging people to commit suicide and is linked to hundreds or even thousands of deaths. Die Dame, die hat vor einer Woche oder vor zwei bereits ein Dossier veröffentlicht, aus dem hervorging, dass 700.000 US-Dollar bezahlt worden sind, um ein Tool zu entwickeln, mit dem er den Traffic verhindern kann, der MRAs, Red Pill Leute oder PUAs erreicht. Und hier geht es jetzt nochmal genauer drauf ein. Um wen es da ging. Incest Co. ist natürlich auch eine schwerwiegende Angelegenheit, weil wenn es dann eine Gruppe ist von Leuten, die in ihrem Misery sich zusammenfinden und da keine Moderation entsteht, dann ist natürlich auch immer die Möglichkeit gegeben, dass es halt einen deevolutionären, in den Abgrund gehenden Ausgang hat, was mit den einzelnen Menschen, Subjekten dort passiert. Und für Incels spricht natürlich niemals gerne einer ein Fürwort. Und das Incels Wiki auf Twitter, was ich auch immer sehr gerne immer teile, die sind in meinen Augen besser dran, die Insel-Problematik ordentlich abzubilden. Incels Co. kann auch was für manche Menschen sein, aber da muss man halt lernen, stark zu sein. Und das mit dem Selbstmordforen, das ist halt ekelhaft. Also, Bitte, wenn ja. ihr selber irgendwie gerade nicht so auf dem Damm seid und so, guckt euch den Scheiß bitte nicht an. Ja, genau. Guckt euch vielleicht lieber SpongeBob an oder sowas und kommt mal auf andere Kitten Gedanken. Academy zum Kitten Beispiel. Academy, ja, das Walter the auch. Cat oder so. Irgendwie einen coolen Content, aber schaut nicht in solche Foren. Das Und hilft überhaupt nichts. natürlich ist es halt auch ein Honeypot. Also das Incest CO ist dann halt ein Honeypot, weil natürlich müssen die Agenten vom Staat dort aktiv sein, wo halt Gefahr im Verzug ist. Buhu, wer hätte das vorhersehen können? Staatsgewalt interessiert sich für solche Sachen. Und für den Betreiber von dem Incest.co-Forum ist es wahrscheinlich halt auch ein relativ einfacher Trick, Geld zu verdienen, weil er halt einen Honeypot einfach leitet. Und ein Honeypot, ja, das sollte jedem bekannt sein, der die älteren Streams kennt, ist auf jeden Fall eine Falle. Du kommst dann entweder mit Feds in Kontakt oder mit abscheulichen Menschen oder du wirst vielleicht sogar zu einem abscheulichen Menschen. Auf der anderen Seite kann eine Weile im Hass baden auch dazu führen, dass man richtig aufblüht, weil man sagt, das ist genau das, was ich nicht will. Und ja, gibt viele Wege, den Nullpunkt zu erreichen. Ja. Ja, dann meinen Sie noch, dass irgendwelche Leute, die da drüber forschen, nicht daran interessiert sind, das Problem zu lösen. Hashtag Ja, genau. Veronika Kracher wird hier zwar nicht erwähnt, aber Ja. muss ich direkt dran denken. Weil Inzis sind halt auch Menschen. Also, das darf man da manchmal nicht vergessen, wenn dann im Fernsehen wieder irgendein Amokläufer kommt, in irgendeine True-Crime-Serie oder sowas, und dann die Inzis wieder Morddrohungen bekommen, weil Normies aktiv werden, um Menschen, die eh schon schwach und am Boden sind, nochmal richtig eine reinzutreten. Also, ja. Ja, ich erinnere mich noch an dieses AJ Rogers-Ding. Das war ja auch sowas, wo Genau. irgendwie das ganze Internet plötzlich eine Vollmeise hatte. Also da wurde der Fantasie auch freien Lauf gelassen, was da angeblich sämtliche Frauen irgendwie erleben. Also der Tenor war Ja. wirklich so, ja, das kennen wir ja alles. Das ist ja unser tagtäglich passiert und sowas, ja. Wo ich mir Ja. denke, ey, der Typ hat Leute erschossen und ihr wollt mir irgendwie erzählen, das betrifft mich ja auch. Ich bin ja auch Hashtag MeToo, das gab es damals zwar noch nicht, aber Ja. der Hashtag, den sie damals hatten, war irgendwie Yes, all women. Und Das war der Hashtag, den sie gestartet haben. vor allem der Elliot, der hat auch wie so oft mal wieder mehr Männer erschossen. Also. Ja, das ja sowieso, ja. Es war wirklich unglaublich. Und das war ja auch damals dieses eine Lacey Green-Video, was so unglaublich empathielos war, wo sie sich da auch so Sachen zusammenfantasiert hat. Wo damals Über der den so wahren Gentleman. wo damals der Sargon so ein bisschen snarky drauf geantwortet hat und das, was sie ihm auch ganz lange vorgeworfen haben, irgendwelche Kritiker halt, dass er da so gemein angeblich gewesen ist zu der Lacey Green, obwohl das aus meiner Sicht halt eben durchaus gerechtfertigt war. Also ich fand das Absolut. ziemlich gerechtfertigt eigentlich, sich darüber aufzuregen, weil das war Ja, wirklich so wild, was absolut. die Leute da gestartet haben. Also das war auch so einer von den Momenten, wo mir ziemlich stark aufgefallen ist, wie irre die da halt teilweise sind. Also was sie Ja, sich da alles ja, so zurecht fantasieren, was ja. die für riesige Opfer sind und so. Das war echt krass. Also. Und dann hatten wir ja auch diese Geschichte mit irgendwie 2016 oder so, als dieser Rouge V noch aktiv war Ja, und der dann Rouge V. irgendwie die Leute dazu aufgerufen hat, in verschiedenen Ländern sich einfach nur zu treffen. Und dann hier irgendwie Botschafter angerufen wurden und alle möglichen Innenminister sich irgendwie dazu äußern mussten über die Vergewaltigungspläne, die Ja, es da angeblich gegeben hätte. Und der Rouge V war ja nur jemand, der einem Flirt-Tipps gegeben hat, um dann in einer Bar eine Frau anzusprechen. Und dass es dann nicht weird ist für die Frau und für den Typen, sondern dass ein guter Flirt wird. Darum ging es diesem Mann. Die hatten Also. einen, ja, da kann man sich im Detail natürlich drüber streiten, über die Methoden, aber es war halt klar, weil das war ein öffentliches Forum, wo die aufgerufen haben, was man einsehen konnte. Und der Aufruf war einfach: Trefft euch, nehmt eine Kamera mit und filmt, wie die Leute ausflippen, dass ihr einfach nur da seid. Das war der Aufruf. Konnte man öffentlich einsehen. Und die Leute haben einen Wahnsinn veranstaltet, also. Unglaublich. Einreisesperre und sowas für Ja, verschiedene Länder, also ja. für Also, einen Flirt-Coach. ja, die sind total wahnsinnig geworden. Die sind voll durchgedreht. Ja. Also, Mass Delusion. Delusion and ja. Mass Delusion. Gutes Buch zu dem Thema. Die Ja. Problem with Awokeness. Nee, die Dame hier redet ganz normal. Ja, das ist hier ein Video, wo ich drüber gestolpert bin, als ich mal wieder meine Abos ausgemistet habe bei YouTube, weil nämlich hier dieses vom Sydney Opera House, dieser Talks and Ideas Kanal, den haben sie jetzt schon in Archive umbenannt, weil da quasi nichts mehr hinzugefügt wird. Und als ich da einfach nur so drauf geschaut habe, was ich da eventuell verpasst habe, weil ich hatte die abonniert, da ist mir dieses Video hier begegnet, so Problem with Wokeness. Von einer Veranstaltung All About Women, die also komplett gehirngewaschen feministisch ist, aus dem Jahr 2019. Und dann dachte ich so, okay, das schaue ich mir jetzt, glaube ich, mal an, was hier Du bist aber auch schmerzbereit. die Dame mit der dunklen Haut auf eine Feminismusveranstaltung hier irgendwie erzählt, was angeblich das Problem mit der Wokeness ist, weil der Begriff Wokeness ja auch im Jahr 2019 noch gar nicht en vogue war, ne? Also Ja. vielleicht im Englischsprachigen, aber in Deutschland, Oh, woke. Oh, ja, verstehst du? oh, Woke. es war natürlich Absicht, sage ich jetzt einfach mal retrospektiv, retroaktiv. Ja, und Und ich habe hier meinen kleinen Ausschnitt, weil es ja auch immer heißt, es könnte niemand, niemand weiß, was Wokeness bedeutet. Keiner kann es definieren und so weiter und so fort. Und es sind ja auch überhaupt nur die bösen anderen, die da irgendwas Kulturmarxismus. Falsches dran irgendwie sehen. Und deswegen habe ich hier mal den einen Ausschnitt, wo wir jetzt lernen, was ja Wokeness bedeutet. Wird wahrscheinlich jetzt mehrere Stunden dauern, denke ich mal, weil es ja so ein unglaublich komplexes Thema ist. Aber wir hören mal rein. Understand. But in my understanding of it, I would say wokeness is a slang term for social awareness. You can be woke about anything: race, gender, sexuality, veganism, climate change. Every issue gaining mainstream prominence can consider you woke. Strangely, people tend to associate woke ideas with the left. The word may have gained mainstream popularity with progressive politics, but wokeness does exist on the right too. Try mentioning the words diversity or social justice or immigration, and the right can easily get just as triggered. Woke is simply the belief in anything that you think is correct and progressive. The rise of Twitter, Facebook statusing, and Instagram activists has given us all a public voice. In theory, this is fantastic, but in practice, it leads to complications. A place to express our frustrations, disillusion with the system, and anger is not only necessary, but it can be cathartic. Unfortunately, we haven't recognized the power in having a portable encyclopedia inside our pockets. Having a world of information at our fingertips is nothing short of a revolution, but it does create some anger. Anger, especially for women and non-white people, is stigmatized as violence, unfeminine, and a threat instead of a normal response to abuse. Our collective anger has sparked international discourse and necessary movements such as the Me Too campaign and Black Lives Matter. However, discussing anything topical online can be hard at best and draining at worst. Being woke is fundamentally useful, but what we do with our newfound awareness can often be misguided in the long term. We turn on each other for not being up to date. We take ideas we deem negative to be indicators of someone's entire character. Civil rights activist and novelist James Baldwin once said, "I love." Ja, also man merkt schon, die Dame, die ist auf jeden Fall nicht anti-woke. Und aber halt Die ist ein dieses. bisschen ideologisch aufgeladen, auch wenn ich das ganz nett fand, was er erzählt hat, weil ich Ideologen gerne zuhöre. Ja, genau. Aber das Problem, was halt das Problem mit der Wokeness ist, was sie identifiziert und was wir auch bis heute noch haben, ist ja genau dieses Ding, dass du halt nie pur genug bist für den Reinheitstest. Ne? Also, denn du bist nicht rein genug. Die reine Lehre wird die ändert sich täglich und alles ist problematisch. And you have to point it all out. Und das, was sie meint, dass die Rechten genauso woke sein können. Und das Beispiel, was sie gesagt hat, fand ich nicht so treffend. Im Endeffekt ist es halt eine neue Variante von dem Klassenstandpunkt, ne? Ja, und SJW-Tum und Intersektionalität, also das ist einfach nur ein Remix von der alten Idee, die jetzt nochmal neu vorgetragen wird. Und man hat dann ein neues, trendiges Schlagwort, was aufgeladen wird mit Bedeutung. Und dann kommt die Linke her und macht einen Bauchladen aus dem Wort. Und jetzt identifiziert sie das einfach nur mit woke als progressiv und dass die Wut, die die Schwarzen haben, dass die ja auch angemessen ist. Und ich muss halt sagen, kann schon sein, dass sie angemessen ist, aber die muss man nicht so arg rauslassen, wie man das dann bei den Rassenunruhen während Corona Ja, gesehen das hat. war Das jetzt ballert schon. 2019, ne? Also das muss man ihr halt Also dafür zugutehalten. kann Das sie wusste nichts. sie Ja, ich natürlich weiß. nicht, wie sich das noch weiterentwickelt, genau. Und ansonsten wäre es halt auch unpassend, wenn sie es heute sagen würde, dann würde ich mich da auch mehr drüber aufregen. So kann man ihr das noch nicht so richtig vorwerfen. Ja. Aber klug ist sie, das muss ich hier lassen. Ja, und aber was wir da ja gerade gehört haben, das Hauptding, was ich davon mitnehme, ist ja dieses, dass ja immer heißt, ja, es wird ja immer alles als woke bezeichnet. So nach dem Motto, die Leute klatschen dieses Label einfach irgendwo drauf, um das abzuqualifizieren. Aber was sie ja jetzt hier gerade gesagt hat, ist, dass das ja zutreffend ist. Es ist ja wirklich alles woke. Ne, das ist ja gerade ein Sammelbegriff für alles, was progressiv ist. Weil das ist ja nur deswegen so progressiv, weil wir ja die Erleuchteten sind, die das erkannt haben, ne, mit unserem Klassenbewusstsein. Dann alle Und dekonstruieren und kritisch hinterfragen. deswegen sind wir ja jetzt hier erleuchtet. Ne? Anderes Wort ist dann halt erwacht. Und ja, in unserer Erwecker-Geschichte. Ja, aber es hat ja nicht lange gedauert, um halt zu sagen, ja, Woke ist halt eben alles so, was progressiv ist. Ein Catch-all-Begriff. Ja. Und wir hören halt immer, ja, das kann ja keiner sagen, was es bedeutet. Und die sagen dann einfach, es bedeutet alles. Und ja, es bedeutet auch alles. Also. Applied Postmodernism. Kapitalismus ist Faschismus, ist Patriarchat. Auf jeden Fall. Kulturmarxismus. Und, ja, genau. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus, Kulturmarxismus, Hasslehre an deutschen Unis. Unsere Studenten lernen, unsere Werte zu verachten. Ja, das ist der wöchentliche Rüberschwapp-Artikel, dieses Mal von Fleischhauer. Hallo Jan. Ja, warum gibt man seine Kinder an die Universität, damit sie zu klügeren Menschen ausgebildet werden? Aber darauf ist immer weniger Verlass. Immer häufiger lernen sie sich selbst und die Vernunft, auf der diese Gesellschaft gründet, zu hassen. Ja, Jan, wo warst du die letzten Jahre? Also, ich meine, das ist ja nur wirklich schon Bisschen länger so. spät. Diese ganzen Theorien sind ja nicht neu. Ja. Der FAZ-Redakteur Klaus Seidel hat in seiner Zeitung vom studentischen Leben an der Universität der Künste in Berlin berichtet. An der Hochschule werden 4000 Studenten in Design, Musik, Architektur und bildende Kunst ausgebildet. Die UdK Berlin zählt zu den größten, vielseitigsten und traditionsreichsten künstlerischen Hochschulen der Welt, steht auf der Webseite. Wenn das da steht. Was Seidel jetzt beschreiben musste, lasse ich allerdings so, als ob die Hochschule in Ramallah oder Gaza Stadt und nicht mitten in Berlin liegen würde. Jüdische Studenten trauten sich nicht mehr in Lehrveranstaltungen, weil sie von Kommilitonen als Mörder beschimpft würden. Die Universitätsleitung sei ratlos, wie sie mit dem offenen Hass entgegentreten sollte. Ja, da muss ich halt auch sagen, der Grund, warum das in Deutschland nicht so schlimm ist wie in Amerika, ist, weil wir hier weniger jüdische Leute haben. Ganz einfach. Also. Ja, schon möglich. Ich weiß aber auch nicht, was das mit dem Ort der Universität zu tun hat. Kann ja sein, dass das die da vertreten sind zu einem großen. Das kommt ja nicht von der Uni oder so. Und Das ist kein dass Berlin Lehrlingshaus. und Gaza sich angleichen, also das ist ja schon fast also normal. Also ist halt Berlin. Ja, und das kann ja Also. durchaus in der Struktur der Uni drin sein. Ne? Es gibt ja genug, haben wir ja in Amerika die Beispiele, es gibt sicher auch in Deutschland Referate, die volle Kanne Wokenkurs fahren und Ja, dementsprechend halt natürlich gibt es auch. die. Teilweise ist das sicher auch Lehrinhalt, ne? Aber das ist ja eigentlich nicht Nee, nicht die Lehrinhalt, aber es gibt doch diese Strukturen einfach. Die Palästina-Gruppe und die Ja, das ist. intersektionale Ja. queere Arbeitergruppe und wie die da alle heißen, die an der Uni haben. Und die werden ja auch alle mit Geld gestopft. Und die be bestimmen ja teilweise auch den politischen Kurs der Einrichtung. Ja, diese Leute, die da in Berlin Gaza Stadt machen oder so, die sind garantiert auch. Das sind auch irgendwelche Malteserens, kannst du davon ausgehen. Die haben nur diesen ganzen Krempel halt gefressen. Neokolonialismus ist das Stichwort. Es gibt ein Video, auf dem man sieht, wie der Unipräsident Norbert Palz die Studenten zur Mäßigung aufruft. Kaum hat er das Wort ergriffen, wird er niedergeschrien. Verurteile den Rassismus, schleudern sie ihm in Sprechchören entgegen. Verurteile den Kolonialismus. Wo haben Minutenlang. wir das bloß schon mal gesehen? Ist schon ein Moment her, ne? Mir fällt es gleich ein. Damals haben die Leute gesagt, wir interessieren uns zu sehr für Sachen, die in Amerika passieren, als in gewissen Colleges die Leute niedergebrüllt, angegriffen. I need some muscle over here. Aber ich hab doch Also, Muskeln. Ne? minutenlang geht das so in der schwarzen Choreografie der Wut. Palz hatte aus Sicht der Studenten den unverzeihlichen Fehler begangen, in einer öffentlichen Stellungnahme den Terror der Hamas zu verurteilen, wie Seidel schreibt. Kolonialismus, das ist das Stichwort. Als Neokolonialist gilt in diesem Zusammenhang jeder, der eine falsche Hautfarbe hat, in Klammern weiß, im falschen Ort geboren ist, in Klammern westliche Industrienation und die falsche Religion besitzt, in Klammern Christentum, Judentum. Ja. Und haben wir alles auch mit Fridays for Future und diesen ganzen Feministen, Joseph Butler. Ich lasse mir doch von denen nicht erzählen, dass ich nicht geil bin. Also sorry. alles, was mit mir zu tun hat, soll schlecht sein. Und die anderen, das sind die ganz tollen. Also, Will geht jetzt, geht jetzt nicht an die Kunsthochschule in Berlin. Sonst, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte er da jetzt bald angefangen, aber so nicht. Plot-Twist, die Kunstschule hat Abel abgelehnt. Ja, und jetzt geht er in die Politik. Zu den kolonialen Opfern, die uneingeschränkte Solidarität verdienen, zählen hingegen alle, die man im weitesten Sinne als Indigene verstehen kann, wozu dann neben den Indianern im Amazonas, den Maori in Neuseeland und den Aborigines in Australien auch bedrängte Völker wie die Palästinenser gehören. Ja, noch nicht erst seit gestern. Der Antisemitismus kann an Universitäten wieder auferstehen. In einem verrückten Twist lebt so der unverstellte Antisemitismus wieder auf. Der in Anführungsstrichen Geldjude der Nazis erfährt seine Reinkarnation in der Figur des Wall Street Bankers. Das halte ich aber für ein bisschen kurz gesprungen, weil Wall Street Banker sind durchaus auch eine negative Kraft, die unsere Gesellschaft weiter und weiter ausbeutet. Aber das hat ja nichts mit dem Glauben oder der Herkunft dieser Banker zu tun, sondern es ist, weil wir einen beschissenen Casino-Kapitalismus haben im Bereich Investment Banking. Das hat doch mit dem Judentum nichts zu tun, für mich nicht. Und das ist schon wieder so, er hat Globalist gesagt und das finde ich nicht so gut. Ja, nun im Namen des Antikapitalismus der Kampf angesagt wird. Also das mit dem Antikapitalismus, dass man in dem Namen allen möglichen Dingen den Kampf ansagen kann, die nicht zwangsläufig verkehrt sein müssen, das kennen wir ja auch. Ne? Also ja, die weißen Sklavenhalter finden ihre Auferstehung im Feindbild des zionistischen Siedlers. Israel als Brückenkopf eines vom Westen gesteuerten kolonialrassistischen Imperialismus. Das ist es, was den jungen Leuten beigebracht wird. Auf diese Pointe läuft es hinaus. Kein Wunder, dass an vielen Hochschulen der Teufel los ist und dass nicht nur an amerikanischen Elite-Universitäten, in denen ein linker Mob je niederbrüllt, der zu weiß, zu privilegiert und zu wohlerzogen ist. Ja, also, was hatten wir hier? 68 in Deutschland, genau das Gleiche. Und ja, also dieses ganze antirassistische Zeug, das sehen wir ja auch schon seit Jahren. Und ich habe schon vergessen, mit dieser eine, ja, also es werden ja alle möglichen Professoren bedrängt. Es gab ja auch mal den, gegen diese irgendwelche Flugblätter verteilt haben und so. Ja, halt eben auch wegen irgendwelchen falschen Ansichten zu irgendeinem Thema. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Irgendwas mit B. BLAB? Nee, ich weiß es nicht mehr. Aber ja. Ah, guck mal, die haben aber auch ein Safe Space. Ich habe über die Safe Spaces gespottet und dafür sorgen sollen, dass Studenten und einen Schutzraum vor fremden Meinungen finden. Wir haben sogar bei den Weltraumaffen selber ein Safe Space. Wusstet ihr das? Ist das die Meldestelle? Nee, thatsafespace.net, der ist auf demselben Server wie der Weltraumaffenbunker, wo ja auch die Meldestelle ist, die schon fast auf weltraumaffen.com eingebunden ist und auf jeden Fall schon in der geheimen Telegram-Gruppe, mit der wir uns über die Moskau-Achse organisieren, abgebildet wird. Aber die Meldestelle für Kulturmarxismus funktioniert bereits, Beta-Test abgeschlossen, Alpha-Test hat eine Weile gedauert und jetzt wird es dann auch mal irgendwie in die Öffentlichkeit geschoben. Also mit Link und allem. Ja. Zu melden. Plus bei der Meldestelle, da kann dann jemand vom Team euch antworten. Es ist aber wichtig, dass ihr euch, wenn ihr als Gast antwortet, wenn ihr die Cookies löscht, kriegt ihr keine Antwort mehr. Und wenn ihr euch einen Account macht und was einreicht, dann wird auch geantwortet. Beziehungsweise euch wird in der Show selber geantwortet. Ja. Ja, Safe Spaces, also. Und was war das 2016, als wir hier diese Geschichte in Stanford hatten mit diesem schönen Graffiti? Liberals get the bullet too, wo das Auslandsjournal von ZDF damals mehrfach wegen Körperverletzung vorbestrafte, als Heldin ihrer Berichterstattung darüber genommen hat und irgendwie ne, diese Yvette Filaka von der Veranstaltung bei Any Means Necessary, ne, auch eine sehr Also am Namen, bei Any Means Necessary erkennt man schon die liberal-demokratische Gesinnung der Dame. Und das Ganze wurde anmoderiert im Auslandsjournal vom ZDF damals mit den Worten: In Amerika wird die Redefreiheit missbraucht. Ne? 2016. Ja, so fing das an. Zu den Sprüchen. Gelächter und nicht Empörung ist die angemessene Reaktion, dachte ich. Aber jetzt zeigt sich, dass die Ideologie, die in der akademischen Welt Einzug gehalten hat, eine finstere, bedrohliche Seite hat. Ja, willkommen. Guten Morgen. Willkommen in 2014. Wenn sich Studenten nicht mehr in den Hörsaal trauen, weil sie Angst haben müssen, von ihren Kommilitonen bedrängt, beleidigt und bespuckt zu werden, ist definitiv ein Punkt erreicht, an dem man einschreiten muss. Ja, das, was jetzt die Juden durchmachen, das machen die Weißen auch schon eine ganze Weile durch. Also, ja. Die Ja, und da hatten wir auch Gehirnwäsche der schon. postkolonialen Theorie, wobei Theorie ein großes Wort ist. Wir hatten ja auch schon diese Aktuelle Stunde im Bundestag wegen hier dem Bernd Lucke, der nicht mehr lehren konnte und irgendwelche Verhinderungen von Wahlkampfauftritten von Christian Lindner an irgendwelchen Universitäten und so. Ja, das ist doch Alltag. Diese linken, Es wird nur Linksextremen an nicht deutschen benannt. Universitäten. Ja, genau. Also, und es ist halt auch Berlin. Keine Ahnung, was in Berlin passiert, aber de facto ist das meiste, was dort passiert, degeneriert. Also, keine Ahnung. Ja, und im Vergleich zu Stanford und so hat diese Humboldt-Uni noch diesen Marx-Spruch als Leitspruch hier, diesen die Welt nicht nur beschreiben, sondern auch ändern. Also. Aber ja, schwappt alles rüber. Es hat sich eingebürgert, im Zusammenhang mit der Unikultur von Wokeness zu sprechen, aber das ist zu schwammig, auch zu harmlos. Es ist genau das. Es gibt einen theoretischen Unterbau des Hasses. Ja, in der Wokeness gibt es ihn auch. Es ist einfach nur ein Wort dafür. Wer nach der Erklärung sucht, warum junge Menschen ihre jüdischen Kommilitonen bedrohen, landet bei der sogenannten postkolonialen Theorie. Ja, und bei allen möglichen anderen Dingen, die eine Intersektion vorweisen. Die Gehirnwäsche der postkolonialen Theorie. Wobei Theorie ein großes Wort ist. Tatsächlich ist es eine Art Gehirnwäsche, bei der den Studenten beigebracht wird, dass der Rassismus das Fundament der westlichen Gesellschaft sei und das Denken in den Vernunftkategorien der Aufklärung nur ein Machtinstrument zur Sicherung der vermeintlichen Überlegenheit des Westens. Ja, steht auch in dem Critical Race Theory Key Writings that Formed a Movement Buch drin von ein paar Jahrzehnten, dass sie Ja. das auch schon so sehen. Und wie viele Plus. feministische Theoretiker haben das gemeint, dass Aufklärung und so weiter alles patriarchal ist, um die Frauen klein zu halten und lauter so ein Plus, Zeug. das Wort Gehirnwäsche geht zurück auf Robert Lifton. Der hat da mal ein gutes Buch dazu geschrieben. Das ging damals um Vietcong, Folter, Sachen, die von Seiten Chinas den Leuten erklärt wurde, die Kriegsgefangene im Koreakrieg und auch mit den Vietcong gehabt hatten. Und da gab es ein großes Buch, Robert Lifton. Ich weiß nur nicht mehr, wie das Buch gerade hieß. Ich müsste es raussuchen. Aber Robert Lifton. Der hat auch ein Buch darüber geschrieben, über die Überlebenden der Hiroshima-Nagasaki-Bomben. Guter Mann. Bei Claudius Da Seidel steckt ja nicht berichtete. immer so eine Komponente von besser bis zum Ei. Irgendwie treibt man so die Leute auch auseinander, wenn die jungen Leute das wirklich so massiv glauben und weitertragen. Diese Sicht und Inhalte, ja, finde ich schon, das ist auch spaltend halt. Ja, Besser bis zum Ei. Klassenbewusstsein. Ja, und dann, wenn sie es ja besser wissen, dann lassen sie sich auch nicht mehr auf Argumente ein und so weiter. Das ist auch genau das, was man so, was ich für den Er ist Eindruck der habe. Wissenschaft. Ne? Nein, Soziologie ist eben nicht Wissenschaft. Ja, aber Also es schon, erhebt ja aber den eben nicht so Anspruch. eine. Ja, Ja. damit ist auch nicht alles 100% korrekt sozusagen. Da gibt es immer auch Spielräume. Und das ist dann da leider noch ein bisschen mehr so in der Soziologie und bei den Genderleuten halt. Ja, Rassismus auf und jeden so Fall bei weiter. diesem Claudius Seidel berichtete eine Dozentin von einem Kurs, in dem es darum ging, dass man es mit dem entsprechenden indigenen Wissen schaffen könnte, den Bäumen beim Sprechen zuzuhören. Als die Professorin entgegnete, das sei wohl eher eine Projektion, wurde sie zurechtgewiesen, wie kolonialistisch und rassistisch es sei, mit Begriffen eines weißen Mannes wie Sigmund Freud das indigene Wissen zu delegitimieren. Selbstverständlich ist auch die Vorstellung, ist, ne? Selbstverständlich ist auch die Vorstellung, dass westliche Werte wie Toleranz und allgemeine Menschenrechte Gewaltreligionen wie die der Taliban überlegen sein können, Ausdruck kolonialistischen Denkens. Wenn die Taliban meinen, dass die Steinigung von Frauen im Einklang mit ihren Traditionen steht, wer sind wir, ihnen zu sagen, wie sie zu leben haben? Ja, und das ist ja auch die Ansicht von irgendwelchen super schlauen Islamwissenschaftlern, die das irgendwelchen blonden deutschen Grünen an der Uni erzählen und die dann Menschenrechtsbeauftragte vom Bundestag werden oder von der Bundesregierung. Klar, das Kopftuch ist auch ein Ausdruck selbstbestimmten Lebens, ne? Ja. Wie lange wollen wir noch so weitermachen? Dass der Westen jede moralische Autorität eingebüßt hat, ist übrigens exakt das Argument, das man auch auf den Fluren der Vereinten Nationen rauf und runter hört, mit dem Ergebnis, dass Folterknechte im Menschenrechtsrat den Ton angeben und Hamas-Sympathisanten das UN-Flüchtlingswerk für Palästina dominieren. Ja, seit gestern oder was? Oder schon lange? Die Frage ist, ob wir so weitermachen wollen, ob wir länger dulden wollen, dass unseren Kindern eingetrichtert wird, den Westen und seine Werte zu verachten. Ich bin mir bewusst, das ist ein heikles Terrain. Ja, nee, das ist seit neuestem kein heikles Terrain mehr, weil da jetzt der Damm gebrochen ist. Also, drüber zu sprechen, über diese Geschichten. Das war ja ein heikles Terrain. Die Freiheit der Lehre ist ein hohes Gut, aber wir haben aus gutem Grund auch von der Rassenlehre Abstand genommen. Achso, er meint jetzt, das zu verbieten. Ja, okay. Niemand unterrichtet mehr an deutschen Universitäten, dass eine Hautfarbe der anderen überlegen sei oder ein Geschlecht dem anderen. Ja, doch, es wird schon berichtet, aber jetzt andersrum. Oder es wird immer noch gesagt, dass die Weißen den Schwarzen überlegen sind, aber man da entgegen wirken muss, indem man die anderen jetzt übervorteilt oder so. Warum also eine Theorie mit viel Geld ausstatten, die gegen alles steht, was die Grundlage unserer freiheitlichen Gesellschaft ausmacht? Weil der Westen keine Feinde hat und tatsächlich sogar noch seine Feinde finanzieren muss, weil es sonst langweilig wird, weil der Westen allen anderen absolut haushoch überlegen ist. Noch mag die Zahl der Lehrstühle vergleichsweise klein sein, aber es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis die Zahl der Postkolonialen an deutschen Hochschulen die der Slawisten oder Anglisten übersteigt. Ja, wenn die nicht mal alle schon, die Hälfte von denen da schon voll mit dabei ist. In den USA ist Postkolonialismus bereits die vorherrschende Lehre, okay? In der angelsächsischen Welt ist der Postkolonialismus, der die Welt in Opfer und Täter unterteilt, bereits die dominierende Lehre. Naja, wenn wir das schon an einer Kunstuniversität haben, was meinst du dann, wie es in Deutschland jetzt mittlerweile ist? Auch in Deutschland ist man als Student gut beraten, sich als gelehriger Schüler zu zeigen, wenn man etwas werden will. Postkolonialismus war schlicht die am meisten geförderte Diskursmode im gegenwärtigen Kulturbetrieb, befand dieser Tage ein Kenner der Szene in der Süddeutschen Zeitung. Am Dienstag saß die Präsidentin von drei der prestigeträchtigsten Hochschulen der USA vor einem Kongressausschuss, der sich mit den Campusausschreitungen gegen jüdische Studenten befasste. Ja, das war auch super. Dieses Kommentar von allen möglichen Leuten bei X war, aber die den Fragen stellt, mag Trump. Die mag Trump. Das habe ich gehört, diese Befragung hier. Das war auch sehr interessant. Ja, aber die haben sich nicht darüber aufgeregt, was die Antworten waren, sondern die haben sich darüber aufgeregt, dass die Fragestellerin eine Trump-Fan wohl wäre. Und aber dass sich die Leute dann nicht mal irgendwie fragen, sind vielleicht die Leute, die Trump mögen, doch nicht das Schlimmste, was wir haben. Also, ja. Die Abgeordnete Elise Stefanik aus New York hatte eine leicht zu beantwortende Frage an die Geladenen. Verstößt der Aufruf zum Völkermord an Juden gegen den Verhaltenskodex und die Anti-Harassment-Regel in ihrer Universität, ja oder nein? Keiner der Hochschulvertreterinnen mochte die Frage mit Ja beantworten. Das hänge vom Kontext ab, erklärte Sally Kornbluth, Präsidentin des MIT. So lautete auch die Antwort von Claudine Gay aus Harvard. Alles eine Frage des Kontextes, nicht leicht zu sagen, aber wenn die Rede ein konkretes Verhalten übergehe, könnte das Harassment sein, fügte Liz Magill, Präsidentin der University of Pennsylvania aus. Ja, Aber zur Erinnerung, genau die gleichen Statuten, die sie da jetzt haben, das war unter Obama-Zeit, hatten sie ja die schlaue Idee, mit denen gegen die angebliche Rape-Culture an Universitäten vorzugehen, um quasi sämtliche Regeln der Rechtsstaatlichkeit außer Kraft zu setzen und zu sagen, ja, hier schmeißt mal alle Leute raus, die in irgendeiner Art und Weise beschuldigt werden, irgendwas getan zu haben, was irgendwie so verstanden werden könnte, als wäre es geschlechtliche Diskriminierung. Schmeißt du alle einfach raus, weil es ist ja nur, wenn es der Staat macht und von der Uni fliegen ist ja nicht so schlimm, sollen sie halt auf eine andere Uni gehen. Verhalten heißt, man muss also erst einen Genozid begehen, damit es gegen die Regeln verstößt. Das ist ihre Antwort, Miss McGill, war die fassungslose Reaktion der Abgeordneten. Ja, und wie gesagt, die Reaktion der Leute auf Twitter war, aber sie mag Trump. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Nee, die Zeit ist schon abgelaufen. Anfang des Jahres musste die Evolutionsbiologin Carol Hooven in Harvard ihren Platz räumen, weil ihr Beharren auf der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen vor der Universität als zu kontrovers empfunden worden war. Auch daran wurde am Dienstag noch einmal erinnert. Das ist die Lage an amerikanischen Elite-Universitäten und jetzt kriege ich hier Zuckungen und Es gibt nur zwei Geschlechter, zwei Geschlechter, so wie es Peace-Zeichen, zwei Geschlechter, ja, fertig aber aus. das Der ist schon Grund, wieder warum so es nur dieses. zwei Geschlechter gibt, ist be erfolgreiche Befruchtung der Eizelle durch das Spermium. Und Ja, diese lass mich beiden. erstmal renten, bitte. Ich möchte erstmal renten über diese, ich finde es, also ich kann es echt langsam nicht mehr ertragen, diese ewige, oh, guck mal in Amerika und oh mein Gott, das könnte ja auch alles herkommen. Hier, scheiß Marie-Louise Vollbrecht, das ist ja direkt das nächste Ding, was wir haben. Der hat jetzt nämlich ihren Protest gegen die Humboldt-Uni gewonnen, ne, wo es halt darum ging, dass sie da irgendwie sich der Stimmung gebeugt haben. Und so weiter, ja, aber lesen wir gleich mal rein. Die haben wir doch. Die ist doch schon hier. Also, ich meine, du kannst doch an Universitäten, an deutschen Universitäten nicht sagen, dass es zwei Geschlechter gibt. Gerade an deutschen Universitäten. Wir hatten letzte Woche diese Scheiße vom fucking Bundestag, wo sie da irgendwie gemeint haben, ja, hier die queeren Opfer des Nationalsozialismus nochmal schön mit reingewoben haben. Und es gab auch ein Forschungsinstitut für Geschlechterfragen in der Weimarer Republik, um so richtig schön wieder zu suggerieren, jeder, der sagt, da ist irgendwas falsch dran an unserer Geschlechterstudienherangehensweise, dass es gibt 30 verschiedene Geschlechter, mindestens drei, ist quasi in der Tradition des Nationalsozialismus. Glaubt es bitte, verhaltet euch dementsprechend, tut so, als wäre es so. Hier ist unsere Ausstellung im verfickten Bundestag. Also hör mir auf, ey, Jan Fleischhauer. Komm mir nicht mit dieser, oh, guck mal in Amerika, oh, da müssen wir jetzt aber höllisch aufpassen, dass das nicht rüberschwappt, ey, ich hab die Schnauze so gestrichen voll. Also, ja. Oder sehe ich Schön, das dass nur du so? Schmerzen davon Ja, hast. also ist doch wahr. Ey, ich krieg so viel. Und das ist immer noch so. Diese ganzen Leute, die das eigentlich alle wissen müssten, aber immer, du kriegst einfach dieses beschissene Meme nicht aus dem Kopf der Leute. Dieses beschissene, Achtung, Achtung, es schwappt drüber. Ich halt's nicht aus, ey. Es kann doch nicht wahr sein. Meine Güte, ey. Ja, apropos Sag mal, da weh, Gehirnwäsche. ich warte schon lange. Ja, vielleicht da war deswegen überhaupt noch schreiben, weil er eben nicht ganz so doll den Finger in die Wunde drückt. Nein, das ist einfach, das ist keine Taktik. Der Nicht. ist einfach so doof. Die Leute sind alle so doof. Das sind Ja, ich hätte aber reihenweise doch. Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, die immer wieder mit diesem Meme um die Ecke kommen. Ich habe einfach keine Ahnung. Das muss irgendwie, ja, das sagt halt jeder so. Deswegen ist das halt so drin, ne, irgendwie. Das ist halt wirklich so ein Meme, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist einfach so ein Spruch, den halt eben jeder bringt und deswegen klingt der halt eben irgendwie vernünftig in den Ohren der Leute. Und vollkommen egal, wie viele Beweise es für das Gegenteil gibt, es wird einfach Früher war immer das auch weiter ein bisschen so, das erzählt. hatte mit den Produkten und so zu tun, die ein bisschen länger brauchten, bis sie dann irgendwie hier angekommen sind. Aber es geht alles viel schneller heute. Geht als nicht hinnehmbarer Ausdruck von Gewalt, weil die Studenten deren Wohlbefinden beeinträchtigt werden könnte, der Aufruf, alle Juden auszulöschen, hingegen nicht. Ja, das ist doch genau das, was wir ja auch haben. Wir haben das hier nicht gegen die Juden so extrem. Und warum haben wir es gegen die Juden nicht so extrem? Weil es einfach weniger gibt. Aber wir hätten es genauso extrem. Wir haben dafür so Sachen, dass irgendwelche Davidsterne an irgendwelche Häuserwände gemalt werden. Weil der Anteil der Leute, die es auf die abgesehen haben, halt eben bei uns höher ist. Und deswegen ist es bei uns auch noch ein größeres Problem als in Amerika eigentlich. Weil in Amerika ist es so, dass du irgendwelche Torbens hast, die Scheiße einfach nur gelernt haben und deswegen meinen, dass es irgendwie blöd ist. Und hier hast du halt eben die Leute, die das wirklich machen würden, die abmurksen würden, wenn sie es könnten. Und wir haben in Deutschland keine Milizen, so wie in den USA. Ja, Torben macht ja keine Miliz. Oder meinst du jetzt zum Schutz von den Leuten? Nein, um den Wahnsinn abzuwehren, also der in die Köpfe der Studenten eindringt, durch die bösen ideologischen Lehrer oder Professoren. Und am Ende kommt dann halt wieder Unfug raus, der in Deutschland dann besonders stark ausgetragen wird. Nur dass wir halt keine Möglichkeit haben, uns zu wehren, nicht so wie die Ja, das habe ich Amerikaner. mich die Woche auch gefragt, weil in der hier, als es um die Desegregation von den Schulen ging, da haben sie ja die Nationalgarde kommen lassen, um das zu gewährleisten. Also würde mich überhaupt nicht wundern, wenn die da einfach die Nationalgarde an die Unis schicken, um die Spinner alle klein zu halten. Ja, In aber dann kommt Amerika eine wären die auf jeden Fall dazu in wohlgeordnete der Miliz Lage. daher. Nee, wieso jetzt zum Schutz von den Leuten? Nicht um da Nein, Quatsch zu machen. andersrum. Die Nationalgarde ist doch eine Miliz. Warum ist eine Nein, Staatskunde erklären oder was? ich meine von den einfachen Leuten eine organisierte Miliz. Aber ich will jetzt natürlich auch nicht den Bürgerkrieg herbeireden oder Freikorps. Also. Ja, da an den Universitäten muss es auch keinen Müssen Bürgerkrieg geben. Diese ganzen Leute sind ja alle nicht in der Lage. Die rufen dann vielleicht zur Masse over hier, aber kriegen den Ja, nicht. aber was ist, wenn die den Staat wahnsinnig machen und Ja, irgendwann der das ist was Wahnsinn bis nach anderes, ganz oben genau. rein geht in die Köpfe von unseren Anführern, die wir in Deutschland haben, und dann die Scheiße richtig Ja, auf uns das ist ja schon runterprasseln? lange. Also das ist ja schon lange. Also wie gesagt, hier intersektionaler Feminist, unser Bundeskanzler, ne, der hat sich ja selber als solcher bezeichnet. Die spinnen ja schon komplett. Ja. Wir sollten alle dafür Sorge tragen, dass es an deutschen Hochschulen nicht bald auch so aussieht. Ja, das liegt nur daran, dass wir hier weniger Juden haben. Ansonsten wäre es hier schon wesentlich schlimmer, Herr Fleischhauer. Viel Und Zeit der bleibt nicht Jude mehr, nee, die Zeit ist vorbei. ist dann sozusagen der Kanarienvogel, an dem der Fleischhauer das aufhängt, dass er dann auch mal reagiert. Und sonst sind die Zustände hinzunehmen, oder wie? Aus Toleranz oder was? Ja, das ist zwar schon gerochen, aber der Kanarienvogel Nee, ist ist halt natürlich auf jeden lustig Fall sehr so, ne? Ist interessant. halt, da sollte man lieber drüber lachen und so, ne? Ist ja auch diese Scheiße. Letztens habe ich auch wieder von, ja, der Sebastian Bartoschek, mit dem hatte ich ja vor 10 Jahren mal Kontakt. Das ist ja auch einer aus der Skeptiker-Szene, Gwupp und so weiter. Und da hat er jetzt diese Streams gemacht, wo er mit diesen Gwupp-Hanseln da geredet hat. Und der ist bei Twitter jetzt auch 10 Jahre danach immer noch auf dieser Ecke von wegen, ja, ich ignoriere das ja alles, mir ist das ja egal und tralala. Ja, Sebastian Bartoschek, aber es wird halt eben trotzdem immer noch alles immer schlimmer. Dadurch, dass man sagt, ich ignoriere es alles, wird halt auch nichts besser. Also, ich meine, klar, du kannst da vielleicht auch nichts dran ändern an der ganzen Sache. Du machst da jetzt nicht den Unterschied, das stimmt alles schon, aber es. Ja, was ist das überhaupt für eine Aussage? Dann ignorierst du doch halt einfach. Aber dann nervt doch die Leute nicht auch damit zu sagen, oh, ich bin ganz, ganz was Tolles hier, guck mal, haltet mal, seid mal kurz still, ich sag auch mal was zum Thema. Es ist unwichtig und ich ignoriere es. Tralalalalala. Ja, leck mich am Arsch, Alter. Mann, das riecht mich auch voll auf. Ja, aber nicht, ob das wichtig oder unwichtig ist und einen betrifft dann vor allem am Ende, das zeigt sich ja dann erst noch, ne? Viele Leute sagen ja, mich betrifft das nicht, fertig, ne? Und das ist aber häufig nicht so. Irgendwann kommt es auf einen zu, wenn man schwimmen will, ist plötzlich jemand da oder so. Ja, aber Was guck auch mal, immer. Mama, und das mit dem, mich betrifft das nicht. Ja, gut, in Sachen Politik ist es halt so, Politik interessiert sich immer für dich. Du kannst dir vielleicht für eine Zeit lang erlauben, dich nicht zu interessieren, aber glaub mir, du bleibst immer Spielball der So sehe ich Politik. das auch. Also. Ja, klar, ich meine, man darf sich natürlich nicht reinsteigern in diese Sachen, weil man ja im Endeffekt als einzelner Mensch sowieso wenig dagegen machen kann. Mich nervt einfach nur dieses, also entweder du ignorierst es, da ignorier es halt, dann sag halt nichts dazu. Aber dieses Ding von wegen, nee, nee, stopp, stopp, stopp, ich muss auch mal was dazu sagen, es ist unwichtig und ich ignoriere es, das regt mich halt auf. Na, das regt mich halt total auf. Also dann, wenn du es ignorieren willst, dann ignorier es halt einfach und lass die Leute halt auch in Ruhe. Aber dieses Ding von wegen, und ich mache da jetzt zwei Streams auf meinem Kanal, der auch schon über 10 Jahre alt ist und weniger Abos hat als wir. mit so super schlau Kram. Also, ich meine, ja, das ärgert mich einfach. Das ist einfach Ja, so, ja, es soll wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, ich finde, das kommt richtig arrogant halt rüber. So nach dem Motto, ich ändere da jetzt auch noch irgendwas, indem ich den Leuten sage, dass ich es ja ignoriere, weil man muss es ja auch einfach nur ignorieren, weil dann geht es so alleine weg oder so, weil es tut es halt objektiv nicht. Also sorry. Es wird nur immer schlimmer. Ja, auf jeden Fall Marie-Louise Vollbrecht und ein Gericht hat ihr jetzt verboten, dass die Humboldt-Universität, nee, hat der Humboldt-Universität verboten, ihnen den Rücken zu fallen, wie es ja heißt, in diesem Artikel hier von Judith Sievin-Spassard. Ja, und was war jetzt genau? Wer war das, Yashi? Judith Sievin-Spassard. Wer ist das? Jemand. Ich habe den Namen, glaube ich, auch schon irgendwann mal gehört. Ich noch nie. Kommt mir auch bekannt vor, jedenfalls. Ja, und was ist jetzt genau das konkrete Ding, was sie jetzt nicht mehr darf? Die Uni. In einer Stellungnahme für die Unileitung ihrer eigenen Doktoranden öffentlich in den Rücken. Die Uni, so hieß es dort, verstehe sich als Ort, an dem niemand wegen der seiner sexuellen Identität diskriminiert wird. Jan Fleischhauer, genau die gleiche Formulierungsscheiße, wo du gerade gemeint hast, wir müssen es verhindern, dass es hier bei uns auch passiert. Und dass es in Amerika so ist. Genau die gleiche Formulierung. Werden dafür, weswegen die Meinung, die Frau Vollbrecht in der Welt, im Weltartikel vertrete, nicht im Einklang mit dem Leitbild der HU und der von ihr vertretenen Werten stünden. Genau, das haben sie angeklagt, hier mit nicht Steinhöfe, sondern der andere Hocker. Hocker heißt er, glaube ich, ne? Höcker, ja, meine Ja. ich auch. Genau, der hat das auf jeden Fall jetzt, da ist er auch, genau, Hocker, ja. Ja, die haben es recht bekommen. Also die Uni hätte das nicht von sich geben dürfen, so. Ja, und auch Dinge, die ja hier in Deutschland nicht passieren. Eklat bei Berliner Grünen Vorsitzkandidatin verlässt weinend den Saal. Und hier hat es Boah. jemand, der halt nicht komplett verstrahlt ist, von den Grünen gewagt, von den Grünen in Berlin. gewagt, sich also für den Landesvorsitz zu bewerben. Und da haben sie also 3 Wahlgänge gemacht und man braucht die absolute Anzahl der Stimmen, also mehr als 50% von den Delegierten. Und das hat sie auch im dritten Wahlgang nicht erreicht und im vierten Wahlgang hat man ihr dann erspart. Und hat stattdessen die ganze Veranstaltung vertagt. Und was ich hier bei dem, also es gab mehrere Artikel dazu, haben mir auch verschiedene Leute zugeschickt. Aber ich habe jetzt mich hier für den von Apollo News entschieden, weil hier nämlich auch noch jemand zitiert wird, der meinte, es war zunächst unklar, wen der Realo-Flügel als Ersatzkandidaten aufstellen würde. Co-Parteichef Gire May appellierte an die Delegierten, nichts zu überstürzen. Renate Künast, Bundestagsabgeordnete der Grünen, selbst dem Fundi-Flügel zugeordnet, bezeichnete das Geschehen als Debakel. Nee, das meine ich nicht. Ah ja, genau, das hier meinte ich. In dem Brief wurde kritisiert, dass die Gruppierung Mitglieder einschüchtere und psychisch unter Druck setze, was im Widerspruch zu den Werten der Bündnisgrünen stehe. Also, es gab da einen Brief, die verschiedene Kreisverbände geschrieben haben, wo sie im Endeffekt gesagt haben, wählt bitte nicht diese Dame und auch welche aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg, wo die Kandidatin selber herstammt. Haben sich da mit reingebracht in den Brief. Und ja, also die haben im Endeffekt vorgeworfen, dass diese Leute, wo die jetzt von war, dass die Leute einschüchtern und psychisch unter Druck setzen. Also die, linken Berliner Grünen werfen anderen vor, dass sie Menschen einschüchtern und psychisch unter Druck setzen. Okay. Es hört sich nach Täter-Opfer-Umkehr an. Was im Widerspruch zu den Werten der Grünen steht. Und was haben wir hier wieder? Genau dieselbe Sprache, die wir eben auch schon hatten und woher Fleischhauer meint, dass die rüberschwappt, dass man sagt, oh, Schmerz, oh, Verletzung, oh, unsere Werte, tralala. Genau dieselbe Scheiße. Ihr könnt ihn nicht wählen, weil sonst leiden wir. Die Menschen leiden, gibt uns mehr Macht. Wählt ja nicht irgendwen, der gemäßigt ist. Wir leiden sonst. Wir sind eingeschüchtert. Ja, und wenn ihr euch mal die volle Dröhnung geben wollt, mit allen möglichen Dingen, wo die Weltraumaffen häufig drüber reden und wo irgendwelche Leute behaupten, das gehört alles gar nicht zusammen. Wo hat Marx denn was gesagt von Geschlechtern und so weiter und so fort? Das spielt doch alles noch keine Rolle und so. Thilo Jung hat mal wieder abgeliefert und sich hier eine kritische Theoretikerin eingeladen, die sämtliche Buzzwords hier alle zur Sprache bringt, inklusive Hausbesetzer-Szene inklusive. Und dann habe ich hier den Paolo Ferreri gelesen und mir Gedanken über neue Bildung gemacht. Oh mein Gott. Ich habe meine Professur an einer verfickten deutschen Universität bekommen, weil man gesagt hat, wir geben euch eine Stelle für umsonst, die ihr mit einer Frau besetzen müsst. Und seitdem reibe ich meinen Dreck hier voll Elle in unseren deutschen Wissenschaftsbetrieb rein. Ich habe den Kram, weil den sie gelesen Vagina hat, auch gelesen. Bin ich jetzt auch ein Philosoph? Will ich gar nicht sein. Ja. Es war ja immer behauptet worden, dass sie genau das nicht gemacht hätten, ne? Extra für Frauen Stellen geschaffen. Von wem wurde das behauptet? Schaffen, für Professoren stellen. Da gab es so einen Professoren-Dings, glaube ich. Da hieß es, dass sie nicht dafür geschaffen worden wären. Sind dann aber am Ende die meisten doch mit Frauen besetzt worden. Also ja, die sagt hier wortwörtlich, dass ihnen gesagt wurde, ihr könnt noch eine Professorenstelle für umsonst dazu haben, wenn ihr die mit einer Frau besetzt. Und sonst hätte die nicht bekommen. Das sagt sie hier so. Aber natürlich ist sie da mega stolz drauf, weil die Männer ja auch alle nur Quotenmänner sind wegen Netzwerken und tralala. Die übliche Scheiße halt. Und auf jede Frage von Thilo Jung fängt die erstmal an zu lachen. So ganz komisch. Also ich habe jetzt Urlaub. Ich habe mir echt schon überlegt, ob ich mal diese ganzen Lachen von ihr einfach so zusammenschneide. Und dann auch immer schön die Aussagen von ihr und dann den Juri Bestman noch dazu. Weil glaubt mir mal, zu jeder von den Juri Bestermann. Vom Juri Bestmanov hat die hier eine Aussage, die da drauf ast reinpasst. Weil geil. Natürlich kommen die ja auch wieder mit dem CO2 und dem Klimawandel. Na? Also da tut man sich auch einen enormen Gefallen damit, dass man so einen Gesellschaft ins Wanken bringen Menschen hier irgendwie reinsetzt und dann über den Klimawandel spricht. Das hilft der Sache, wenn die dann wirklich irgendwie notwendig ist, um unseren Planeten zu retten, ganz enorm. Weil damit wird das mal so richtig glaubwürdig. Ne? Also, ja, es ist faszinierend. Eigentlich muss man sich das komplett mal angucken. Das geht natürlich 4 Stunden, die ganze Scheiße. Also wir könnten hier einen Tag Sonderstream machen und uns dieses Ding durchgucken. Da wäre trotzdem jede Menge Fleisch dran. Weil es ist wirklich alles dabei. Und ich habe es nur zur Hälfte geguckt bisher. Und es war schon alles dabei. Also, und also die Frau ist Politikwissenschaftlerin, aber diesen Scheißdreck werden sich Politikwissenschaftler in der Zukunft, wenn wir das noch überleben, so lange irgendwie empirisch, dann werden die sich diesen Dreck angucken und sagen, guck mal hier, wie verrückt die Leute damals waren. Oder wie der Fleischhauer sagen würde, Achtung, Achtung, ihr schaut drüber. Aber demnächst mal von Russland aus. Ja, und noch was mit Wokeness, was wir hier auch haben, zum Beispiel bei der Republika gehabt haben, nämlich diese Idee der Disability Studies. Und da ist auch die eine Dame von der GWUP ein großer Fan von. Der Begriff fällt hier zwar nicht, aber darum geht es eigentlich. Und der Bill Maher hat hier mal wieder seinen Wackelkontakt, hat mal wieder einen Funken verursacht, Das ist hier sehr gelungen, sehr lustig gewesen. Und er spricht hier über so einen Fall von einem YouTuber wohl, den ich auch nicht kannte, namens Mr. Beast. Und der ist wohl sehr erfolgreich, hat viel Geld verdient, also ein paar Millionen. Und spendet wohl ganz viel von seinem Geld. Und was man ihm halt natürlich vorwirft, ist, dass diese Sachen, die er damit macht, dass die dann natürlich auch entsprechend für Content dann verwendet werden. Also dass er dann halt auch ja, dann auch Videos natürlich darüber macht, über die Leute, die mit diesem Geld irgendwie geholfen werden. Na? Und ja, da kann man sich meinetwegen drüber beschweren, aber im Endeffekt. Das ist ja frech, das ist ja, als würde irgendwie jemand, der eine gute Tat tut, irgendwie darüber berichten und das zeigen, ja. So Sponsoring und das oder ist ja, Spenden. Das ist ja auch so. Genau das, wo es immer heißt, bei diesen ohne Sozialismus würden solche Dinge ja nie passieren, weil die Leute ja kein eigenes Interesse daran haben, irgendwem zu helfen. Ja, hier hast du dann mal sowas. Und dann ist es ja, meinetwegen hier. Nur aus Geltungsdrang. Meinetwegen, das ist halt das Interesse. Ist doch scheißegal. Deswegen ist den Leuten trotzdem geholfen. Also, ja, genau. Wen interessiert denn die Scheiße? Ja. Aber ja, ist natürlich nicht klassenbewusst und weiß der Teufel nicht was. Ja, was war hier das Problem? Nämlich eine von diesen Charities, wo er da Geld reingibt, sorgen dafür, dass Leute operiert werden können, dass sie wieder sehen können, wieder hören können und so. Und das haben wir ja bei der Republika gelernt, ist ja ganz böse, ist ja total haram, weil damit nimmt man den Leuten ja ihre Identität. Es ist ja ihre Identität, dass sie nicht richtig gucken können. Und das ist ja ihre Identität, dass sie nicht hören können. Das ist ja ihre verfickte Identität nach diesen neuen superschlauen Theorien. Und da gibt es dann diese Aussagen von Taylor Lorenz, ein Name, den wir auf jeden Fall auch schon viel gehört haben, der in Deutschland auch alle Nase lang zitiert wird, von jedem Hansel und sich hinter die gestellt wird. Das ist so die neue Leigh Alexander geworden, diese verdammte Taylor Lorenz, und noch viel bekannter. Aber wenn die wirklich sagen will, what needs curing is society's view of the disabled. Nee, eine Behinderung ist einfach was Hässliches. Also das heißt ja nicht, dass diese Menschen hässlich sind, sondern das ist immer was nicht Gutes. Da gibt es keinen Weg, das zu ändern, aus ja, dem Blick heraus von der hässlich Gesellschaft. Hässlich klingt ja auch schon wieder so nach der ästhetischen Einschätzung. Das ist ja eigentlich schon wieder genau das Falsche. Das Problem ist ja, dass die Leute hier eingeschränkt sind dadurch. Ja, und genau. Wie auch immer, sie sind dann weniger eingeschränkt. Mit anderen Worten, sie können ihr Leben besser leben. Ne, ohne sich mit irgendwelchem Mist zu beschäftigen. Ohne viel Energie zu investieren in irgendwelche Dinge, die für einen Menschen eigentlich einfach sind. Für solche Menschen aber nicht einfach sind. Ja, die Vorstellung ist doch, dass man uns ein schlechtes Gewissen mit einreden könnte, sozusagen, dass wir normal sind. Aber normal sein heißt nicht privilegiert sein. Ja, das ist ja aber die Grundannahme von dem ganzen Kram. Genau, irgendwelche mit Herrschaft werden irgendwelche Normen generiert und das ist das eigentliche Problem. Ne? Nicht, dass diese Leute beeinträchtigt sind, sondern die würden ja dann halt sagen, ja, wir bauen einfach 30.000 Rampen und 50.000 überall muss hier alles nochmal in Blindenschrift drauf sein oder so. Und da gibt es ja auch Berechtigung für an bestimmten Stellen, aber wenn du den Leuten dabei helfen kannst, wieder vernünftig sehen zu können, um so auf solche Dinge nicht mehr angewiesen zu sein, dann ist es halt eben eindeutig besser. Und wenn ihr euch dann irgendwie einscheißt mit irgendwie, aber unsere Normen und wir sagen damit, dass das dann schlechter ist. Ach, ja, mit der das Problem ist doch nicht, dass irgendwer das dann schlechter findet oder so und sich die Leute dann aus empathischen Gründen, weil sie sich reinversetzen können in die Leute, dann ein schlechtes Gefühl haben, wenn sie so jemanden sehen, weil sie sich ja reinversetzen, dass sie selber in so einer Lage natürlich nicht sein wollen. Na, das nimmt ihr den Leuten natürlich maximal übel. Und tut irgendwie so, als könnte man das nur erklären mit diesen Böse, wenn die so denken. Und die sollten anders denken. Und es ist nicht einfach ein menschliches Verhalten, das Leid anderer Menschen dafür empathisch zu sein, weil man halt eben sehen kann, dass es halt eben nicht komplett andere Menschen sind. Dass es halt eben genauso gut auch passieren könnte, dass einem selber sowas passiert wäre oder passieren kann oder so. Na, das ist aber wieder alles maximal böse. Ne? Das ist nicht irgendwie normales menschliches Verhalten. Nee. Und ja, nicht den Leuten irgendwie helfen, dass es ihnen wieder, dass sie wieder ein normales Leben leben können, ohne irgendwelche verfickten Beeinträchtigungen, die ihnen halt überhaupt nichts bringen. Außer irgendwelche Besonderheit, wo ihr euch dran aufgeilen könnt und irgendwie sagen könnt, jetzt ist es deine Identität und jetzt kannst du sagen, hier, meine Identität. Bullshit hoch 3000, ey. Es ist so übel. Und der Ma macht sich natürlich auch schon drüber lustig. Also es war richtig, richtig angenehm. Mich sehr, sehr gefreut. Beim sehr gelacht und ja, hat mich glücklich gemacht. Ja, und das ist ja auch nicht weit weg, weil diese ganze Scheiße, die ist doch hier auch schon lange. Da wird auch schon ewig von abgeschrieben, von diesen ganzen Schlaumeiern. Und es mag sein, dass diese Sachen dann irgendwie auf Englisch sich besser anhören oder so, aber die Leute, die das Gleiche vertreten, die haben wir ja auch alle. Das hat sich noch nicht so durchgesetzt, aber es wird ja von zum Beispiel unseren Öffentlich-Rechtlichen immer gerne auch so ein bisschen gepredigt, nämlich in Kurzberichten oder so weiter. Also mittransportiert. Ja, aber unser Journalismus, der ist der ist so wahnsinnig gut. Und vor allen Dingen diese Frankfurter Rundschau, das ist die allerbeste Zeitung. Und dieser Maxi Arnold, der wurde jetzt gekündigt. Eine Woche nach Warnstreik der Frankfurter Rundschau werden ich, Jana Ballweber und Jakmurekimkai von der Frankfurter Rundschau Geschäftsführung vor die Tür gesetzt. Drei junge KollegInnen müssen kurz vor Weihnachten gehen. Noch nicht vor Weihnachten, nein, das wirst du fest, das Postmodernismus, da kann man doch nicht vor die Tür gesetzt werden, das ist euch doch bestimmt unendlich wichtig. Ich kann Ebenezer Kahane lachen, wir nichts mehr. Mit uns kann man es machen, denn wir sind noch in der Probezeit. Mit anderen Worten, was sehen wir hier? Die Hybris der Leute. Wir sind einfach mal streiken gegangen in der verdammten Probezeit. Das ist geil, auf jeden Fall. Und also unsere Gehaltsverhandlungen sind gerade erst vorbei und wir sagen schon wieder Gimme more, weil wir sind es ja wert. Wir waren sicher nur solidarisch zu den Kollegen. Und das haben sie jetzt davon. Kaum das 6 Monate ist es her, dass ich extra nach Frankfurt gezogen bin, um als Klimaredakteur bei der Frankfurter Rundschau zu beginnen. Auf Wunsch der Chefredaktion habe ich einen Podcast gestartet. Den ersten, den die Frankfurter Rundschau hat. Gestern, zynisch zur Kündigung, kam die 7. Folge heraus. Ja, Junge, Klimaredakteur. Ja, hier Net Zero. Wir brauchen Net Zero, Maxi Arnold. Net Zero Podcast. Wir brauchen davon nicht noch mehr. Guck mal, Maxi, wir haben auch einen Podcast. Den machen wir seit 2016. Ja. Und uns kann gar keiner rauswerfen, weil uns gar keiner Geld dafür geben muss. Also du machst also das, was wir machen. Aber du willst dafür ein volles Gehalt und das reicht dir auch nicht. Und dann gehst du in der Probezeit streiken, anstatt mal nachzudenken. Außerdem, Maxi, habe ich bestimmt mehr Bücher zum Thema Klimawandel gelesen wie du. Wissenschaftliche, populärwissenschaftliche, genauso wie Romane. Ja, also, außerdem Maxi Arnold für weitere Karrieretipps, wie am besten mindestens ein Drittel der Probezeit krankschreiben lassen. Dieses ganze Vermischen von dem Klimathema mit diesen ganzen, die Gesellschaft ist konstruiert und wir müssen alles verändern und so Thema, sorgt dafür, dass es maximal unglaubwürdig wird. Und da braucht ihr euch über Skeptiker sogenannte an diesem Kram absolut nicht zu beschweren, weil eurem Scheiß gegenüber, skeptisch gegenüber zu sein, das ist einfach nur normal. Das ist einfach nur offensichtlich, dass da irgendwas auf jeden Fall nicht stimmt bei dem Quatsch, den ihr redet. Und wir haben da ja später auch noch zu den Kipppunkten einen guten Artikel, den Mama noch eingereicht hat. Kann ich schon mal spoilern. Ja. Auf jeden Fall, es geht noch weiter. Maxi schreibt, es bricht mir das Herz zu sehen, dass auch Jana Ballweber und der andere, dessen Namen ich nochmal versuche auszusprechen, und freiwillig die Frankfurter Rundschau verlassen müssen. Ja, fast so, als ob ihr das Gleiche gemacht habt und das gleiche Ergebnis hinterher rausgekriegt habt. Komisch. Muss daran liegen, dass die Leute gemein einfach nur sind oder so, ne? Sie arbeiten wie ich zu Zukunftsthemen. Ja, und eure Gehaltsforderungen sind nicht nachhaltig, Junge. Ich kann die beiden jedem nur ans Herz legen und freue mich selbst ebenso über Jobtipps und Hinweise. Nein. Hier mein Jobtipp und mein Hinweis, Maxi. Learn to code. Ja, vielleicht schafft das ja noch. Ist ja noch ein junger Kerl. Also mir hat der Ausspruch mit nicht nachhaltige Gehaltsforderung sehr gefallen. Also der war sehr gut. Der hat mir sehr gefallen. Maxi Arnold. Journalismus mit Haltung wurde mir versprochen. Und das habe ich immer auch gemacht. So werde ich es weiterhalten mit vielen tollen KollegInnen an meiner Seite in der Arbeitslosigkeit. Ja. Journalismus mit Haltung muss Job. Nicht deine Audience sein. Journalismus ja, mit Haltung ist tot. Das ist ein Fanboy dann oder was, ne? Immer nur pro Schuss. Das ist auch so. Leute, die glauben, sie müssten dafür bezahlt werden und am besten fürstlich, dass sie uns ihre Meinung darlegen. Verstehe ich nicht. Ich meine, da muss halt schon was dran sein. Da musst du jemand mit einem fundierten Wissen in der Literaturgeschichte sein. Dann kannst du vielleicht damit Geld verdienen. Aber halt irgendwie... Ja, es Sören. Muss schon ein Schluss sein, den so ein Kolumnist dann mal bringt oder so, dass man den weitererzählt. Also irgendwie die normale Logik des Lebens ist, also ich gehe Kolumnen oder jetzt auch drüber, eigentlich in der Regel. Sören aus der Vorstadt hat halt nichts, was er uns wirklich erzählen könnte. Ja, ungefähr. Man muss sich da vorher halt auch mal in ein Thema reinarbeiten und so. Und einfach nur zu schreiben, ja, den Habeck finde ich cool, den Merz finde ich doof. Weil der Merz ist so bäh-bäh rechts und so. Ja, und das ist halt kein, das reicht nicht, um auf Dauer einen Job als Journalist zu haben. Die Zeiten sind jetzt glücklicherweise hoffentlich wieder vorbei. Außer in Providence, Rhode Island. Aber ich weiß nicht, ob das ja, also die Seite, das scheint irgendeine lokale News-Seite zu sein. Go Local Prov News. Und hier gehen wir jetzt in den Kulturkrieg-Bereich. More Bannister, Less Lovecraft. Das bezieht sich auf den beiden Schriftsteller. Wie heißt der hier? Bannister. Bannister. Ich kenne den nicht mal. Ich muss trotzdem über ihn sprechen. Bannister, Bannister. Edward Mitchell Bannister, genau. Und er kriegt jetzt seinen eigenen Tag in der Stadt. Der hat irgendwie halt... im 19. Jahrhundert gelebt, ist afrikanischer Abstammung gewesen, eine wichtige Gestalt in der Geschichte des amerikanischen Landschaftsmalerei in Amerika. Eins seiner Bilder hat $277.000 gekostet und das ist 1500% mehr als beim vorigen. Vorigen Verkauf. Ich finde es lustig, wenn uns die antikapitalistische woke Schickeria erklären will, wie wichtig Kunst ist, indem sie uns Preise auflistet. Aber nun, ja, wenn eure Gehirne so funktionieren, dann gibt es jetzt auch eine neue Statue, die wir hier auf dem Bild sehen und so weiter und so fort. Aber, und dann in der Mitte kriegt er dann den Dreh hin, der Autor, um anzufangen, halt über H.P. Lovecraft herzuziehen. Der 1937 verstorbene Horrorautor kommt nämlich auch aus Providence und ist da auch begraben. Und dann wird natürlich gesagt, dass er ein Antisemit und Rassist war. Und das kann man durchaus aus seinen Schriften auch entnehmen. Aber wie gesagt, er ist 1937 gestorben. Und selbst für die Verhältnisse seiner Zeit war er jemand, der eher 100 Jahre früher vom Kopf her war. Zwischendrin hat er auch eine Jüdin geheiratet, also allzu schlimm kann das auch alles nicht gewesen sein. Ja, aber wegen dieser Aussagen möchte jetzt hier der Autor, um diesen Herrn Bannister richtig feiern zu können, muss man also den Herrn Lovecraft canceln. Und den Bus werfen. Also Plaques, wie nennt man es in Deutsch, ein Schilder praktisch, wo der Name draufsteht und wo an ihn erinnert wird, die müssen natürlich alle weg. Und wenn man wirklich diesen Bannister feiern will, dann muss man alle Verbindungen, die die offizielle Stadt Providence hat, zu Lovecraft lösen und muss sagen, mit dem haben wir nichts mehr zu tun und so weiter und so fort. Denn wenn man das nicht tut, untergräbt man damit die Anstrengungen der Stadt, seine rassisch und ethnisch diverse Vergangenheit zu feiern. Wie ist denn so der Trend? Lässt die Stadt sich darauf ein? Oder? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir halt, also wir haben ja zum Beispiel Marx Geburtstag auch nicht abgerissen, obwohl wir heute wissen, für wie viel Leid er verantwortlich ist. Ne? Oder so, also ziehe es vor, bei Lovecraft einfach zu sagen, er ist ein Produkt seiner Zeit und die Teile, die mich an seinem Werk faszinieren, sind eben nicht die, wo er mal schreibt, dass in den Vierteln von New York, wo die Schwarzen sind, dass es da irgendwie degeneriert zugeht oder so. Das interessiert mich gar nicht. Also ich schreibe mir das selber schon, wenn ich das lese, denke ich mir schon, ja, Lovecraft wieder. Ich finde, aber das interessiert mich doch nicht oder das beeinflusst mich doch nicht. Ja, es ist ja nicht nur, dass da schöne Geschichten oder schlechte geschrieben sind, sondern der Erfolg spielt auch eine Rolle, ob er dann da geehrt wird oder nicht. Das ist auch ein Erfolgssymbol für die Gegend oder wie man das dann irgendwie so. Und ich meine, es gibt nun mal, das kannst du, da beißt die Maus keinen Faden ab, dass H.P. Lovecraft eine der absolut einflussreichsten Figuren für Horror-Kino und Horror-Literatur ist, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Also zu seiner Lebzeit nicht, aber was im 20. Jahrhundert und jetzt auch im 21. Jahrhundert aus seinen Geschichten geworden ist und wie viele Leute da von gezehrt haben und ich meine, was würde ein Stephen King machen, wenn es einen Lovecraft nicht gegeben hätte? Da fehlt ein großer Teil seiner Inspiration einfach. Oder ein John Carpenter. Es ist einfach, ja, der Typ war ein Rassist, ja und? Ich meine, er ist tot. Er ist fucking tot. Er ist gemeinfrei. Er ist, was wollt ihr, warum? Ich verstehe nicht, was, wenn ja jetzt irgendwie der rassistische Urenkel war, der wäre, der gesagt, mein Ur-Ur-Opa, der hat genau recht gehabt und überhaupt, und ich nehme das Geld gern, aber nein, da ist niemand mehr, der Geld dafür kriegt. Das ist einfach nur eine tote Person. Und die zu canceln, ist eigentlich irgendwie dumm. Zutiefst dumm. Und ignorant. Ja, Spinnenmann 2, da haben wir ja mehrmals jetzt auch schon, ich glaube, ein, zweimal drüber gesprochen. Wir haben uns die Fahnen angeguckt, auf denen der Spinnenmann hockt und haben gehört, dass er in seiner Freizeit queeren Schülern hilft, irgendwie ihre Dates zu organisieren in Spider-Man 2 und waren dementsprechend auch nicht so begeistert von der Idee, dieses Spiel zu spielen. Also, ja. Jetzt waren Computerspielpreise und eigentlich irgendwie war der, glaube ich, 7-mal war Spider-Man 2 nominiert. Und er hat nicht eine Trophäe mit nach Hause genommen. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber die Zeichen stehen ein wenig auf Gegenwind, würde ich sagen, für diese Spiele, die wirklich nichts anderes können als, wir machen noch mehr Regenbogenflaggen rein. Dann wird es ein würdiger zweiter Teil. Nee, ihr habt einfach nur das Gameplay aus dem ersten Teil kopiert und habt halt mehr Regenbogenflaggen reingemacht und mehr Diversity-Hires gehabt, die euch die Quests geschrieben haben. Und dafür gibt es halt keinen Game of the Year Award. Den hat zu Recht Baldur's Gate bekommen, zusammen mit einigen anderen Awards. Und das ist auch absolut gerecht. Schönste Reaktion, die ich dazu gelesen habe, war irgendwie von jemandem, der meinte, ja, das wäre doch so ein Scheiß, Top-Down, also aus der Vogelperspektive spielen, die sind doch langweilig und Spider-Man hat es viel mehr verdient. Ja, auf dem Niveau bewegen wir uns heute. Bei der Kulturkritik. Ja, das Spiel gefällt mir nicht, das ist doch doof, meins hätte gewinnen sollen. Ja, woher kommt das bloß? Diese scheiß Erwartungshaltung, dass bei allem irgendwie alles nach der eigenen Schnauze irgendwie geht. Und bloß ist Gott verdomme, es würde jemand anders, irgendeine andere. Wer macht denn das? Welche Firma hat das produziert? Das Spider-Man-Ding, ich weiß es gar nicht, wer das gemacht hat. Das ist wirklich so, das ist so auch so eine Art Spiel, da bin ich gar nicht so richtig. Bin nicht so wirklich interessiert. Videospiele, zweiter Teil. Bungie, sagt den Älteren unter uns was als Entwickler der Original-Halo-Spiele. seit längerem schon eigentlich nur noch eine Sklavenbude, die Updates für Destiny bastelt oder Destiny 2. Und durchaus auch ein Ort, von dem man hört, dass es da nicht so angenehm ist zu arbeiten zu manchen Zeiten, gehört inzwischen zu großen Teilen Sony. Und es wird gemunkelt, dass Sony irgendwann demnächst den Laden auch komplett übernehmen wird. Und momentan gibt es dort Entlassungen. Es gab schon eine Welle früher und jetzt kam wieder eine Welle. 100 Leute von 1200 mussten gehen. Und das Interessante daran ist ein Absatz weiter unten im Artikel. Darüber hinausgehend haben unsere Quellen gesagt, dass viele der Leute, die gehen mussten, von den Leuten geliebte Community-Führer waren im Studio. Und viele von ihnen waren die Speerspitze bei der Inclusion and Diversity-Geschichten in der Firma. Zum Beispiel wurden viele Mitglieder der Bungie Diversity, Equity and Inclusion Clubs. Das sind offensichtlich so wie in der Schule, hast du noch eine AG neben deiner normalen Arbeit bei Bungie. Unter anderem auch stellvertretende Vorsitzende von Pride at Bungie, Women at Bungie und Accessibility at Bungie. Manche Quellen aus der Firma sagen, sie haben Angst, dass diese Sachen ganz zugemacht werden. Vielleicht hat einfach mal jemand nachgerechnet und sich gedacht, wofür brauchen wir 12 Sensitivity Reader, 3 Frauenbeauftragte? Und was hat die Homosexualität mit unserer Mitarbeiter eigentlich mit unserem Produkt zu tun? Ich weiß es nicht, aber könnte passiert sein. Ja, ich bin irgendwie voll traurig und zornig. Das ist nicht das, wofür ich hier bei Bungie angefangen habe. Die Leute weiter oben, die hören nicht auf uns und auf die Daten. Und sie sagen, ja, wir müssen die Fans zurückgewinnen. Die mögen uns immer noch, aber nee, die mögen euch nicht. Wir haben jetzt unsere besten Leute hier mit den großen Bissen verloren, die über 20 Jahre hier waren. Ich habe immer Angst, dass ich oder meine Freunde die Nächsten sind. Keiner ist irgendwie sicher. Ja, this isn't what I came here to do. Ja, ich meine, das Leben ist kein fucking Ponyhof. Lernt das doch endlich sicher, ne? Mal. Die neuen Besitzer möchten wahrscheinlich die Spiele China-kompatibel machen, oder was? Nee, Sony ist ja japanisch, aber, okay. Aber halt diese Sache, they want to win the fans back. Das ist das, wovor die so schreckliche Angst haben. Weil diese Worte sind eigentlich das, wovor die Woken am meisten Angst haben. Wenn irgendwer higher up, der übers Geld nachdenkt, irgendwann sagt, wir sollten eigentlich echt mal an die Fans denken, dann kriegen die richtig Muffensausen. Weil das bedeutet am Ende nämlich, dass sie nicht gebraucht werden, weil sie sind dafür nicht geeignet. Da musst du halt wieder Profis holen, die das können, die wissen, wie man ein Drehbuch schreibt. Wenn die Fans so angeschlagen haben, dann hat ja auch alles angefangen im Prinzip. Obwohl, bei Dr. Who hilft es ja offensichtlich, wenn man so die Reaktion sieht, auch gerade überhaupt nichts, dass man jemanden geholt hat, der weiß, wie es geht. Ja, das ist wohl wahr. Also ich habe es mir zwar alles nicht angeguckt, aber den sie sich geholt haben, das war auf jeden Fall der die Serie aus der Versenkung zurückgebracht hat und zu neuen Höhen gebracht hat, der auch der Alphabet-Community angehört. Also es ist ein homosexueller Mann, der Russell T. Davis heißt der. Nur, dass man da damals halt nicht viel von gemerkt hat, aber in den letzten Jahren, da haben sie denen wohl immer mehr gesagt, der müsste sich mal mehr einsetzen oder so. Und jetzt ist halt da auch alles Mögliche mit Trans und die volle Nummer halt. Und über Corona ist ja auch irgendwie abgerutscht. Und ja, so wird ziemlich schlimm gewesen sein. Gibt's jetzt. Ja, schade, war ja eigentlich eine Chance. Ne? Ja, man muss halt wirklich, also so traurig es ist, ohne eine gewisse Entwokifizierung des Kulturbetriebs wird es nicht funktionieren. Kulturmarxismus, nein, danke. Und das war eigentlich nur nicht mal das Einzige, sondern sie haben auch noch einen Schauspieler wieder geholt, der halt bei vielen in dieser Rolle eigentlich der beliebteste war. Und auch der hat halt nichts gerissen. Ne? Also, weil klar, also wenn das Drehbuch natürlich nur so ein Müll ist, dann bringt es halt auch nicht viel. Ja, apropos so Kunst und Kulturvorstellung. In Hannover gibt es ein Musikzentrum Hannover, was irgendwie von der Öffentlichkeit mitgetragen wird. Die veranstalten zwar auch irgendwelche Konzerte, aber also ich war da auch noch nie bei so einem Konzert. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das ausmacht von dem Kram. Die Scorpions zu bezahlen? Nee, die Scorpions-Konzerte veranstalten die nicht, nee. Nee, das war immer irgendwie so ein Metal-Kram oder sowas, was mich nicht so interessiert. Aber viele Leute sehen das sicherlich als großen Verlust jetzt. Aber ich habe da auch nicht so richtig aufgepasst. War auf jeden Fall nie irgendwie groß was für mich dabei bei diesen Konzerten. Aber ja, die bilden halt auch irgendwelche Veranstaltungselektroniker und so aus. Also, was da alles so gibt. Und die haben jetzt ihren Mietvertrag gekündigt bekommen und stehen jetzt also quasi vor dem Aus. Wenn jetzt nicht die Stadt einspringt und sich entweder das Haus kauft, wo die da drin beheimatet waren, oder noch was anderes für die mietet oder so, für schön viel Geld. Und Hannover hat es ja dicke, ne? Wissen wir ja. Die geben ja auch 160 Millionen im Jahr jetzt für super tolle Flüchtlinge aus. Haben wir ja vom Bürgermeister ja mal bei Markus Lanz gehört. Ja, und dieser Artikel hier meint, dass wir dann auch, also in Hannover, wenn wir das jetzt nicht hier irgendwie retten, dieses Musikzentrum, dann müssen wir auch unser UNESCO City of Music Label irgendwie, was immer für 10 Jahre oder so vergeben wird, was wir irgendwie haben im Moment, das müssen wir dann wohl abgeben. Und diese Fete de la Musique, die wir ja auch veranstalten, so wie in Berlin und Paris und so, wo dann irgendwie am längsten Tag des Jahres hier so ein bisschen Musik gespielt wird in der Innenstadt. Das können wir ja dann auch nicht mehr machen, lauter so Dinge, wo ich mir aber so denke, ja, also ich meine, ein paar von den Sachen mag ich jetzt auch ganz gerne, aber irgendwie sieht es ja nicht so aus, als hätten wir es so dicke aktuell, ne? Also um uns solche Kultursachen da irgendwie noch groß leisten zu können. Und ich muss auch sagen, dass viel von dem, was sie dadurch, dass sie eine öffentliche Unterstützung kriegen, halt auch irgendwie dann ist, flennen, zu viele Musiker sind Männer und so ein Kram, ne? Also, und da kann ich auch drauf verzichten. Also, bei uns machen sie auch so Veranstaltungen. Was sagt man in dem Fall eigentlich? Viele, ne? Also, wenn sie da so viele mal jede Woche irgendwas das zu eröffnen. Ja, ist ja von der Veranstaltung nochmal losgelöst. Ich glaube, vielleicht sogar die Veranstaltung könnte vielleicht auch ein privater Anbieter ja auch irgendwie dann machen, ne? Also, wir haben ja gerade schon von Jazzkellern gehört. Dass die Sache war vielleicht nochmal eine Nummer größer, aber es gibt ja in Hannover auch noch andere Konzertveranstalter. Also ich gehe an den Naselack auf irgendwelche Konzerte in Hannover und bei diesem Musikzentrum war ich, wie gesagt, noch nie, einfach weil die Musik da nicht meine Richtung ist. Aber es gibt ja jetzt kein anderes Angebot oder so. Die sind jetzt nicht Monopolist auf Konzerte in Hannover, bei weitem nicht. Na, also auch da ist jetzt nicht alles verloren, aber halt irgendwelche Förderungen haben die halt gemacht und von denen konntest du dir halt auch irgendwelche Proberäume mieten. Und da gibt es wohl auch jemanden, wenn ich mich da richtig erinnere, einen von unseren Zuschauern sogar, der gegen die mal einen Prozess geführt hat vor einigen Jahren, weil das so mit so einem Proberaum nicht so ganz so gut gelaufen ist. Ja, also das Musikzentrum Hannover. Gott hab es selig. Ja, mit dieser UNESCO City of Music Dings sind ja auch sicher Kosten einhergegangen, die jetzt wegfallen, ne? Nochmal positiv sehen. Ja, keine Ahnung. Das ist irgendwas, wo man sich drum bewirbt und dann musst du irgendwelche Kriterien erfüllen und dann kriegst du irgendwie diese Plakette da verliehen und dann kannst du dich so nennen. Eine UNESCO ist ja so ein Weltkulturerbe-Zeug irgendwie. Ich weiß nicht, wofür das steht, aber die machen ja irgendwie solche Geschichten. Ja, dann musst du ein Weltmusikfestival machen. Und dann musst du wahrscheinlich nachweisen, dass du diverse Förderungen irgendwie machst und dann kriegst du so eine Plakette da irgendwie, die du dir anpinnen kannst und sagen kannst, hier, wir sind ganz was Besonderes. Wir sind UNESCO City of Music. Und darfst halt nicht Nena, Till Lindemann, Rammstein, die dürfen da ist so eine Liste dabei, wer nicht kommen darf. Ach, ja, die sind natürlich auch alle in Hannover, aber die spielen dann nicht beim Musikzentrum, die spielen dann irgendwo in der hier Swiss Life Hall oder so, ne? In der ich übrigens auch noch nie war. So. Der Madison Square Garden von Hannover. damit gekriegt. Genau. Kiss haben ihr letztes Konzert gegeben. Haben aufgehört, die alten Herren. Okay. Zum wievielten Male? Nee, das ist wirklich jetzt, glaube ich, das erste Mal auch. Ich glaube auch nicht, dass die wiederkommen. Sie haben nämlich gleich danach angekündigt, dass sie jetzt auch so eine Avatar-Show machen wie ABBA. Weil okay. Die Band muss weiterleben und so kann noch in 100 Jahren mit diesen Likenesses von ihnen Geld verdient werden. Die hatten ein paar schöne Songs auf ihren frühen Alben, aber ich meine, alles seit den 90ern ist ja wirklich nur noch, wir machen eine neue Platte, damit wir auf Tour gehen können, da spielen wir dann die alten Kracher. Okay, lass uns losziehen. Aber war schon, ich habe Ausschnitte gesehen, war schon cool, also die üblichen so riesige Podeste, wo die Musiker hochgefahren werden und die sind dann auch so wie so einer Draht, wie bei so einer Seilrutsche sind die dann quer über die Leute geflogen mit Gitarre und so. Ja, Paul Stanley kann halt auch nicht mehr den Spagat und so, aber das sind ja nur alte Herren. No. Aber war die erste Band, von der ich ein Fan war mit 9 Jahren, oder so. Kiss, ja. Yeah. Böse Leute, die Blut spucken und Feuer und so. Obwohl ich war immer so ein Ace Frehley-Typ. Spaceman. Aber in Hannover, ich weiß nicht, ob Kiss schon mal in Hannover war. Kann sogar sein. Bob Dylan war auch schon in Hannover. Und die Rolling Stones. Die Großen sind ja eigentlich auch mal hier. Also ist ja auch eigentlich nicht viel sonst in der Gegend. Also willst du hingehen nach Bremen oder wie? Hamburg dann gleich. Ja, Hamburg, oder Berlin. Das geht, ja. Ja, Schluss jetzt, die Debatte über Bürgergeld kommt. Genau, von Volkan Agar, von der Taz, eine Kolumn, von der Taz 2 steht hier. Was ist Taz 2? Ist das ein Ausweichaccount? Das gute Leben ohne Geld. FDP und CDU wollen die Erhöhung des Bürgergelds bremsen, um den ärmeren Teil der Bevölkerung ärmer zu machen. Sie haben den Bezug zur Realität verloren. Finde ich, naja. Gerade den letzten Satz finde ich sehr geil. Sie haben den Bezug zur Realität verloren, vor allem wenn man an den Artikel liest. Ne? Ja, es fehlt Geld durch das Verfassungsgericht. Nee, das schreibt er nicht, aber ja. Aber es fehlen 17 Milliarden und das wäre für jeden Deutschen 202 Euro. Und das ist doch weniger als ein irgendwie. Oder dafür kann man irgendwie 5 Tage nach Mallorca in der Nebensaison für 202 Euro, echt? Was ist das? Krass. Wohnt man da in einem Holzklo oder was? Naja. Wer rechnen kann, weiß, dass die wenigen Milliarden, die Erhöhung des Bürgergelds kosten wird, neben anderen Beträgen Peanuts sind. Zum Beispiel neben den 100 Milliarden, die dem Staat jährlich schätzungsweise durch Steuerhinterziehung verloren gehen. Wieder mal so nebulöse Zahlen. Halt, stopp, Steuerhinterziehung ist ein Ehrendelikt bei der hohen Steuerlast, die wir in Deutschland haben, sorry. Also die Steuerlast muss runtergehen. Du heißt aber besser keine Straftaten. Ja, das mache ich auch nicht. Aber nee. Steuern sind Raub. Das ist eine fiktive Zahl, die hier in den Raum wirft. Weil Steuern Raub sind, heißen wir die auch nicht gut. Also insofern. Ja, genau. Oder den 65 Milliarden, die sich durch die Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen einsparen ließen. Und hier finde ich es halt brutal, dass ein Journalist mir so eine Milchmädchenrechnung dahinlegt und sagt, okay, wir geben der Wirtschaft 65 Milliarden weniger und dann sparen wir Geld. Ja, also sollen wir auch mal mittleren Angestellten diese Autosteuer, da diese Pauschale ein bisschen unten raufsetzen oder runtersetzen, wie auch immer, wie wir teurer machen. Für die Leute. Nee, nicht nur bei Reichen oder so. Ja, oder den vielen weiteren Milliarden, auf die der Staat wegen zahlloser wie grundloser Steuerprivilegien verzichtet. Steuert die Vernunft in das Volk. Das ist echt. Ja, und er hofft halt auf das Bundesverfassungsgericht, dass die Pläne von CDU und FDP niedergeschlagen werden, weil das eine schließlich das Existenzminimum. Wenn ich aber halt Vergleiche sehe, wo jemand, der halt in einem nicht so gut bezahlten Job arbeitet, gerade mal einen Huni mehr in der Tasche hat, wenn er 2 Kinder hat, als jemand, der halt von Stütze lebt, dann ist irgendwas nicht so ganz richtig. Natürlich müssen wir die Leute, die einen Anspruch drauf haben, auch unterstützen. Aber A, haben wir halt im Moment das Problem, dass in Hessen 76% der Leute, die Anspruch haben, Migrationshintergrund haben. Hier ist also ein großes Ungleichgewicht. Und wir haben halt auch das Ding, dass wir durch die Schaffung des Niedriglohnsektors, für den Merkel sich so auf die Schulter geklopft hat und Hartz IV in Kombination halt nun mal auch diesen Niedriglohnsektor immer noch haben. Und je höher wir das Bürgergeld machen, umso näher kommt es an diesen Niedriglohnsektor dran. Was wollen wir denn machen? Also ich bin ja überzeugt, dass das Bürgergeld selber gar nicht so unbedingt die Ursache ist, sondern eher diese Kosten der Unterkunft. Es werden doch, abgesehen von gestiegenen Mietkosten oder so, natürlich auch diese erhöhten Heizkosten übernommen. Und da kann man also bei den anderen Zahlen, die von hier diese Zahlung, die von 500 auf 550 gestiegen ist, das ist ja zur freien Verfügung sozusagen. Nur das, was zur freien Verfügung ist, das schmilzt bei den Leuten immer mehr ab, die arbeiten gehen. Und das bleibt da im Prinzip gleich, beziehungsweise ist jetzt auch noch gewachsen wegen der angeblichen Inflation. Nur wie gesagt, die Inflation wird ja zum großen Teil schon ausgeglichen über die Kosten der Unterkunft, die eben sicher auch bei vielen gestiegen sind durch erhöhte Energiekosten und so weiter. Gut, kann man jetzt argumentieren, die Stromkosten werden da nicht übernommen, aber ja, im Prinzip sind die Anteile schon auch eingerechnet, ne? Also das gehört da auch schon irgendwie zu und die Heizkosten sind ja auch der größere Posten, der wichtigere. Wie gesagt, das macht da sicher auch irgendwas aus. Das heißt, das sind da nicht irgendwie nur 12%, sondern im Prinzip sind das noch ein bisschen mehr Prozent, ne? Dadurch, dass da eben die Kosten ausgeglichen werden. Ja, und so schrumpft das zusammen, der Abstand zwischen Arbeitenden und Nichtarbeitenden. Und es hat auch damit zu tun, eben wie viele Leute so Kinder haben oder so. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, ne? Also die Leute, die drei Kinder haben oder vier, die müssen schon eine ganze Menge Geld verdienen, um auf dieses Bürgergeld zu kommen. Wenn du alleine bist, macht das vielleicht keinen Grund, stützt dich vielleicht besser, wenn du arbeiten gehst, ne? Das ist der vierte Punkt. Aber Familien kannst du ja nicht ausbluten unbedingt, obwohl, was bei den Kindern, weiß ich nicht genau, ob das immer so teuer sein muss insgesamt. Ne? Aber ich glaube auch, wie gesagt, ganz, ganz großer Posten, ganz wichtiger Posten mittlerweile, diese scheiß Energiekosten, ne, die so enorm gestiegen sind für viele. Ja, hier ist mal wieder eine Ausgabe des Denkangebot-Podcast von Katharina Nockun, wo ich jetzt also schon den Fehler begangen habe, mehrere Folgen von anzuhören. Ich habe auch Chris, was ist mit dir du los? Armer. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ja. Von einer Weile schon Yes. mal meinen Unglauben über das, was ich da höre, geäußert. Und das muss ich an dieser Stelle jetzt nochmal wieder tun. Weil ich habe wieder kopfschüttelnd da gesessen und mir das kann doch nicht wahr sein. Also, was hier von sich gegeben wird. Also, die hatten hier diese Marlene Engelhorn, hatte sie zu Gast. Das ist so eine österreichische Millionenerbin, die dieses Jahr auch auf der Republika ihren Vortrag gehalten hat. Ja, also der Meinung Oh, ist, ich weiß schon, ich kenne ihn man muss furchtbar. einfach nur den Reichen das Geld wegnehmen und dann läuft das schon. Will aber trotzdem ihr es nicht einfach komplett spenden. Keine Ahnung. Ja, Ja, weiß ich also nicht. ganz merkwürdig. Und dann sagen sie ja so ganz beiläufig so, sagt die Nukun so, ja, und ich habe ja auch im Studium hier Volkswissenschaft oder was sie da gelernt hat, habe ich auch gesagt so, ja, lass doch mal mehr über Marx reden zu meiner Professorin, weil wir haben ja jetzt hier Krise und es ist ja wohl klar, dass der Kapitalismus das Problem nicht löst. Stopp, stopp, stopp. Dieser Marx-Fetisch muss aufhören. Linke, ihr dürft euch gerne auch einen anderen durchgeknallten linken Ökonomen raussuchen, aber der Marx-Fetisch, den müsst ihr langsam mal einstellen. Ja, und auch das Meine wieder, das ist eine Güte. Dame an der deutschen Uni, die von sämtlichen Öffentlich-Rechtlichen hochgehypt wird als, ja, keine Ahnung, demokratieverfechtende Superfrau und Migrantin, die uns sagt, wie es ist und gegen diese bösen Verschwörungsschwurbler vorgeht. Ja, weil sie ja so mehrere Bücher über Verschwörungskram geredet hat, geschrieben hat. Und also, ich sitze einfach nur und denke mir, ja, mehr Marxismus, genau das wird's bringen. Und dann Ja, ist ich meine, allein, natürlich. was sie offenbar im ersten Satz Geld wäre genug da, es ist nur ungleich verteilt. Es ist falsches Verständnis. Geld ist nur da, weil andere Leute Kredite haben oder so, Schulden haben. Ne, deswegen existiert das eine Geld nur. Also das ist falsch, was du da sagst, sozusagen. Und dann sagt diese Engelhorn, wie gesagt, in dem Podcast von Katharina Nukun, wie viele Bücher mittlerweile? 3 oder 4 Bücher oder so über die Verschwörungsleute und oh, Onkel Dieter am Esstisch und an Weihnachten und dann redet er wieder Dinge und ich frage ihn, wo ist dein Beleg? Und tralala. Und die Engelhorn fängt plötzlich an mit Bill Gates, dass der doch wohl zu viel Einfluss hätte und mit seinem Geld die WHO irgendwie da Geld reingibt und so. Und ich denke mir Ja, da so, war dann okay. vorher. Ja. Oh Mann. Und das ist dann plötzlich wieder okay, ne? Da wird nicht irgendwas gegen gesagt oder so. Da sagt ihr nicht irgendwie, ja, hier Marlene, jetzt bist du hier aber narrative Verschwörungsmythen. Nö. Da wird Wir einfach sagen ja, nee, nee, das stimmt, das weiß ich. Das habe ich gelesen. Gleich erzählt sie uns noch von George Zorro, der mit Kate und denen ja, das wollte ich irgendwie gerade bestimmt. sagen. Die beschwert sich an einer Stelle, da beschwert sich die Nokun darüber, dass George Soros sich jetzt aus Europa zurückzieht. Zitat, der hat hier so viel Geld in so gute Projekte gesteckt. Also kein wörtliches Zitat, aber das ist ein sinngemäßes Zitat. Super. So gute Projekte. Also, ja, Soros ist Denkangebot, gut. Podcast, Leute. Denkangebot, ja. Hast du es angenommen? Hast du nachgedacht, Ja. ja? Das Erste, was ich von ihr gehört habe vor mehreren Jahren, weil die hält auf jeden Fall durch, kriegt wahrscheinlich auch Geld von irgendwem dafür. Das war mit unserer besten Freundin die anekdotische Evidenz zu Preis Pikachu. Die hatte sie auch schon mal zu Gast. Das war auch eine ganz unterirdische Folge. Was du dir in deiner Freizeit Das alles anlust, Chris. Ich habe ich muss noch damals mal hier, fragen, ob das habe ich nicht damals auch irgendwie. vorgestellt. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber von der Nockhun habe ich aber auch ein Buch oder glaube sogar zwei. Aber ich habe noch nicht so ganz reinlesen können, weil. Ja, es ist doch dieses, unsere Feinde lauern überall, Desinformation, Misinformation und so Ist weiter und ja so fort. Notsohn nicht sogar in der Nähe von Notsohn. Auschwitz geboren? Ja, das hat sie irgendwann mal erzählt. Als Referenz quasi, warum sie sich mit Rechtsextremismus auskennt, nachdem sie dann weitergemacht hat mit Kaffeesatz lesen. Desinformation. Hauptsache mal das A-Wort benutzt, so ähnlich wie der ehemalige Außenminister. Es ist wirklich, ja. Kann man machen, aber ja. Ja, George Soros, der spendiert so gute Sachen. Denkangebot. Keine Verschwörungstheorien bitte, außer Bill Gates. Das geht jetzt. Hat die mehrere Bücher drüber geschrieben hat. Also wenn ihr irgendwie mal sehen wollt, Bill Gates, der steuert hier, der macht hier schlechte Dinge mit seinem Geld, was Gesundheit angeht, dann verweist die Leute einfach auf Sachbuchautorin Katharina Nokun in ganz vielen öffentlich-rechtlichen Formaten auch. Die ist ja super. Die ist ja zitierfähig, glaube ich, ne? Sehr, sehr gute Quelle. Und ja, meint natürlich auch, dass man zu ökonomischen Themen sich jetzt mal mit Marx beschäftigen müsste, weil alles andere ja nur Krise verursacht. Und ne? Also vor 2, 3 Wochen zur Erinnerung, das, was ich da von ihr hatte, das war diese Geschichte mit der strategischen Prozessführung. Wo dieser Typ von der Gesellschaft für Freiheitsrechte wortwörtlich gesagt hat, also Mask off gesagt hat, dass sie das so machen. Also strategisch Prozesse führen, um halt eben am Souverän, am Bürger, an der Demokratie vorbei Gesetze zu machen. Ja, aber Leute, keine Angst oder Angst, aber das schwappt drüber. Ja, Money makes the world go round, ne? Wer ist eigentlich dieser Money? Bei der SPD-Parteitag John sind es irgendwie Money, acht. oder? Ja, John Money. Also die SPD hat keinerlei Ideen, wie sie ein bisschen einsparen könnte, also die 60 Milliarden, sondern pocht eben darauf, dass man die Schuldenbremse aussetzt. Die Schuldenbremse an sich kann man diskutieren, aber eigentlich nicht jetzt und eigentlich nicht dafür. Ich habe selber mal eine kleine Liste gemacht und überschlagen, was ich denn so meine, wo man ein bisschen was einsparen könnte. Und bin da doch recht schnell auf 80 bis 100 Milliarden gekommen und vielleicht auch noch, also wenn man, je nachdem wie rigoros man dann ist, kommt man dann immer auch über 200 oder so. Ich glaube, das müsste eigentlich drin sein, ehrlich gesagt. Natürlich kann man dann nicht Intel sponsern und nicht Tenet kaufen aus Holland für 22 Milliarden, ne? Den Netzbetreiber oder TSMC nochmal 10 Milliarden, glaube ich, dann zusagt. Oder Siemens, habe ich da auch eingerechnet zum Beispiel. Ne? Die 8 Milliarden, die da irgendwie auch im Gespräch waren, dass sie das bräuchten für ihre Windfirma. Und so, das müsste dann vielleicht jetzt mal abgesetzt werden. Stattdessen setzen sie irgendwie so Kleinigkeiten ab und aus. Ja, andererseits gab es ja noch eine andere Meldung der Beziehung. Schauen wir mal. Ja, aber die SPD, wie gesagt, der fällt nichts anderes ein. Und Saskia Esten wurde bestätigt, ne? Mit 85% oder so. Ja, und sie haben angeblich nichts über Abschiebungen gesagt. Stand ja noch in dem Artikel drin. Im Gegenteil, sie haben wohl eher gesagt, Familiennachzug muss vereinfacht werden und so. Wie immer. Mehr Schulden machen, mehr links abbiegen. Ja, Sozialstaat. Ja, hier haben wir Daniel Deckers. Daniel Deckers ist Vertreter eines ganz besonderen Typs Journalist, nämlich eines, der mit Dreck wirft, um es mal deutlich zu sagen. Ob Chatkontrolle oder Speicherung von IP-Adressen, wer gegen anlasslose Massenüberwachung polemisiert, kann sich des Beifalls der Netzgemeinde sicher sein. Das Wort Kinderrechte kommt in deren Wortschatz nicht vor. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wo das hingeht, nämlich, oh mein Gott, denkt dann niemand an die Kinder. Ja, ist ganz schlimm in der digitalen Welt für Kinder und Politiker wissen darüber gar nichts. Und jeden Tag 50 Kinder in Deutschland Opfer sexueller Gewalt. Und das im Internet, das Internet einer der häufigsten Tatorte, sei es um sexuelle Kontakte anzubahnen, sei es um Gewaltdarstellungen zu verbreiten, die auch deswegen entstanden sind, um sie in der digitalen Welt zu kapitalisieren. Der Kampf gegen eine Stasi 2.0. Doch was kümmern Kinderrechte, sogenannte Liberale, wie Bundesjustizminister Marco Buschmann, wenn es darum geht, die Privatsphäre und Datenschutz als wahre Bürgerrechte gegen eine anlasslose Massenüberwachung zu verteidigen. Also wir sollen uns alle überall reingucken lassen. Für die Kinder, sagt Daniel. Und wenn wir das nicht machen, dann habe ich das dumme Gefühl, wir sind auch nicht viel besser als die Leute, die sich an solchen ekelhaften Sachen irgendwie gutieren. Jeder hat seine Unschuld bewiesen, hat so ungefähr, ja. Das ist so die Prämisse, die dahinter steckt, ne? Buschmann hat jeden Versuch blockiert, die Speicherung von IP-Adressen rechtssicher ins Werk zu setzen. In ganz Europa kommt der Kinderschutz nicht voran, weil die Bundesregierung in Brüssel seit Jahren den Versuch der EU-Kommission hintertreibt, das Internet und vor allem die Chats einer effektiven Kontrolle zu unterwerfen. Kinder haben halt keine Lobby. Kinderschänder in Gestalt von Netzaktivisten, Digitalpolitikern, Bürgerrechtern und Datenschützern drohen. Und der letzte Satz, den finde ich wirklich krass. Da müsste eigentlich mal auch der Presserat ihm eine Rüge schicken, finde ich. Kinderschänder in Gestalt von Netzaktivisten, Digitalpolitikern, Bürgerrechtern und Datenschützern. Das ist ziemlich böse. Also, weil ich glaube, dass eine Totalüberwachung nicht so eine gute Idee ist, rein menschenrechts- und bürgerrechtsmäßig. Aus lässt egal du mich welchem in Anwalt. Eine Reihe mit Leuten, die Kinder missbrauchen, Daniel. Puh. Daniel hat übrigens Theologie studiert. Wir wissen alle, wo Theologie hinführt, in den Kindesmissbrauch, Daniel. Ich argumentiere nur, wie du argumentierst. Ich stelle Dinge in den Raum, ziehe wahllos irgendwelche Zusammenhänge zwischen den Sachen. Dann sage ich, ja gut, wer Theologie studiert, wird schon einen Grund haben. Je mehr man sich schuldig fühlt, desto stärker klagt man die anderen an. Projektion. Also am besten keine Artikel mehr von Daniel, bitte. FAZ, das finde ich, da kann der zu einem anderen Blatt gehen, irgendwie was Reißerisches, Linkeres, so vielleicht Taz oder Neues Deutschland sogar. Danke, Mr. Petersen. Was machst du? Und auf, im Gegensatz zu dir. Ja, räumt meine Dosen um. Meine Energy. Hätte gedacht, hier geht es um die Kindergrundsicherung, von der immer noch keiner weiß, wo die genau für ist und wogegen oder so. Ja, ist Aber ein für ganz viele Navius Geschenke our, Armut. ja, hätte auch sein können. Navius our best English. Ich finde das Standbild so geil, weil er so genau vor diesem Emblem steht, dass es so ein bisschen wie so eine Bischofsmütze aussieht oder so. Aber, oder eine Frisur? Keine Ahnung. Hören wir mal zu, was Klaus zu sagen hat. Haare. Oh, ja, das ist... We are seeing is a revolution against the system. So fixing the present system is not enough. Now there is, of course, an anti-system, which is called libertarianism, which means to tear down everything which creates some kind of influence of government into private lives. It's dismantling the system. You have this anti-system Interessant, movement. ne? What we are seeing. Ein Anti-System-Movement ist der libertäre Ansatz. Ja, aber daran stimmt ja jetzt erstmal auf der Oberfläche eigentlich schon auch alles daran. Libertäre Ideen sagen halt, Staat ist vielleicht nicht so eine gute Idee und da bauen wir jetzt mal Strukturen zurück. Und wir kennen ja jeder die Verbürokratisierung, die auch in kleineren Organisationen gerne mal eintritt und bei einem Staat, einer riesengroßen Organisation, ist es auch der Fall. Und dass man da mal ein bisschen downtearen muss, ist ja erstmal vielleicht von ihm. Vielleicht negativ gewähltes Wort, aber an sich ist es ja, stimmt's ja. Also es ist ja gut, dieses Downtearing, also dieses bisschen Niederbrennen, damit die ausgeschlossenen Menschen der Gesellschaft so ein bisschen Nestwärme spüren, wenn die Stadt brennt oder zumindest der Staat. Du Das bist ist auch voll auf dem immer schön. Staatstrip, habe ich das Gefühl. Ich? Ich finde auch eher, dass die Sozialisten mal sagen, dass sie die Gesellschaft erstmal einreißen müssen, so ungefähr. Muss ein neues zu bauen, weltweit. Wie kommunistisch. Nee, aber ich finde, er unterstellt Das halt hier ist den, den, jedenfalls den. unterstellt. Also, das ist mein Eindruck, ja. Er unterstellt den Libertären hier aber halt auch, alles kaputt machen zu wollen. Er sagt ja ausdrücklich, die wollen das System nicht verbessern. Oder reparieren, sondern sie wollen es kaputt machen. Und halt, dieser Ansatz wird genauso wenig funktionieren wie der Ansatz, irgendwie alle Atomkraftwerke abzuschalten und alles mit Wind zu machen oder so. Das sind so Maximalforderungen, die vielleicht am Ende von einem Prozess stehen können, aber halt nicht umgesetzt werden können. Und was er hier eigentlich sagt, dass wir müssen weiter. Die Menschen leiden, gebt uns Staat sozusagen. Ja, wir müssen weiter diese Systeme schützen und wir müssen sie sogar noch vergrößern, im Gegenteil eigentlich. Wir müssen da noch supranationale Sachen oben drüber stülpen, die dann wiederum dafür sorgen, dass die Nationalstaaten nicht aus der Reihe tanzen. Er benutzt halt den Strohmann des Libertarismus, ja, in seiner vollsten Ausprägung, um seine das Vorantreiben seiner Pläne zu legitimieren, das finde ich schon. Wie hat jemand hier im Chat geschrieben, er klingt wie ein billiger Bond-Bösewicht. Ja, ich sehe ihn inzwischen auch fast als so eine Figur, weil er sagt immer sehr komische Dinge. Ernst Stavro Schwab. Gegner von Corona-Maßnahmen in Portugal festgesetzt. In Portugal ist ein Deutscher festgenommen worden, der sich offenbar mit anderen als Reaktion auf die Corona-Maßnahmen bewaffnet hatte. Sehe ich jetzt nichts Falsches daran, aber Nee, okay. ich habe das nicht verstanden, dass sie sich bewaffnet haben. Ich dachte, sie wären verhaftet worden, weil sie sich da gegen Corona gestellt hätten. Aber das ist so nicht der Fall, sondern eben das Waffending. Dann habe ich das okay, habe ich mich geirrt. Nächste Meldung machen. Was ist denn da passiert, genau? Europäischer Haftbefehl. Joachim T. Ende November festgesetzt. Der Deutsche war in einem europäischen Haftbefehl gesucht worden. wenn die Deutschen uns jetzt wieder ausfüllen oder wie war das, als Wedelführer einer mutmaßlich kriminellen Vereinigung gilt. Ja, okay, müssen die jetzt. Sollen sie die mal anklagen, ne? Und nicht dann ja in U-Haft sitzen lassen. Ja, auf jeden Fall, die Gruppe wurde vorgeworfen, sich im Kampf gegen staatlichen Corona-Maßnahmen bewaffnet zu haben. Und da bist du dann Redelsführer einer kriminellen Vereinigung, aber nicht wenn du irgendwas mit Fridays for Future machst, ne? Dann ist das natürlich keine kriminelle Vereinigung. Ja gut, Waffen sind dann eine Nummer. Ne? System Change, not Climate Change ist natürlich auch nicht zu vergleichen mit den Opas im Rollator da. Doch, das schon. Mit einem 3D-Drucker hat der Waffen hergestellt. Uiuiuiuiuiui, das muss aber ein schlimmer, schlimmer Finger sein. Gut. Also glaube ich jetzt nicht. Also ich finde es vollkommen normal, die Reaktion gegenüber der totalitären Impulsivität, die von Staatsgewalt ausging, dass sich die Menschen bewaffnen, finde ich richtig und wichtig. Ja, also, aber auf der anderen Seite würde ich niemandem empfehlen, einfach mit irgendeiner Anleitung aus dem Internet sich irgendwie was zu drucken und zu bauen, weil das fliegt ihm sowieso um. Ja, wenn es ein Amateur macht und dann nachher die Hand kaputt ist, weil die Waffe halt nicht richtig tut, ist halt scheiße. Es endet ja immer in einer Katastrophe, wenn man sich historisch anschaut, was passiert, wenn Politiker einem vorschreiben, was gesund ist und was nicht. Daraus ist für mich die Angst entstanden, also wirklich eine große Angst, und daraus der Gedanke, sich zu verteidigen zu müssen. Dadurch bin ich auf Waffenbau gekommen, sagt er. Ja. Ja, genau. Also vollkommen alles richtig gemacht, der Mann. Sorry. Also ist für mich ein Held. Ja, aber befürchtet, dass die Grundordnung komplett zusammenbrechen wird. Und deswegen ist er ein böser Mann und kriminell. Moment mal, ich befürchte auch, dass die Grundordnung komplett zusammenbricht. Ja, ich stehe schon mit einem Bein im Kittchen, oder was? Nur noch digital drucken, dann ist es soweit. Ich hatte mal einen Freund gefragt, ob der mir so ein paar Römer im 28 mm Maßstab drucken kann. Zählt das schon? Ich nee, das zählt nicht. Anklage gegen das Trio Paladin. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz erhob nun im Sommer Anklage gegen T. und die beiden weiteren Männer. Ihnen werden die Bildung einer kriminellen Vereinigung, okay, die Bildung einer bewaffneten Gruppe, okay, und Waffendelikte vorgeworfen. Doppelt okay. T. gilt laut Anklage als Rädelsführer der Vereinigung. Ja, einer muss ja den Leader spielen. Die zwischen Februar und Mai 2021 bestanden. Also absolut keine Gefahr. Drei Monate oder was? Also absolut keine echte Gefahr. Man tut hier freiheitsliebende Menschen verfolgen, die einfach nur, wenn der Staat hart autoritär durchdreht, sagen, nö, habe ich keine Lust drauf. Muss man mal gucken, was man da machen kann. Davon soll es eigentlich mehr Leute geben. Den drei Beschuldigten wird zur Last gelegt, die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie abgelehnt und darin lediglich einen Vorwand des Staates zur Abschaffung der Grundrechte gesehen zu haben. Es war es doch auch, der scheiß belgische Gesundheitsminister hat gesagt, das Tragen von Masken war eine rein psychologische Maßnahme. Meine Fresse, Alter. Da kriege ich Puls. Auch wenn die Generalstaatsanwaltschaft ja, bestimmt nicht Falsches macht. Ja, und Widerstand gegen staatliche Maßnahmen zu leisten. Widerstand, ja, siehe letzte Generation. Ja, genau. Dort ist es in Ordnung und da ist es nicht in Ordnung. Ja komm, die sind dann einmal mit einer Tarnuniform in den Wald gegangen und haben sich für 3 Monate dort getroffen. Während Corona im Wald treffen. Meine Güte. Ja, aber wie gesagt, diese 3D-Drucker, Waffen, gedruckten Waffen, das ist doch eh harmlos. Es sei sehr viel harmloser gewesen. Ja, aber sie, ja, sie hatten nicht mal mehr Schießtrainings. Meine Güte. Ist denn da langweilig? Haben sie keine echte Verbrecher zu fangen, oder was? Ja, aber das ist doch auch auffällig, dass uns ständig Verdächtige aus diesen Szenen irgendwie präsentiert worden werden. Und trotzdem hören die Messerdelikte nicht auf. Ich finde, das irgendwas stimmt nicht. Aber Leute, mit unserer Justiz ist alles in Ordnung. Im NDR erklärt uns Elke Spanner, Och, bitte nicht, ey. Dass es kein Skandal, sondern ein Erfolg ist, wenn 9 Jugendliche aus Ägypten, Libyen, Kuwait, Iran und Afghanistan eine 15-Jährige mehrfach vergewaltigen und 8 mit Bewährung davonkommen. Heftig. Das Gericht hat 1,5 Jahre über den Fall verhandelt, 68 Tage mit den Angeklagten in einem Saal gesessen. Wie will jemand, der da nicht dabei war, besser wissen, was gerecht ist und was nicht? Dieses Urteil für die jungen Männer ist kein Skandal. Ganz im Gegenteil, es ist ein Erfolg für die Hamburger Justiz. Das Gericht hat 1,5 Jahre über den Fall Da habt ihr es. Ja, man kann sich auch so lange einen reinschwurbeln, bis man dann irgendwas glaubt, ne? Also das ist dann auch davon abhängig, wie lange man miteinander redet. Die werden schon ihren sozialen Abschlag gekriegt haben, sag ich mal. Aber das macht natürlich überhaupt keinen guten Eindruck. Da ist sich das Gericht, glaube ich, nicht bewusst gewesen. Ach, hier der gute Mann. If you live in a third world country and you see a dude that looks like an accountant with a 1,000-yard stare, it's over for you, Dwag. Gridkult, guter Account, dem man folgen kann. Muss man aber seinen Kopf einschalten, bisschen nachdenken und eigenständig kritisch denken. Der Mann, den wir hier sehen, das ist ein sogenannter Operative, dessen Name ich unter Verschluss halte. Wenn ihr euch ein grobes Bild machen wollt, was in etwa dieser Mann tun könnte, schaut einfach The Accountant. Sehr schöner Film über einen Accountant, so wie ich einer bin. Ich mag diesen Mann. Der hat so einen schönen Blick. Das hier, Fifth Generation Warfare, History, Modern Context and Some Solutions, ist ein Video, was ich, seitdem es rausgekommen ist, immer wieder mal schill. Und es ist ein sehr schönes Video, was ein bisschen vielleicht kompliziert ist, aber die Komplexität der Sache wurde in dem Video sehr gut heruntergebrochen. Und das Video war wirklich eine Heidenarbeit, an Quellen zu recherchieren. Also die haben da, weiß ich nicht, 20, 30 Bücher dazu gelesen, das eine Video zu machen. Und schaut euch das Video bitte an, auch wenn ihr nicht so gut mit Englisch seid. In dem Video wird gutes, einfaches Englisch verwendet, obwohl es eine komplexe Sache ist. Und lasst das Video einfach auf euch wirken. Das ist wichtige Theorie, die man kennen sollte. Erste, zweite, dritte, vierte Generation Kriegsführung. Das ist sehr wichtig. Und dann denkt ihr euch bestimmt, was habe ich denn jetzt mit Krieg zu tun? Nichts oder auch alles oder auch gar nichts. Das ist einfach nur eine Herzensempfehlung von mir, eurem Abel. Schaut euch dieses Video an und prägt es euch ein. Das ist ein sehr wichtiges Video. The Great Leveler, Violence and the History of Inequality from Stone Age to the 21st Century. In dem Buch wird darauf eingegangen, wie Massengewalt zustande kommt oder organisiert ist. Wenn man das Buch liest, realisiert man auch, dass wir die Massengewalt heutzutage relativ gut eingedämmt haben. Wir haben zwar trotzdem noch sehr viele Tragödien, die wir sehen. Allerdings sind die Kriege, die wir sehen, deutlich humaner, die stattfinden. Es kann immer noch ein ganz großer Krieg ausbrechen, wo das nicht der Fall ist. Dafür sollte man dennoch Rücksicht nehmen, gefeit sein oder das im Auge behalten. Und The Great Leveler geht halt gut drauf ein, dass die Verwerfungen in Sachen Besitzanspruch, Besitztum, wenn die zu groß sind, also wenn sagen wir, die besitzende Klasse es etwas hat ausarten lassen, die niederen Menschen, die weniger besitzen, zu arg zu gängeln, dass durch eben viel Gewalt, was massenhaft ausgeführt wird für alle Menschen, die in der Region leben, dass es dazu führt, dass Besitztümer wieder relativ fairer verteilt werden. Nach dieser Umverteilung entsteht allerdings wieder der Effekt, dass eben die fähigsten Leute die meisten Dinge besitzen und nicht die Masse das meiste. Und ein wichtiger Faktor sind hier auch historische Narrative, Metanarrative. ökonomisch ist die Erzählung wichtig, die in der Gesellschaft stattfindet, genauso wie ja, eben, dass wir an dem dünnen Firnriss der Zivilisation festhalten, den wir haben. Und das ist ein gutes Buch, sehr zu empfehlen. I Just Want This Done. Das ist ein Buch, was geschrieben worden ist für Menschen, die dabei sind, in eine Scheidung reinzugehen. Auch für Anwälte, die Scheidungsanwälte sind, ist das Buch zu empfehlen. Als auch für die Menschen, die sich selber scheiden lassen wollen. Und ich bin mit dem Buch erst zur Hälfte durch. Ich kenne den Autor selber persönlich, das nur so am Rande. Und ja, das Buch beschreibt halt sehr schön auf eine klare Art und Weise, worauf man zu achten hat, wenn man sich scheiden lässt. Und das Schöne ist auch, dass das Buch auch erstmal anspricht, wie wichtig das ist, dass man, bevor man an die Scheidung denkt, versucht, die Ehe zu retten. Und im weiteren Verlauf von dem Buch wird ganz gut erklärt, was verschiedene Charaktertypen, zum Beispiel Anwälte, aufweisen und wie man da fehlberaten werden kann und zu viel Geld verbrät. Und man soll nicht mehr und nicht weniger ausgeben, wie unbedingt nötig. Eine Scheidung sollte effizient sein. Und im Idealfall sollte man sich nicht scheiden lassen. Allerdings ist auch die Ehe eine Institution, die so circa für ein Drittel der Gesellschaft funktioniert und für viele andere nicht. Da kommt es dann zu weiteren Ehen. Das ist dann auch nicht unbedingt das Ende vom Lied oder ein Weltuntergang. Allerdings ist es halt so, dass die erste Ehe halt dennoch wichtiger ist wie die zweite oder dritte. Und wenn es dann irgendwann die vierte oder fünfte ist, dann hat man vielleicht einen interessanten Charakter, aber dann wird es halt schon ein bisschen zur Farce. Aber niemand tritt ja eine Ehe an, um es von Anfang an zur Farce zu machen. Deswegen, I Just Want This Done, leider nur in Englisch. Ich meine, dass es halt ein Bestseller ist, der hervorragend sich zur Übersetzung eignen würde und dass es dieses Buch auch, lassen wir es auf 2 oder 4 Jahre ankommen, irgendwann mal in Deutschland veröffentlicht wird, wenn wir mal einen fähigen Verleger finden, sehen, irgendwie, der sich der Sache aneignet. Und ist ein hervorragendes Buch und lest es bitte. Oder empfehlt es zumindest den Leuten weiter, die an eine Scheidung denken. Oder ja, oder an einem Anwalt. Ja, Energiewende. Hier schreibt, weiß gar nicht wer, dass jetzt der erste Wasserstoffhochofen in Betrieb gegangen ist. Und zwar wollen sie damit eben Stahl kochen. Auch Eisen wohl, aber eben auch Stahl. Und das ist aber ja so ein Ding, das ist nicht rein wasserstofffähig, sondern ich kann auch dann mit Gas betrieben werden. Da ziehe ich mal mit dem Finger an meinem Auge unten und sage, das wird wahrscheinlich auch in Zukunft erstmal der Fall sein. Ne? Wie teuer das war, weiß ich jetzt nicht genau. So richtig tief gelesen habe ich den auch nicht, aber ich dachte mir, wenn jemand mal gucken möchte, sind immer ein paar Bilder dabei. Ist halt der Hochofen jetzt nur. Und das Ganze heißt Direktreduktionsanlage. Ja, muss 1000 Grad heiß gemacht werden. Verbraucht oder verstößt nur 3% des bisherigen CO2 aus. Ist aber teuer. Ja, hier Fokus schreibt, ist interessant, zum Thema Kraftwerksstrategie. Die Deutschen haben nämlich keine, weil der Robert hat keine. Ne? Was wir immer nur dachten, was vielleicht der Fall wäre, was vielleicht irgendwie eine Horrorvorstellung der Fall wäre, sein könnte, ist tatsächlich Sache, der Robert hat keine. Alles wartet auf eine Kraftwerksstrategie und das hat natürlich auch mit den Finanzen zu tun, das ist klar. Die Leute frotzeln auch entsprechend in den Kommentaren darüber. Es ist im Prinzip geplant, Gaskraftwerke zu bauen, ganz viele. Und ja, daneben im Prinzip mit den Erneuerbaren weiter rumzufummeln hauptsächlich. Und die Gaskraftwerke, da warten die Firmen eben auf die Ausschreibung und so weiter. Und wenn das alles nicht klappt, wie die RWE vermutet schon, die RWE plant nämlich mit dem Kohleausstieg 2030 bereits, wie ja versprochen wurde. Ja, wenn das dann alles nicht klappt, dann müssen sie die Kohlekraftwerke wieder weiter betreiben. Und wie heißt es dann, weil sie eben notwendig sind oder so, oder systemrelevant, wird das dann eben gemacht. Und die CO2-Spuckerei geht weiter. Ne? Ja, auch so eine schöne Geldverschwendung war ja der Kauf der Gazprom Germania, die heute SEFE heißt irgendwie. Security for Energy for Europe oder so. Und als wir die gekauft haben, haben wir damit auch dann den Indern wohl die LNG-Lieferungen weggekauft. Und deswegen möchten jetzt gerne einen Schadensersatz haben. Also sie haben praktisch da die Gazprom Germania gekauft, dann den Indern das LNG-Gas vorenthalten. Und ja, die haben doof in die Röhre geguckt, so von heute auf morgen. Das ist ja auch ein ziemlicher Schlag. Ich erinnere mich daran, dass die Deutschen auch irgendwelche Schiffe gekauft haben, die dann auf dem Weg nach Asien umgedreht haben und zu uns gefahren sind und solche Sachen. Das war schon ganz schön, ja, auch nicht, wie soll man sagen, nicht sehr diplomatisch eben. Ne? Und das ist dann jetzt hier die Quittung dafür, dass da diese indische große Firma kommt, diese Staatsfirma, und jetzt die Deutschen verklagt auf 1,8 Milliarden Dollar. Ob das ausgefallene Gewinne sind oder so, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall nicht so wenig. Und für solche Aktionen ist ja damals auch die Merkel verklagt worden, beziehungsweise die Deutschen eben, von den Atomkraftwerksbetreibern, die gesagt haben, wir hatten uns ja gerade eine Verlängerung versprochen, wenn wir jetzt alles zumachen müssen, dann kostet das eben extra. Und es hat es ja dann auch, ich weiß nicht, ich glaube, es hat so 5 Milliarden am Ende gekostet für Vattenfall und so, haben die das gekriegt. Ja, weil hatten ja auch investiert vorher. Energiewende, ja, Klima. Hier schreibt in der Welt der Bojanowski mal wieder eine Geschichte über die Klimakipppunkte und den Alarm, der damit gemacht wird. Er berichtet eben darüber, dass speziell um diese Kipppunkte-Geschichte zu belegen, ja, Sachen gegründet wurden, ein NGO gegründet wurde mit einem schönen Namen und einem Geldgeber, ich weiß gar nicht mehr, staatlich oder so. Spielt da nochmal eine Rolle? Ja, ein großer Report legt während der laufenden UN-Klimakonferenz in Dubai auf fast 500 Seiten Wissen über Kipppunkte vor, angebliche Schwellen im Klimasystem, die unwiderrufliche und katastrophale Änderungen bringen. Das Medienecho könnte kaum reißerischer sein. Forscher warnen vor 5 katastrophalen Punkten. Ja, wie gesagt, das scheint einigermaßen gemacht zu sein. Der IPCC weiß da nichts von, beziehungsweise wirkt sich da sehr vorsichtig aus. Das berichtet er auch. Und danach berichtet er noch von der ganzen Geschichte, wie es dann gekommen ist zu den Kipppunkten. Da gab es aber auch schon mal einen anderen Artikel, wo er das gemacht hat und so. Ja. Ja, und das ist ja, sehr relevant, ne? Also, dass dieser IPCC hier sagt, Kipppunkte können zwar nicht ausgeschlossen werden, doch es gäbe ungenügend Evidenz, einen Mangel an Daten. Das Thema sei herausfordernd, weil das ist ja genau das Ding. Diese ganzen Leute, die jetzt neben uns stehen und sagen, das muss sofort hier laufen, ne, wir müssen jetzt hier, guck mal in unser Grundgesetz, Artikel 20a, tralala, wir müssen, das ganze Zeug ist ja nicht gefußt auf, was ist mit dem CO2 und ändert das was am Klima, sondern das ganze Zeug ist darauf gefußt, dass sie sagen, diese Kipppunkte. Weil wenn wir die jetzt nicht schaffen, dann ist ja eh alles vorbei. Und deswegen müssen wir die ja jetzt schaffen. Das ist ja diese ganze Ticking Clock, die wir hier die ganze Zeit haben, weswegen wir hier alles transformieren müssen. Und alles andere wird vom Tisch gewischt und dann wird sowas mit wissenschaftlicher Evidenz, dass halt eben die Zusammensetzung der Atmosphäre auch einen Einfluss auf die Temperaturen hat, wird genommen und dieses mit den Kipppunkten wird daneben gestellt und es wird behauptet, dass das alles gleich evident ist und gleich sicher und gleich wissenschaftlich. Nee. Aber das ist es halt eben nicht. Diese Kipppunkte sind einfach nur irgendwelche Behauptungen, die zwar nicht ausgeschlossen werden können, aber für die es nicht genügend Evidenz und einen Mangel an Daten gibt, genauso wie hier steht. Und deswegen ist das halt eben nicht so, dass es diese Kipppunkte gibt und dass wir da irgendwas tun müssen. Das ist nicht klar. Und die können nicht so tun, als wäre das so. Und jeden, der das sagt, dass es nicht so ist, irgendwie als hier Reiter der Apokalypse der Klimakrise erklären. Vor allem diese Kipppunkte, von denen Sie da fabulieren. Ja, da bedarf es einem Wissenschaftler, der sehr gut mit Chaostheorie und komplexer Systemtheorie umgehen kann. Ja, Und eben, die gibt das es geht nur sehr selten. Also. ist ein System und die kannst du A schlecht vorhersagen und B sind da auch hier im Klimasystem mehrere davon gekoppelt sozusagen. Das ist ja alles irgendwie auch nicht so Es tief daneben. sind halt Daten, die aus Extremistan kommen, nach Taleb. Das ist dann schwerer zu verstehen und der breiten Masse schon ohnehin nicht zu erklären. Also. Ja, aber daraus dann entsprechende Schlagzeilen zu produzieren und so weiter. Ja, das ist Ja, ja eigentlich auch die Sauerei das dabei. ist fies und gerissen. Also also stimme ich dir Das zu, sind ja nicht Mama. nur die Schlagzeilen, sondern das ist ja genau das, worauf sich sämtliche Policies stützen. Die stützen sich ja nur auf diese Kipppunkttheorie. Weil alles andere ist ja nichts, wo wir jetzt wissen, was wir tun müssen. Sondern bei diesem sagen sie ja immer, wir wissen ja, was wir tun müssen, weil wir wissen ja, dass diese Kipppunkte da und da liegen. Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, auch Paris schießen sie sich ein sozusagen, aber ja, viele lassen sich davon eben in Angst machen oder in eine Ecke drängen oder ne, zu irgendwelchen Eingeständnissen hinreißen oder sowas. Ja, das WEF finanziert das Ganze auch noch, die Weltbank. Sehr schön, große Umweltverbände. Ja. Earth Commission. Ach so, genau, von Bezos ist es auch. Genau, der bezahlt dafür vor allem. That's amazing. Ne? Der Earth Fund ist von Bezos. System Change Lab. Ich meine, 500 Seiten, da sind sicher ganz viele überzeugende Sachen drinstehen. Ne? Ja, wenn du Aber deine Fantasie spielen lassen kannst, dann lass die halt spielen. Also kannst du ja, manches ist weit ja auch so, machen. dann kann Zeiträume angegeben werden und irgendwie, ja, wenn es dann heißt, irgendwie, ja, da 2600 ist dann das und das, dann würde ich sagen, warten wir nochmal über ein bisschen ab erstmal. Ja, Medien haben sich da angeschlossen, okay. Und berichten das dann immer gerne weiter. Und ja, die schreiben dann entsprechend auch die Überschriften natürlich. Aber sie haben es eben auch untermauert hier mit diesem Pamphlet, 500 Seiten stark. Kipppunkte-Theorie. Da hätte ich Lust, mir das durchzulesen, aber ich glaube, ich werde nicht die Zeit dazu finden. Ja, das hat der Roy Marotzki gesagt, das reicht vielleicht auch, dass hier noch stand. Ja, jetzt ist es weg. Weil das Ding ist bei mir, ich habe zu Klimawandel jetzt, keine Ahnung, 12 Bücher, Sachbücher gelesen, alles, was ich finden konnte auf Audible. Und da gab es dann einmal vom Militär was, wo das Militär sich, also US-Militär sich darauf vorbereitet hat. Und ansonsten waren alle Bücher von linksgrün versifften Hirnis und Spinnern geschrieben, die man alle in der Pfeife rauchen kann, weil sie geistig nicht den Schuss gehört haben. Die sagen dann nur, der Klimawandel existiert und deswegen brauchen wir jetzt linke Politik, weil damit alles Sozialismus, ne? besser wird. Ja, gibt es ja Ja, nicht kann ich nur nur, noch den also. Stellenhuber empfehlen, die Rezession durchzulesen auf Amazon oder so. Das war wirklich sehr interessant. Ja, der Dingenskirchen hier, wie heißt der nochmal, der ehemalige Kulturmarxist, der ist doch auch ganz vernünftig, wahrscheinlich. Hier der aus San Schieder? Francisco. Achso, boah, ey. Ich überfragt. Trägt er ein Hemd? Ja, ich glaube schon, ja. Der hat auch Gut. so einen Namen mit Sch. Wie Der heißt der denn Schellenhuber. nochmal? Nee, nicht Schellenhuber. Schellenhuber ist doch dieser Bekloppte. Genau, Schellenberger ist er, glaube ich. Ja, Schellenberger ist genau. aber auch gut. Ja, der ist das, ja. Achso, den meinst du? Ja, der Schellenberger, das ist aber auch ein Ich meine MVP. Schellenhuber, Also, es ist ein Goat. dass man sich da die Rezension angucken soll. Von dem, der schreibt, dass wir uns selbst verbrennen würden oder so. Da sind ein paar interessante Kommentare auf jeden Fall drin. Ja, Großteil vom Klimawandel ist halt einfach nur Katastrophendenken und primitive Naturverehrung. Es sind zwei kognitive Biase und darauf beruht diese ganze verschissene Hysterie, die diese Leute an den Tag legen, bis sie sich auf der Straße festkleben, damit Menschen sterben, weil Klimawandel. Also. Jeder, der uns auf künftige Nicht-Linearitäten im Klimageschehen einstellen, dann sollten wir uns vergewissern, dass es sie gibt, kommentierte Herr Marotzke vom Max-Planck-Institut. Die Kipppunkte-Theorien, die Erfahrung hat mich gelehrt, dass die Nicht-Linearitäten umso weniger sichtbar werden, je komplexer wir unsere Modelle konstruieren. Tja, Ja, sagt umso bloß. dann gibt es nicht mehrere Gegenargumente, Je ne? mehr Vorhersagen wir machen, desto mehr treffen nicht ein. Ja, Nichtlinearität ist was, was ich seit sehr langer Zeit studiere. Also, aber halt ohne, dass ich jemanden brauche in einem universitären Umfeld, der sagt, Abel, bitte blätter die Seite um und irgendwelches Geld hinterhergeschissen bekommen. Ja, Vielleicht eine Umdeutung ist natürlich von teilweise schwierig, so die Sachen nachzuvollziehen als normaler Mensch, weil Neudefinitionen. wir haben ja jetzt keinen Zugriff auf irgendwelche, ja, Tausende von Daten aus irgendwelchen Bohrungen und Wetterstationen, was der Teufel nicht wie was. Aber ja. Wenn man nicht lineare Sachen besser nachvollziehen möchte, empfiehlt sich Chaos Theory. Da gibt es ein Buch auf Audible, was ganz gut ist. Plus Against Method von Paul Feyerabend für die epistemologische anarchistische Grundannahme, dass man halt ein großer Wissenschaftler sein möchte, der sich dann nicht ganz so arg von der Gesellschaft leiten lässt, wie die meisten Wissenschaftler es jedenfalls an den Tag legen lassen. Also. Kipppunkte erregen viel Aufmerksamkeit, weil sie anschaulich und dramatisch wirken. Ja, ist wohl wahr. Ja, und Der sie werden beste Freund. regelmäßig überzogen, Ja. verzerrt dargestellt und mit Genau. Katastrophenszenarien wird Shopping gegangen, damit die Mitte der Gesellschaft schön hysterisch Reise nach Phantasialand Und macht. sie werden von Leuten benutzt, die unser System sowieso umbauen wollen. Ja, genau, In der Planwirtschaft. instrumentalisiert. Er ist der Buhmann, der rausgeholt wird und jetzt können wir endlich die schöne neue Weltordnung einführen mit unseren tollen neuen sozialistischen Gesetzen. Ja. Ich will Kommunismus, weil die Erde brennt. Und der Kapitalismus will, dass wir alle sterben. Narrative kann man daraus schön bauen. Ja, genau. Die Welt geht unter, weil Aber es für den die Glaubwürdigkeit Kapitalismus der gibt. Wissenschaft ist es meiner Ansicht nach riskant, meinte Stocker. Denn wir diskutieren immer noch auf der Basis von relativ wenig Evidenz. Ja, sag bloß. Aus den IFES, Internationalen Erfundene Statistiken. Ist das hier? Das ist der Bauer Willi. Das ist immer der Bauer Willi, der hat sich da zu eingelassen, geschrieben haben. Ich hatte auch woanders das gelesen, dass es eine Studie gab, nachdem auf jedem Hektar Acker in Deutschland im Jahr 2021 rund 4,1 Kilogramm Pestizide versprüht wurden. Und das wohl alles in allem oder so. Schätzungen heißt es. Wir dann mal so noch hier. Damit liegt Deutschland deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 1,75 Kilogramm pro Hektar Anbaufläche. Ja, und die haben sich ein bisschen lustig darüber gemacht. Und im ersten Kommentar ist, glaube ich, auch zu verstehen, warum. Wenn du da mal hinscrollst, da beschreibt nämlich einer der Bauern, was er so auf seinem Feld macht. Ich habe als Bio-Apfelbauer mal nachgerechnet, was ich eigentlich an Pestiziden so brauche. Wenn ich ganz intensiv meine gut 3 Meter hohen Apfelbäume nach Ökorichtlinien zulässig mit einigen wichtigen Mitteln behandle, was ich davon im Laufe eines Jahres maximal anwenden darf und welche Mengen das je Hektar sind. Ja, und da heißt es hier wie Neudosan, 20, 30 Liter pro Hektar, 150 pro Jahr, glaube ich, bis 150 Liter. Und Mikula, gegen Gallmilben und so weiter, 30 Liter pro Hektar, auch bis 120 Schwefel, Kuma, mit ein bisschen weniger, 40, also alles weit, weit über diese Angabe von 4 Kilo irgendwie hinaus und eben verschiedene Mittel, wie gesagt, eben Antipilzmittel, ne? Kuma heißt es hier. Ja, und man sprengt damit alle Darstellungen in dem Artikel, verwende gut das 200-fache. An dem mit nur 1,8 Kilo pro Hektar zugelassenen Glyphosat-Pestizid. Also, irgendwie haben sie da was Komisches, glaube ich, geschätzt, sozusagen. Oder sie haben irgendwie nur eine Sache geschätzt. Weiß ich nicht genau. So sind die Informationen über Ja, Landwirtschaft. Schätzung halt, ne? Und das hat er ja auch schön hier dick gemacht und Und schräg gestellt und unterstrichen. in den Kommentaren darunter beschweren sie sich auch, dass da immer lustig die Oberbegriffe irgendwie hin und her falsch benutzt werden. Also Pestizide, also Fungizide und was noch alles für Ziele und Schutzmittel und so wird alles irgendwie immer gerne in einen Topf geworfen. Okay, wie sage ich das jetzt genau? Ja, Charlie Munger, das ist ein Milliardär, der verstorben ist und der hatte seinen Schabernack ganz gern mit ersten Prinzipien getrieben. Erste Prinzipien sind philosophische Grundannahmen, die einen festen Stamm geben und von diesem festen Stamm heraus kann dann ein großer Baum wachsen mit vielen Verästelungen und Zweigen. Und ich würde gern diesen längeren Post kurz in Gänze vorlesen, weil das einfach von einem extrem erfolgreichen Menschen das ist, was er meinte, was ihn erfolgreich gemacht hat. Es muss dann nicht unbedingt heißen, dass es richtig ist oder stimmt, aber vertraut der Sache einfach mal. Find a simple idea and take it seriously. Good ideas are rare. When you find one, bet heavily. Humans have been writing down their best ideas for 5,000 years. Read them. Avoiding stupid mistakes is more important than being smart. Don't work with anyone you don't admire. Don't sell anything you wouldn't buy. Avoid a bad habit. Avoiding a bad habit is easier than breaking a bad habit. Work on your best idea. Don't diversify. Scrollst du ein wenig runter, Chris? Incentives rule everything around you. Never ever think about something else when you should be thinking about the power of incentives. The most important rule is management. In management is get the incentives right. The storyteller is the most powerful person in the world. Education is the process whereby the ability to lead a good life is acquired. Be dependable for your tribe. Trust is one of the greatest economic forces on earth. Don't over-optimize for growth at the expense of durability. Great businesses are built by going ridiculously far in maximizing or minimizing one or a few things. Think Costco. The combination of scale and fanaticism is very powerful. Think Sam Walton. Bisschen weiter scrollen. Ist auch nicht allzu lang. 12 Rules for Life. 12, aber doch nicht 46, Ebel. Okay, ich spreche es mal in Ruhe nochmal ein. Es geht nämlich noch eine ganze Weile weiter. Ich hoffe nur, dass ich es euch gut angeteasert habe. Nehmt euch die Zeit, lest euch das in Ruhe durch. Es war ein sehr wichtiger Mann, der dort gestorben ist. Ein sehr erfolgreicher Mann, der mit 57 Regeln angekommen ist und der am Ende sagt, what do you have an intense interest in? Do that for a living. Und self-improvement has no end. Und da ist der alte, weise Mann Charlie Munger, der gestorben ist. Ich soll jetzt Kulturmarxismus als Beruf machen, oder wie? Ja, oder organisierten Wahnsinn. Ist einfach nur wichtig. Der Mann hat Das ziemlich einen widerspricht sich Plan. doch. Die Sachen, an denen ich am meisten Interesse habe, sind nicht unbedingt Legal? selbst, Nein, selbst, äh, selbst improvend. Der Mann hat es auf jeden Fall drauf. Lest euch mal in Ruhe durch. Also. Kuchensteuer kommt 2025 an Schulen, dann wird es kompliziert, weil der Staat taucht überall auf und sagt, fick dich, kleiner Bürger, bück dich jetzt mal runter. Ja, Jetzt wird der Hobel reingeschoben. das ist dein Land, Ebel. Ja. Was? Baden-Württemberg. Ja, ich weiß, deswegen ja. Ich werde mich an diese Scheiße nicht halten. Und wenn die Eltern sagen, das müssen wir uns halten, nee, ist mir scheißegal. Bei der Kuchensteuer, Verkaufsblas. Geht weg. Ernsthaft, Baden-Württemberg, du als Staat hast da versagt. Es ist mir zu Ihr habt es zuerst gehört. Nach der Boston Tea Party kommt als nächstes die Able Cake Party. Also ich werde mich daran nicht halten und jede Schule, die sich daran hält, ist dumm und behindert. Also ernsthaft. Stuttgart Cake Party. Mit, ja. Dieses Gesetz sollten die Menschen ignorieren, weil es einfach nur ein überwuchernder Staat ist, der sich da nicht einzumischen hat. Ein Kuchen verkaufen in der Schule, meine Güte. Scheiße, ne? Also sie mussten ja auf jeden Fall 11 Seiten Text schicken. Um zu erklären, um was es ihnen genau geht. Also verschiedene Fallbeispiele und so weiter. Und da waren schon ein paar lustige Sachen schon dabei. Die du gesehen hast. Ja, finde ich das auf Anhieb. Kannst du da mal reinscrollen. Also, das ist ja auch vom Artikel her für das Thema, ist es ja furchtbar lang, ne? Warte jetzt mal. Kuchensteuer. Ja, gibt es ja schon Oberpunkte, ein Inhaltsverzeichnis und so weiter. Das Landesregierung hat vor kurzem die 4.500 öffentlichen Schulen in einem 11-seitigen Schreiben informiert, in welchen Fällen sie steuerpflichtig werden. Die Leitschnur, das fällt keine Umsatzsteuer an, wenn Schüler und Schülerinnen oder Eltern selbst organisiert Kuchen verkaufen, tritt die Schule als Teil des Staates als Verkäuferin auf, fällt dagegen Steuer an. Aber dazu gehören eben auch Schülerverantwortung, also SMV, Schülermitverantwortung, der Elternbeirat und die Theater AG, heißt es in einem Schreiben vom Innen- und Kultusministerium. Unabhängig davon kann ein Förderverein der Schule agieren. Was das heißt, weiß ich nicht. Unabhängig von der Steuer oder unabhängig von der Schule oder ja, Handreichung, zahlreiche Fallbeispiele. Dann lese ich jetzt erstmal gar nicht vor. Bei Aufführungen von Schulchor oder Theater gilt die Steuerpflicht. Ja, es sei denn, sie machen eine private Aufführung oder was. Das ist ja irgendwie. durch AGs organisiert, erfolgt die Organisation der Veranstaltung durch eine Klasse, einen Kurs oder eine Arbeitsgemeinschaft im Rahmen des Unterrichts, sind entsprechenden Einnahmen der Schule zuzurechnen. Hierzu zählt beispielsweise der Schulchor oder die Theater AG. Selbst für die Kaffeekasse im Lehrerzimmer gibt es genaue Regelungen. In dem Schreiben der Ministerien heißt es dazu, von diesem Geld werden regelmäßig durch eine Lehrkraft Kaffeefilter und Kaffeepulver gekauft. Entsprechende Gelder sind nicht der Schule, sondern der Lehrergemeinschaft bzw. der kaffeetrinkenden Personengemeinschaft, Klammer auf, Kaffeegemeinschaft, Klammer zu, zuzurechnen. Okay, so ein Scheiß schicken die den Leuten. Ja, das ist geisteskrank, ja, das ist Wahnsinn. Das sind Menschen, die durchgeknallt sind und die zum Psychiater gehen sollen. POC, ja. Person of Coffee. Das sind Menschen, die das von eben gelesen haben und das jetzt beruflich machen, was ihr am besten ihre Leidenschaft ist. Nämlich Kuchen nach, ja. Scheiße sein. Oh mein Gott, da müssen Steuern abgeführt werden. Oh, ist das Panik. Dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Öffnen Sie. Sie sind eine Kaffeegemeinschaft. Ja. Ja, und dann ist das angeblich, weil irgendwelche Firmen gesagt hätten, sie könnten doch da Dienste übernehmen oder so. Waren Sie jemals an einem Kuchenverkauf beteiligt? Ja. Seien Sie ehrlich. Sagen Sie die Wahrheit. Sie verstecken doch da Kuchen unter Ihren Dielen. Wer verkauft den? Das war böse. Ja, der Bäcker wollte Kuchen verkaufen, sich noch. Okay. Ach, wie schön. Das Land setzt mit neuen Regelungen entsprechende europarechtliche Vorschriften um, die eigentlich schon von 2023 an gelten sollten. Die Übergangsfrist wurde verlängert. Die Frage, ob künftig Kinder und Jugendliche, die für ihre Klassenreise oder einen guten Zweckkuchen verkaufen, Steuern zahlen müssten, sorgt schon länger für Unmut, vor allem an Schulen. Ja, zu Recht. Im Kern geht es darum, ob an öffentlichen Einrichtungen Leistungen erbracht werden, die auch ein privater Dritter erbringen könnte. Das heißt, wenn etwa Eltern für ein Schulfest Kuchen backen, dann verkauft werden soll, hätte denen auch ein Bäcker liefern und damit Geld verdienen können. Die EU will mit einer Mehrwertsteuerrichtlinie verhindern, dass private Unternehmen im Wettbewerb benachteiligt werden. Ja, hier eben. Das ist doch der freie Markt. Nein, das ist der freie Schwarzmarkt und den gilt es auch zu beschützen. Aber im Ernst, was kann das sein im Jahr? 1.000 Euro? Boah, ey, 2? Was ist das für Steuern? Dann 190 Euro. Wahnsinn. Ja, das kann doch nicht, wenig sein. Hallo, hier Schule oder wie es auch heißt, Big Cake. Big Cake, ja, genau. Big Yellow Cake, oder? Wir können nicht mehr Pisa, sollen sie doch Kuchen verkaufen. Kann er nicht vielleicht Kuchen-TV irgendwie einen Solidaritätsstream machen? Ja, das wäre gut. Jetzt Steuer für Kuchen-TV, genau. Da freut er sich. Oh, das muss ich lesen, das habe ich nicht mehr geschafft. Dann muss ich mal zusammenlesen. Ja, kann ich aber sagen, aber du musst mal unbedingt dein Handy irgendwie irgendwo hinlegen oder so, das raschelt immer die ganze Zeit. Ganz furchtbar. Okay. Also. Und die goldene Regel plus, ja. Der goldene Schuss plus. Ja, da war ich leider mit meinem Rechner beschäftigt. Der neuen Schuldenbremsen-Idee sagt im Endeffekt, wir können die Schuldenbremse dann umgehen, wenn wir Investitionen tätigen, die für neue Dinge sind, die wir noch nicht haben. Sogenannte Nettoinvestitionen. Also, wenn du eine kaputte Brücke damit fixen möchtest, dann geht das nicht. Aber wenn du eine neue Brücke bauen willst, dann würde das quasi gehen. Was, wenn ich eine neue Brücke baue, um eine alte zu ersetzen? Dann wird es nicht gehen. Aber ich habe da was Neues gebaut. Das aber macht das aber nichts. Repariert werden ist wichtiger. Dann ist es aber nicht netto. Das ist dann nicht netto. Bretto für Nutto. Netto-Investitionen. Das ja, ist im Prinzip ist ja etwas dran, dass die Investitionen da eine Rolle, also eine Rolle, ob das jetzt in Konsum geht oder in Investitionen. Konsum soll man vielleicht nicht umgehen. Ja, aus meiner Sicht macht es aber ja, schon allein aber deswegen keinen Sinn, weil wir umgehen die Schuldenbremse dann mit Dingen, deren Instandhaltung dann in der Zukunft aber auch wieder dafür sorgt, dass alles teurer wird. Das weil wenn ich nur Dinge dazu baue, dann muss ich die auch instandhalten. Die EU sagt doch auch, reparieren geht vor. Ne? Ist doch eine neue Regel. Jetzt müssen wir dann, da geht dann Neukaufen vor oder was? Nur weil der Robert jetzt gerne hätte, ne? Der möchte nämlich gerne neue Sachen auch gerne kaufen. Ne? Also ehrlich. Und immer für teuer Geld. Ja, aber das ist jedenfalls also die goldene Regel plus. Die Schuldenbremse aufhebt. Ne? Eine wunderschöne Idee. Wenn es von Franziska wäre, dann würde es gute goldene Regel plus heißen. Also der Name ist schon gut, ne? Ich muss noch ein bisschen dagegen. Although the basic assumption have long been empirical disproved, the idea of digital natives continues to lead a zombie existence in academic literature that simply won't die. Ja, das ist auch wieder ganz interessant, wenn man dann bei den Akademikern feststellen kann, dass die in ihren Fachgebieten sozusagen Zombie-Strukturen oder Zombie-Informationen haben. Ich sage dazu selber gerne immer Hyperstruktur. Und die existieren dann weiterhin, also ein Grundkonzept, was mal gut ankam oder man dachte, dass es wahr war und es will einfach nicht sterben, obwohl es ziemlich gut widerlegt ist. Und dann gibt es immer noch irgendeinen Troll, der es trotzdem mal wieder einbringt, weil er es irgendwie lustig findet, der guten alten Zeiten wegen. Und dann finden sich auch wieder irgendwelche Trottel, die das dann wirklich glauben und dann dreht sich das akademisch im Kreis. Und die Leute fragen sich, warum wollen die Leute unsere Gelder kürzen? Wissenschaftler sind davor auch nicht gefreit und gerade in der Psychologie repliziert sich ja auch nur so 50%. Also das ist wirklich nicht viel. Bei der wissenschaftlichen Erforschung, was den Menschen krank macht, Biologie und so, menschliche Medizin sind es sogar 60%. Das ist auch interessant, wenn man sich davon überlegt, so was liest denn der Doktor dann genau? Also, oder hier ein Psychologe. Auf jeden Fall, der Rolf Degen, das ist immer ein ganz toller, folgt dem lieber nicht, weil den folge ich immer und lese alles, was der schreibt und bringe euch das Interessanteste mit in die Sendung. The great programmer layoffs are coming. AI, fake news. Not kill... Huh? Fake news. Fake News, ja. Not kill everyone. Was? Sprich? Ja, nee, lies erstmal weiter, aber ich sag schon mal Fake News. Google new AlphaCode 2 now beats 85% of human programmers. Last year's AlphaCode was median human level. Yes, in just one year, AI went from outperforming 46% to 85% of coders. So was that. And it's actually crazier than that. Because for cost reasons, they didn't even use Gemini Ultra. They used the weaker Gemini Pro. ChatGPT 3.5 is, how powerful would Gemini Ultra be? Also interesting, Google DeepMind CEO Demis Hassabis said they are also working on research along similar lines to Q. Sam Altman confirmed Q was an unfortunate leak in a recent interview. Junior devs will likely be the first to go. Seniors will have more time. Ich finde bei solchen Nachrichten das immer interessant, weil das halt hartes Gehype ist von irgendwelchen letzten Technologien, neuesten Technologien, von denen man noch gar nicht so genau weiß, wie was sie überhaupt taugen und können. Sie werden einfach nur gehypt. Ihr seid PR-Presseleute, die hier einen Kult drum machen, dass die Welt untergeht, weil jetzt jemand ein neuronales Netz in den Chatbot verwurstet hat, der jetzt sogar auch noch Programmiersprachen kann. Oh mein Gott, ja, ist das eben denn aber ein Weltwunder. Meine genau, Fresse. Das ist ja das Ding. Also ich meine, das ist ja auch mein Job. Und ich habe da jetzt auch schon die Möglichkeit gehabt, so einige Dinge, natürlich keine Prototypen, von denen man alles mögliche behauptet, aber halt Sachen, die es halt jetzt schon gibt, auszuprobieren. Und im Endeffekt sind alles von den Sachen, die du damit hast, die hattest du vorher auch schon, wenn du gegoogelt hast danach. Also das Ding kann dir halt irgendwelche Sachen sagen und Kurzschnipsel geben, die du halt auch gehabt hättest, wenn du bei Google eingibst, dein Problem, dann hättest du sie auch gehabt, quasi im Endeffekt. Was da dran neu ist, sind halt so Sachen wie, du kannst dem Ding halt sagen, erklär mir mal, was das und das hier tut, und dann schreibt er dir irgendwas, und mit ein bisschen Glück ist das auch nicht totaler Quatsch. Und du kannst ihm irgendwie sagen, sag mir mal, wie man das vereinfachen kann, aber das ist auch wieder eigentlich nicht AI so richtig, weil das haben diese Programmierumgebungen schon ewig, dass er dir irgendwie sagt, ja, diese Funktion, die du da benutzt, die ist nicht so gut, nimm mal lieber die, weil die, da musst du nicht so viel für schreiben oder so. Also, na, das ist ja jetzt keine AI. Das ist einfach nur eine Datenbank haben von Dingen, die irgendwie besser sind als andere Dinge. Also für eine bestimmte Verwendungsart. Ne? Und ja, dann kannst du dem Ding doch irgendwie sagen, schreib mir mal einen Test für irgendeine Methode oder so. Das geht dann hin und wieder, wenn es überschaubar ist, halt eben auch halbwegs vernünftig gut, geht das vielleicht in Zukunft dann vielleicht nochmal ein bisschen besser oder so. Aber ich glaube halt nicht, dass es irgendwie je so weit sein wird, dass du einfach nur sagst, hier, ich möchte gern irgendwie eine Software haben, hier, spuck mal aus, Maschine. Ja, vor allem, das wäre ja auch das Waterfall-Problem, also von oben herunter, was genau planen, vorausplanen, riesigen, ja, Code, evolutionär mit Iterationen wachsen muss und gar nicht auf einen Befehl heraus richtig gut sein kann, einfach weil die Sache zu komplex ist. Also ja, eben. Bei mir ist es halt auch so, ich hab über 500 AIs mir angeguckt, also von verschiedensten Firmen, und ich habe auch Dutzende selber ausprobiert, und ich habe auch selber eine mitgebaut, also mehrere sogar. Also die eine hat 12 unter AIs und die andere wird bald in den Weltraumaffen-Backend in den Bunker deployed. Aber das Ding ist halt, dieser Hype darum stört mich halt, weil ja, es macht einfach keinen Sinn. Also ich finde es zwar irgendwie lustig, was den Menschen Angst macht, aber mir tut es auch irgendwo leid. Also weil die Leute halt einfach nur sachfremd sind und sich nicht auskennen und dann spooky, spooky Technology spielen und reise nach Jerusalem, wie geht die Welt schon wieder unter? Also ja. Ja, eben, also die Sache wird auf jeden Fall bleiben, aber Nutzen hat sie halt, aber der Hauptnutzen ist halt eben Google zu ersetzen im Endeffekt. Ja, genau. Wenn du halt die Maschine fragst nach allem, was du halt bisher gegoogelt hast, und die Antworten, die du da bekommst, die sind halt auch von der Qualität. Also eventuell passt das für den Fall, den du hast, halt tatsächlich, oder es passt halt eben nicht. Und die Maschine sagt dir irgendwas, was für dich gar nicht relevant ist. Und allein das zeigt ja auch schon, dass das halt nie dazu in der Lage sein wird, irgendwie wirklich was von null auf irgendwas zu bauen, was halt irgendwelche Anforderungen halt genau erfüllt oder so. Es wird halt nicht gehen. Also dafür ist es einfach zu viel, auch selber nicht wirkliches Verständnis von dem, was es tut. Ne? Weil so ist es nun mal, diese KI, die weiß ja nicht wirklich, was sie da tut, sondern sie hat halt irgendwelche Dinge und weiß halt, dass dies und das mit diesem und jenem irgendwie zusammenhängt, und kann dir dann eine Antwort auf irgendwas geben. Was ich aber sagen muss, AI Safety Memes als Account, der macht Hochqualitäts-Memes. Du kannst jetzt sagen, dass seine Ansicht dir nicht gefällt, aber der Account selber ist Memes auf einer hohen Qualität machen. Also. Oh, die EU müsste sich mal dein Problem ein. Vernichtungsverbot. Ja, wenn du Kleidung nicht verkauft hast, dann darfst du die nicht, darfst du die nicht wegwerfen. Musst du die nochmal neu anbieten oder so. Egal wie alt die ist, vielleicht. Du kannst die auch in deine Fabrik zurückholen und umnähen oder so. Ich weiß nicht genau, wie die sich das vorstellen. Ich finde das auch ein bisschen komisch, weil ich meine, dass wenn so eine Firma 10.000 Hosen macht, dass da mal ein paar in der falschen Größe dabei sind, das ist irgendwie jetzt auch nicht gerade ein Wunder, oder? Manche. Also manchmal überschätzt man die Zahl der dicken oder der großen oder der kleinen Leute eben. Die mittleren Größen gehen ja immer gut weg. Auf jeden Fall ist das jetzt, wird das jetzt wohl verboten. Ja, steht kurz davor, dass eben alles unterzeichnet ist dafür, unverkaufte Kleidung wegzuschmeißen. Die zielen wahrscheinlich auf sowas wie bei den Amazon, dass da eben Sachen, die nicht verkauft wurden, in den Müll kommen. Ja, ich weiß nicht genau. Ich finde es nicht ganz so gut. Ich finde natürlich auch nicht gut, wenn Sachen irgendwie neu sind und dann in den Müll kommen. Ne? Das ist irgendwie auch Blödsinn, natürlich. Ja, das ist dann gewissermaßen so ein gewisses Prozentsatz Schwund, den man eigentlich akzeptieren muss. Wirtschaftlich gesehen. Und da mischt sich die EU mal wieder ganz schön ein. Und das ist ja nur der Anfang. Es geht ja noch wieder. Ja, das andere muss man reparieren können, sozusagen. Und dann machen sie da jetzt auch einen Reparaturindex für irgendwelche Sachen. Da dachte ich noch, so wie bei iFixit oder wie hieß das, ne, die Webseite, wo man immer sehen konnte, wie gut das eigene Telefon reparierbar ist und so. Ja. Sollen sie machen. Manchmal ist das mit den Reparaturen aber so eine Sache. Dann sind die Ersatzteile ein bisschen zu knapp oder eng, sodass sie nicht richtig draufgehen und knacken und so ganz schnell. Also Reparaturen ist nicht unbedingt immer auch der Erfüllung, die Wunscherfüllung für das, was man bräuchte. Das geht hier mit den Autos so weiter. Auch, glaube ich, von der EU kommt das, dass im nächsten Jahr der Tempoassistent vorgeschrieben sein muss. ISA heißt er. Das heißt, irgendwie, das ist so ein Tempomat, wenn ich das richtig verstehe, wenn das bekannt ist, dass eben die Geschwindigkeit halten kann oder vielleicht auch jemand hinterherfährt bei gleicher Geschwindigkeit. Ich weiß nicht genau. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stand in dem Artikel auch, dass noch mehr technische Unterstützung vorgeschrieben wird. Wo es dann irgendwie so ein bisschen so wird, dass man den Leuten das Autofahren aus der Hand nimmt, wenn man Naja, eben aktuell da. ist es so, dass das Ding nur piept, wenn du falsch fährst. Und in Zukunft soll es dann so sein, dass das Ding auch die Kraftstoffeinspritzung irgendwie beeinflussen kann oder irgendwie das Gas rausnehmen oder so. Und da stelle Ja, ich ich mir meine, ja der spannend Tempomat, der vor, muss wenn du dann schneller gehen. probierst, irgendwen Geht zu ja. überholen oder so, und mit einem Überholvorgang dein Auto langsamer wird. Ja, Viel oh, schön. Vergnügen. Ja, so ein Tempomat ist ja so, dass er nicht automatisch überholt, nicht alleine Ja, sozusagen. aber ein Tempomat verstehe ich das ja auch nicht. Also, und das habe ich auch schon von Leuten gehört, die sich jetzt ein neues Auto irgendwie anschaffen, dass das mittlerweile ja auch schon so ist, dass diese Dinger da eingebaut sind. Und das Ding piepst dann. Es piepst dann, wenn du zu schnell fährst. Und So, aktuell ist das es ist wohl ja. irgendwie so, dass du es ausschalten kannst, aber du musst es halt jedes Mal, wenn du fährst, wieder neu ausschalten, weil das Ding einfach nicht ausbleibt. Es geht nur Und die das ist jetzt offizielle irgendwie schon so. Okay. Und in Zukunft wollen sie es dann ja komplett eingeschaltet als Pflicht irgendwie lassen oder so. Der Tempoassistent. Den Leuten auch das Autofahren ab, so ein bisschen, oder ich meine, zu gucken, wie schnell man fahren darf, das gehört irgendwie auch dazu. Aber gut. Zu schnell fahren gehört dazu. Ja, ich weiß nicht, vielleicht stand hier, finde ich jetzt gerade nicht, oder sie war vielleicht woanders, dass irgendwie noch beschrieben wurde, dass noch mehr Assistenten eben eingebaut sein müssen. Ne? Ab nächstes Jahr dann in Neufahrzeugen natürlich nur. Ja, ich kenne das, das piept dann dauernd und so, diese scheiß Assistenten. Meistens nerven die, ne? Der soll ja nerven. Ja, genau. Diese kann man nicht permanent deaktivieren, das kann besonders Das stören, wenn das System durch Fehler irritiert. Beispielsweise, indem es zulässige Höchstgeschwindigkeit falsch ermittelt. Dann fährst du nämlich nur 30, wo 50 sind. Super. Und kriegst deinen Fehler nicht weg oder so. Ich bin gespannt auf die Dinger, das ist ein bisschen witzig. Naja. Sanierungspflicht, die Einigung steht, das bedeuten die neuen EU-Energiesparregeln für Hausbesitz. Warte, das komme ich gleich drauf. Ich habe noch mal ganz kurz hier das, die Liste mit den Sachen, die sich ändern müssen, die man auch haben muss. Das ist der Notbremsassistent, der Müdigkeitswarner. Das heißt, du wirst dort beobachtet werden müssen. Automatische Notbremslichter, Rückfahrassistenten, Notfallspurhalteassistenten. Muss man auch haben. Ja, oder wird in den Autos dann vorausgesetzt dann nächstes Jahr. Das war jetzt hier mit den Häusern, ne? Sanierungspflichten. Ja, genau. Die EU hat auch wieder, die EU hat wieder neue Regeln verabschiedet zum Energiesparen, beziehungsweise steht da auch vor Verabschiedung. Und ja, die Sorge ging ja um praktisch, dass jetzt die Hausbesitzer, die Einzelnen mit ihrem einzelnen Häuschen oder auch mehr, da ganz tief in ihre Tasche greifen müssen und alles sozusagen sanieren müssen, um die Regeln einzuhalten und die Einsparungsmöglichkeit, die Einsparung einzuhalten. Aber es geht hier um Primärenergie, und Primärenergie ist ja in Form von Kohle zum Beispiel oder Öl. Und wenn wir ganz viel in Erneuerbare machen, dann ist das mit der Primärenergie schon mal ein bisschen weniger. Also das wird von sich aus schon ein bisschen weniger. Und da haben sie auch so ein bisschen auf Gesetz scheinbar und jetzt nicht festgelegt, dass jedes einzelne Haus, sondern ja irgendwie so, ja, so Hausgruppen oder Gegenden, Bereiche dann zusammengefasst werden und dass man dafür dann entsprechend was festlegt oder dass auch vielleicht die Länder ein bisschen mehr von sich so ein bisschen intern regeln können. Es ist etwas freier geworden, etwas lockerer, nicht so teuer. Insofern eine Einigung, die allgemein hier offensichtlich begrüßt wird, auch vom Mieterbund und so. Das ist ja auch eine Aussage dann von dem Mieterbund, und das scheint okay zu sein. Ja, so dass eben auch, wie gesagt, nicht nur der Einzelne teuer bezahlen muss, sondern auch vielleicht mit einem Kraftwerk, mit einem moderneren, was gemacht werden kann, an Einsparung auf die Art und so. Finde ich gar nicht so schlecht. Ausnahmsweise mal. Ja, und zuletzt haben wir noch Hoff und Söhne, Straßen- und Tiefbau, Betrieb geschlossen. Ja, das ging heute auch schon irgendwie so ein bisschen bei Twitter rum, dieses Posting hier, weil sich irgendwie die Inhaber dieses Betriebes hier drüber auslassen, über die Bürokratie in Deutschland, und halt meinen, dass das jetzt denen zu viel geworden ist und dass sie jetzt keine Lust mehr haben. Und ja, Datenschutzgrundverordnung, schriftliche Erklärung für die Auszubildenden, dass sie am Ende der Ausbildung eventuell nicht übernommen werden. Gefährderbeurteilung für den Betrieb, Sicherheitsunterweisungen dokumentieren, dass sich Mitarbeiter einen Hut bei Sonne aufsetzen und sich mit Sonnenschutz eincremen müssen. Ärztliche Untersuchung angeboten und gebucht. Ersthilfer, Maschinenbeauftragter, Datenschutzbeauftragter, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Brandschutzbeauftragter. Alles müssen die regeln. Alles regeln die. Schriftlich als Baumaschinenführer eingewiesen, unterrichtet und natürlich bestellt. GEMA, unsere Telefonschleife angemeldet. Künstlersozialkasse fürs Firmenlogo. LKW-Fahrer, Fahrerpersonalverordnung, Sozialvorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten. Fahrer von LKW mit Ausnahmegenehmigung bitte alle 3 Monate mit entsprechenden Sonderregeln belehren und dokumentieren. Fahrtenschreiber, Fahrerkarten, DSGVO-konform speichern. Ausnahmegenehmigung nach STVZO, Paragraph 70. Zulassungsstelle, LBV, SH, Polizei und BAG haben unterschiedliche Ansichten. Wir suchen uns eine aus, Konsequenzen müssen wir sowieso tragen. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Transport von Ausbaustoffen bei zuständiger Behörde, Anzeigen, Mülltonnen auf dem Hof fotografieren, Abfallverordnung. Schulung über Ladungssicherung. Großartig. Echt. Anmelden, Eintragung beim Transparenzregister, Fakta, Selbstauskunftsmeldung, Zertifikate, Fremdüberwachungsverträge, Qualifikation von Meistern und Ingenieuren, Wenn wir nicht mehr vertrauen. Norm für Gewerke durchgearbeitet. Vertrags- und Vergaberecht. Umsatzsteuerumkehr nach § 13 Umsatzsteuergesetz, das sich fortlaufend ändert. Schlichtungsverfahren, DSGVO, Aufbewahrungsfristen in den Dokumenten und der Homepage hingewiesen. Tariftreuegesetz, Subunternehmer, denn dafür haften wir ja auch. Statistische Landesamt fragt nach Zahlen, droht mit Strafe, wenn wir nichts melden. Leider haben wir bis dato noch nicht geschafft, in unserem operativen Chef tätig zu werden. Ja. Super. Kurz noch Kampfmittelfreigabe für die Baustelle. LKA benötigt dafür 6 Monate. Gefährderbeurteilung für die Baustelle. Mitarbeiter unterweisen. Verkehrszeichenplan erstellen. Verkehrsordnung. Einer muss noch zur RSA-Schulung. Neue RSA war zwischenzeitlich erschienen. Alle Balken und Schranken müssen leider neu, da es eine neue Norm gibt. Alle Anwohner protestieren, dass ausgerechnet bei ihnen die Straße gesperrt wird. Bodenproben, LAG, Ersatzbaustoffförderung. Und dann noch ein Gespräch mit dem Steuerberater. Aber Steuerrecht ist ja sicherlich nicht so kompliziert. Lohnabrechnung. 20 Lohnarten pro Abrechnung. Spesenbescheinigung. Innerbetriebliche Altersvorsorge. Keine Garantie für Vollständigkeit, teilweise ironisch. Ja. Ernste Worte. Es läuft leider. Leider generell etwas sehr schief. Die Bürokratie ist für ein. Okay, ihr Witzverbindung ist nicht so gut. Ein Handwerksbetrieb nicht mehr zu bewältigen, nicht einhalten möchte. Wir haben versucht, die Problematik an die Politikbundesebene heranzutragen und bei vielen Gesprächen. Nein, könnte es raus. Welche geführt? Ein Baugewerbe. Warte nicht. Ebel, du kannst raus, du kannst raus, du kannst raus. Verband Schleswig-Holstein. Du kannst raus, du kannst raus. Ebel, jetzt ist er stumm. Und wieder grün bei mir. Wenn er nichts sagt, ist er grün. Die Bürokratie ist für einen Handwerksbetrieb nicht mehr zu bewältigen. Zumindest nicht, wenn man alle Gesetze, Verordnungen und Vorgaben berücksichtigen und vollständig einhalten will. Wir haben versucht, die Problematik an die Politik auf Kreis-, Landes-, Bundesebene heranzutragen und bei verschiedenen Treffen Gespräche geführt. Einen Dank gilt hier der Kreishandwerkerschaft mit unserer Erinnerung, dem Baugewerbeverband Schleswig-Holstein und dem Zentralverband des deutschen Baugewerbes. Leider war alles Bemühen ohne Erfolg, alles Reden von Entbürokratisierung, nur es passiert nichts. Ne? Daher haben wir uns für die Schließung unseres Betriebs entschieden. 100-jährige Firmengeschichte endet damit. Tschüss. 100 Jahre Firmengeschichte. Ja. Krass. Ja, kann nicht Traditionsbetrieb, der eingestellt wird. Das wird schwer, da muss man schon echt gute Geschäfte haben, gute Auftragslage oder so, damit das nämlich was auch noch leisten kannst. Den ganzen Kokolores. Weiß nicht, wie viele Leute die so hatten. Meistens wachsen die Aufgaben ja oder die Anzahl der Aufgaben mit der Größe der Firma oder so. Aber. Irgendwie gerecht habe ich das dann auch nicht so richtig. Ja, aber Straßen und Tiefbau, da wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Ja, ein bisschen die Mentalität der SPD, so auch, die dahinter steckt oder zu stecken scheint. So nach dem Motto, die Firmen sind schon reich, die sonst mich so anstellen. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, ob nur im Handwerk reich wird. So, ne? Ja, sorry. Ja, Straße und Tiefbau, ich. Nicht reich. Hatte da einen Bekannten, als ich noch im Spieleladen gearbeitet habe, dessen Eltern hatten so ein Unternehmen und ja. Da war Geld im Haus, durchaus. Aber das war auch Anfang der 2000er. Jo. Ja. Und schon ist es 9:45 Uhr. Zeit in den Wald zu gehen. Time is fleeting. Förderer so. Der Freiheit. Organisiert ja. Nicht. Andere Sachen. Was machen wir? Da ist schon wieder die Hälfte rausgekattet. Emil, du hast der Verfassungsschutz versucht, deine Nachrichten an die Jura zu unterbinden. Emil, ich glaube, dein Puppe ist voll. Dein IM drosselt die Leitung. Ja, oder so. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet, redet, lest Knicklicht ohne Miete pro Kopf, geht auf setsafespace.net, abonniert das Mammon-Magazin, es ist sehr gut. Mal wieder so runterrattern können. Schöne Woche. Lasst euch nicht gendern. Nee, Kulturmarxismus. Tschüss. Kulturmarxismus, Kultur, Marxismus, Kultur, Marxismus, Kultur, Marxismus, Kultur, Marxismus, Kultur, Marxismus, Kultur, Marxismus, Kultur, Marxismus, Kultur, Marxismus, Kultur, Marxismus, Kultur, Marxismus, Kultur, Marxismus, Kultur, Marxismus.